Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Irgendwer rauscht. Irgendwer rauscht auf jeden Fall von euch, hält mir gerade auf. Okay. Wo ich den Ausschlag sehe. Oje, oje. Ja, wir können sie, vielleicht ist es unser Gast, da wäre es frech zu meckern. Oder was heißt Gast? Also nicht Gast, aber nach langer Zeit mal wieder in einer Sendung dabei, der Herr Stapelchips. Willkommen zurück. Ja, moin, schön, dass ich wieder da sein darf. Du bist immer willkommen. Nicht wie dieser Russe, der ab und zu kommt. Der muss fragen. Der Doktorand? Ich dachte spontan an Erwin. Habt ihr alle OPEX schon vergessen, oder was? Ja, verdrängt. Ja, der Herzen ist auch immer dabei. Der ist doch praktisch gar kein Russe. Nee, eigentlich nicht. Nur der ist deutscher als so mancher von uns. Ganz schlimm, wie der sich um sein Studium kümmert. Hingebungsvoll. Ja. Sakrileg. Ja, herzlich willkommen zum Weltzuhörertag. Passender könnte es doch nicht sein, oder? Hört mal ganz genau zu. Ja, haben wir extra arrangiert für unsere Zuhörer. Der Tag ist an sich dafür gedacht, dass man sich in die Natur raussetzt und der Natur zuhört. Also, nachdem ihr uns zuhört, könnt ihr ja in den Wald gehen und der Natur zuhören. Dann werdet ihr auch der Bedeutung des Tages gerecht. Oder den Rauschen der Kanalisation. Ne? Den kann man auch lauschen, dem Rauschen. Ja, bei dir in der Gegend, weiß ja nicht, so alles um dich rum irgendwie, würde ich der Kanalisation gerade nicht so rauschen zuhören wollen. So. Ach so, ja, gut, in Dortmund ist das einigermaßen ausgeblieben, das Problem. Ja. In Hagen natürlich in den Nachbarstädten nicht. Ja gut, die sind im Tal, ne? Ist klar. Ja, ich bin in Wuppertal geboren, das ist ja auch voll gelaufen, bis unter den Rand. Ja, das schlechte Wetter der letzten Tage hat einiges mit sich gerissen. Ich hoffe mal, alle Zuhörer sind trocken geblieben oder zumindest größtenteils verschont. Und allen, denen es nicht so gut ergangen ist, ja, hoffe ich, dass es ganz schnell wieder vorangeht. Und ein Hinweis, deswegen, wir lachen in dieser Sendung. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht ernst nehmen mit dem Unwetter. Also viele lustige Szenen gab es nicht. Es gab ein paar interessante Sachen, aber ich meine, zum Lachen war da, glaube ich, niemandem zumute. Laschet hatte was zu lachen, ne? Und der Steinmeier. Ja, ja, hat er auch gelacht. Ja, bei der Rede von Laschet, passenderweise. Ach so. Die haben sich abgesprochen. Ja. Oder einer hat einen besonders guten Witz drauf, den er allen überall rum erzählt hat. Stimmt, der ist wahrscheinlich da hinten rumgegangen. Dann hier von wegen Zustand der Kanalisation und Ruhrpott, das fragst du schon ganz richtig. Das Ruhrpott hatte, soweit ich das weiß, europaweit das modernste Kanalsystem. Und so haben sie das irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts bekommen, 1830, 1850, 70, sowas. Und im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt wieder der Stand der Dinge, weil sie ja hier für die Emscher aufgerüstet haben. Das soll ja der Fluss, der jahrzehntelang da mit Gülle und den Fäkalien eben der Leute da gespült wurde, renaturiert werden und die Kanalisation davon getrennt. Und das ist jetzt im Prinzip fertig. Das heißt, wir sind wieder vorne. 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Hygienetechnisch. Nee, wir haben das jetzt modernisiert sozusagen und den Fluss davon getrennt und der Fluss kann jetzt wieder normal fließen und natürlich sein sozusagen. Renaturiert dann, wenn es mal immer klappt. Es gibt genug Flächen hier, die sind versaut. Ne? Machen sie einen See, den Phoenixsee in der Stadt. Da kannst du nicht drin schwimmen, weil da eben noch aus dem Boden so Radzeug raufsteigt. Ne? Von daher, das ist eigentlich mit der Emscher, das ist schon okay, das ist schon gut geworden. Ja, auch was man da jetzt schon sieht und so. Ja, ja, die Emscher konnte man ja früher anzünden, sozusagen. Ja, die hat dann gebrannt. Also, das ist wirklich die Kloake gewesen. Ne? Genau. Ja, wollte man auf jeden Fall nicht in der Nähe wohnen. So. Ja, die Kloake sollte lieber unterirdisch fließen. Genau. Und, ja, also es ist jetzt nicht so, dass das ganze Kanalnetz generell katastrophal war und dass das einer der größten Gründe für das ist, was da jetzt passiert ist die letzten Tage. Kann man so nicht sagen. Allerdings ist ein Fünftel des Kanalnetzes deutschlandsweit auf jeden Fall reparaturbedürftig. Und 15% des Kanalnetzes ist so tief verlegt, dass man gar nicht weiß, ob das ordentlich funktioniert, außerhalb von irgendwelchen Sekundärkriterien oder wenn man es wirklich mal komplett erneuert. Du hast ja auch schon an Kanalsysteme angespielt aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Ja, die sind teilweise immer noch in Benutzung. Der größte Baustoff für unterirdische Kanäle ist weiterhin Stein. Ja, Kunststoff hat sich ja erst seit 40 Jahren irgendwie durchgedrängt. Und das ist auch das ungefähre Durchschnittsalter der Kanalisation der oberen 5 Meter. Alles darunter ist sowieso nochmal eine ganz andere Kategorie. Durchschnittsalter 36,9 Jahre. Normalerweise halten solche Rohre 30 bis 40 Jahre. Ja, das sind noch nicht die, die als, also es ist die 20%, die wartungsbedürftig sind. Die sind nicht aufgrund des Alters wartungsbedürftig, sondern aufgrund der Tätigkeit, ja, also der Funktionalität. So ungefähr 1% pro Jahr wird erneuert, repariert. Das heißt, wir haben quasi einen Investitionsstau von 20 Jahren da generell. Den tragen wir schon seit einiger Zeit vor uns her. Und nochmal, in welchen Gebieten das eine Rolle gespielt hat, vielleicht bei der Flut? Das hat mit eine Rolle gespielt, aber natürlich war es nicht der Auslöser und es wäre vielleicht, also das Ausmaß hätte so oder so stattgefunden, aber es hätte einiges natürlich verhindert werden können, wenn es besser gewartet worden wäre. Aber wie gesagt, das soll man jetzt nicht so verstehen, dass das der einzige Grund ist, dass es alles so schlimm gewesen ist. Aber es hat schon eine Rolle gespielt. Eine Rolle hat auch gespielt, dass manche Städte halt unterschiedliche Strategien gefahren haben. Die einen haben gesagt, okay, wir öffnen jetzt die Kläranlagen und geben die Meldung raus an die Bürger, kocht mal euer Wasser ab, weil das ist, jetzt kommt das ungefiltert durch, beziehungsweise es kann da eine Kreuzkontamination geben zwischen dem Trinkwasser und dem Abwasser. Und andere haben halt gesagt, das müssen wir auf alle Fälle verhindern, dass das passiert, weil das hat halt auch zur Folge, dass man das natürlich danach wieder aufarbeiten muss, damit das Trinkwasser halt auch wieder klar und sauber und verzehrbar ist. Ich habe einen gesehen, der hat sich darüber beschwert, dass sie die Talsperre nicht ein bisschen geleert haben oder so. Ja, wie gesagt, es gab da halt sehr viele Erwägungen. Ne? Und in so einer Situation ist es halt, man hat keine guten Lösungen parat, wenn man da guckt, okay, man kann nur schauen, okay, wo wird jetzt der geringere Schaden angerichtet und danach müssen wir uns richten. Und wie gesagt, das ist halt auch ein Streitthema, glaube ich, gewesen, dass manche Kommunen gesagt haben, okay, wir haben lieber ein bisschen mehr Überflutung, aber dafür haben wir sauberes Trinkwasser, und andere haben gesagt, nee, wir müssen versuchen, alles zu retten und pusten durch alle Leitungen, was geht. Aber viel gebracht hat es ja auch nicht. Naja. Noch, ich hoffe, ne, nochmal an alle Zuschauer, ich hoffe, dass ihr davon nicht zu stark betroffen seid und euren Familien es auch gut geht. Darum, dass Familien gut geht, jetzt haben wir einen Hall, eindeutig. Alle haben einen Hall. Ich probiere es nochmal. Knirsch, ja, es ist der Hall, glaube ich, weg. Ich weiß nicht genau. Was, wer ist weg? Der Hall. Wow. Maud Maron, der Fall Maud Maron, die damals sich auch um Familien gekümmert, nämlich in ihrer Rolle als bei der Legal Aid Society in New York, also juristische Hilfe für Familien, für Leute, die sich das nicht so leisten können. Die ist jetzt aus ihrem Job gemobbt worden. Das ist ein super interessanter Artikel von Barry Weiss, wie schnell sowas gehen kann. Also die Dame, Frau Maron, ist selber Einwanderin, kam aus Argentinien nach Nordamerika, hat sich da Jura drauf geschafft, eine Familie gegründet, 4 Kinder und hat halt für diese Legal Aid Society gearbeitet, hat dann aber irgendwann mal in einem Meeting gesagt, so ja, das mit dieser kritischen Rassentheorie, das findet sie nicht so gut. Daraufhin ging sofort die ganze Maschinerie los, und es wurde ihr alles Mögliche vorgeworfen, was mit ihrer Aussage gar nichts zu tun hatte. Und sie hat dann gesagt, I'm very open about what I stand for. I'm pro-integration, I'm pro-diversity, and I also reject the narrative that white parents are to blame for the failures of our school system. I object to the mayor's proposal to get rid of a specialized admission tests to schools and I believe that racial essentialism is racist and should not be told in school. Ja, und das ist natürlich nicht so richtig gut gegangen. Sie war natürlich eine Rassistin. Sie war auf einmal nicht mehr Latina, sondern natürlich weiß. Und dann hat man auch versucht, von Kollegen wohlgemerkt. Kollegen haben dann gesagt, sie macht ihre Arbeit auch nicht vernünftig. Ja, also jemand hat es verglichen damit, dass praktisch an einer jüdischen Einrichtung über jemand verbreitet wird, er sei Antisemit. Man kann da dann nicht mehr arbeiten. Und im Moment hat sie einen Prozess laufen. Ja, bin gespannt, werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Und ist ein krasses Beispiel dafür, wie schnell das geht und wem das auch passieren kann, ja, dass die Vocal Crowd ihn abschießt. Das passiert halt nicht nur alten weißen Männern. Alle, die nicht auf Linie sind, ne? Ja. Ja, und je früher das halt auch in die Köpfe der Leute geht, umso besser. Also, weil sie werden alle mal irgendwo neben der Linie stehen. Ich finde auch gut, dass die Grünen sich da selbst abgeschossen haben, beziehungsweise den einen im Saarland, da tatsächlich kein Gericht auch zurückgepfiffen haben und so weiter. Ja, ja, da kommen wir nachher noch zu. Also, canceln sich selber auch nicht. Aber Cancel-Crunching gibt es nicht. Ja. Barry Weiss ging es ja nicht besser, ne? Ja. Oh mein Gott. Ja, also hier haben wir, das ist, ich habe es eigentlich nur aus Spaß mit reingenommen. Ich meine, Mädchen bekommen noch immer weniger Taschengeld als Jungen. Okay. Was mich überrascht hat, wo ich das gesehen habe, weil von meinem rein subjektiven Eindruck ist das nicht so gewesen. Also gut, ich meine, anno dazu mal als Geschichten aus dem Krieg, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie es heute ist. Aber ja, kann ja sein, dass Mädchen was anderes mehr kriegen, ne? Klamotten oder sowas. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass halt gerade diese Sachen dann immer etwas teurer waren. Im Vergleich. Aber gut. Die wollen ja dann auch immer gleich Pferde haben. So ein Schwein. Genau. Ein Pferd. Ja, aber also alles ganz nett und es gibt dazu eine Studie natürlich. Aber was, wie das Spiegel ist dann framed hier in der Unterüberschrift? Einkommensungerechtigkeit fängt schon im Kindesalter an. Ja, das könnte man sagen, wenn es unterschiedliches Kindergeld gezahlt werden würde, ja, dann könnte man von einem Einkommen sprechen, in Anführungszeichen. Aber Einkommensgerechtigkeit. Und natürlich erster Satz, Frauen bekommen weniger Geld als Männer und der Gender Pay Gap beginnt bereits im Kindesalter. Ja, das Private des Politischen, der Staat würde das, glaube ich, gerne regeln. Festschreiben, 33,33 Euro im Monat. Und für Mädchen wegen der Monatshygiene nochmal 1 Euro extra. Oh yeah. Ach Gott, oh Gott. Ja, hier war so eine, irgendeiner hatte gesagt, dass jetzt die Beschneidung nochmal verboten wird. Dann aber bei Leuten, die eben trans sind und sich dann ja das bereuen, dass sie sich geändert haben, sozusagen, ihr Geschlecht. Das vorher so eindeutig. Du meinst die Geschlechtsumwandlung, nicht die Beschneidung. Ja, klar, in dem Fall war es eben ein Junge, der sich hat beschneiden lassen im Prinzip. Also ja, wie jetzt? Den Beschneiden heißt ja nur vorne. Ja, nun, ne? Das war aber dann eben mehr. Ja, dann klar, ist das war keine Beschneidung. Nee, richtig, das war ja auch nicht wirklich ernst gemeint halt. Das wird auch sicher kein Gesetz dafür entstehen oder so, aber das Problem ist offensichtlich vorhanden und verbreitet, ne? Und da machst du dann eben auch nicht zurückgängig. Das ist ähnlich wie beim Klima, ne? Wenn es einmal kalt ist, kriegst du es nicht so gut wie wieder warm, wie wenn es einmal warm ist, du es wieder kalt machen kannst. Wir werden das in nächster Zeit halt noch öfter diskutieren, das Thema mit dem Anstieg momentan, gerade unter Jugendlichen, die sich mit diesem Thema identifizieren. Bin gespannt, was da im Endeffekt dann am Ende für eine Quote rauskommt, wie vielen Leuten das geholfen hat. Ja, und vor allem, dass man das eben bereuen kann, ist ja auch ein klares Argument dagegen, dass man das mit 14 selbst entscheiden soll oder so. Also, da kann man sich auch mal daneben entscheiden oder so. Also ich habe das jetzt nicht gesehen, aber was ich hier dran auf jeden Fall noch bemerkenswert finde, ist die Tatsache, dass das hier die Frage von Funk ist und Ja, also dieses Ding von wegen Bereuen von geschlechtsangleichenden Operationen ist ja schon in der progressiven Blase jetzt ja nicht so das Wohlfühlthema, ne? Also ist ja schon, gab es ja schon genug böses Blut. Ist zwar nicht so Trifft jetzt auch schlimm nicht so wie, viele ist Leute, zwar aber. jetzt nicht so schlimm wie zu sagen, dass nur biologische Frauen richtige Frauen sind, aber trotzdem, ja, ganz schön das Aufregerthema. Und hier, dieses Video hat auf jeden Fall auch 2,2 tausend Downvotes, wie man sieht. Zwar auch 9,6 tausend Upvotes, aber das ist ja so vom Verhältnis her, Schon nicht so gut, ja. ja. Geht einigermaßen, aber es gibt schon besseres, ja. Ich erinnere das an das an Olympia jetzt, ne, wo sie auch ein paar verschiedene Transfrauen zugelassen haben. Und in den Sportarten braucht sich ja wahrscheinlich niemand anders was ausrechnen. Ich glaube, es war die Gewichtheben. Gut, die Chinesinnen sahen schon nicht mehr so aus, oder schon länger zumindest sahen die so aus. Nicht ganz ehrlich weiblich oder so. Aber ja, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen tun, das möchte ich nur zweifeln. Und dann im gleichen Atemzug oder am selben Tag irgendwie da einen rauszuziehen oder eine Frau, weil sie irgendwie was irgendwie Hasch geraucht hat oder so, ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen komisch. Ne? Das ist nicht so Naja, Ja, gut, da das haben wir ja ist eine schon drüber harte gesprochen. Regel. Ja, Das ist letzte Woche, da haben ne? wir ja vor Ja. 2 oder 3 Wochen oder so schon drüber gesprochen. Wir haben zu viele Sachen Und heute, das haben wir, glaube ich, die du auch schon mal jetzt nicht. besprochen, weil ich habe nämlich gesehen, der Artikel ist auch schon irgendwie 11 Monate alt oder so. Okay. 10 Monate, ich glaube, das hatte ich schon mal vorgestellt. Deswegen, also das kann man sich Okay. auch durchaus nochmal angucken, wie das da gelaufen ist in Afrika und wo da die Flaws sind, also was da eben falsch gelaufen ist eben auch. Und ja, es ist auf jeden Fall auch interessant und so, aber haben wir schon mal, glaube ich, gehabt. Okay, ja, also nochmal für die Leute, die uns nur zuhören, hier geht es um Beschneidung und das ist ein Radio-Feature von Schöner Deutschlandfunk. Deutschlandfunk. Ja, wenn die ein bisschen länger sind, die Sachen, dann kann man sich das vom Deutschlandfunk ruhig mal anhören. Das ist dann schon auch informativ. Ist nicht nur so gefärbt wie die kürzeren Sachen, die sie so gerne machen. Ja, hier ist ein bisschen cringe. Wir brauchen mehr cringe in der Sendung. Wir brauchen Mit oder Cringe. ohne Ton? Mit If you hate Ton, speech, bitte mit I Ton. Das muss mit Ton. Also es geht hier um eine junge Dame, die vorschlägt, man solle nicht mehr Mom und Dad, also Mutter und Vater oder Vati und Mutti sagen, sondern man soll andere Worte benutzen. Instead of using the typical mom and dad parent titles, there's actually gender neutral and non-binary parent titles that exist. It can be hard for parents within the LGBTQIA plus community to find a word that they feel comfortable being addressed as by their children. So here are some examples. Dama, Mada, Maddie, Madi, Mappa, Nini, Nopa, Nori, Opa, Pere, Pom Pom, Zaza, and Zizi. You can find more examples on the website listed above. I would also Ja, like aber to say I Moment mal, cannot das ist believe doch that von both of Stewie. Appropriation. Wir können Stewie doch hat doch mal seine Mutter von anderen gerufen. Kulturen benutzen, Ja, wenn wo wir hat schon er so weit das? Mein sind. Gott. Den Rest brauchen wir nicht mehr. Aber ja, Sisi, Sasa, Popo, Kappa, Puku. Hört sich an für mich wie ein Star Wars-Dialog. Weiß nicht, geht euch das auch so? Sind es nicht eigentlich die Eltern, die den Kindern diese Worte beibringen? Können die LGBTQITPA, B, C, D, E, F, G Könnte das vielleicht sein, dass Leute, Eltern können sich den freuen, wenn Kindern ihre dann Kinder richtig sagen, beibringen? Mom und Dad oder so? Weiß ich, ich glaube auch homosexuelle Eltern können sich darüber freuen, wenn Mom und Dad gesagt wird. Aber Oder wir wissen, ich meine, wir reden jetzt hier von oben als Männer runter auf dieses Mädchen, das halt einfach besser weiß. Wir sind ja auch von früher, also alt und weiß und sind wir vielleicht Teil weiß sie. des. Aber ich kann ja nicht mal Sind Deutsch. wir wissen ja nichts über ihre Sind wir Familienverhältnisse. Teil des fossilen Patriarchats, willst du damit sagen? Ja, ich auf jeden Fall, Mammon auch. Ihr seid noch am Fossilisieren, würde ich Ich habe sagen. gar Der kein Rest. Auto, also von daher, Ich auch ich nicht. wehre mich gegen diese Anklage. Auto ich auch nicht schnell. Ich habe nur einen Carsharing-Anteil. Macht habe ich auch nicht. Oh ja, Dama, das eine habe ich glaube ich auch schon mal benutzt. Das ist nämlich Opa. Wusste ich gar nicht, dass mein Opa nicht binär war. Moppa, da kann man seine Mutter auch gleich Muppet nennen. Oder Nopa. Ein Okay. Opa ist doch dann irgendwie mal ein Non-binary Dad zusammen Parent, oder so. Nopa. Sodo Sopa. Nori. Taken from the non-binary Nori. Nori! Nori! Nori! Nori! Meinst du mich? Nori. Redest du mit mir? Sprichst du mit mir? Sprichst du aber mit Opa. Opa. Das ist die vulkanische Variante. Opa. Ah, nee, das ist sehr klingonisch. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja, wie gesagt, das erinnert mich vor allem an Science. Aber ich glaube, eigentlich ist es ja auch spezifisch zu sagen, dass klingonisch und vulkanisch ein Unterschied wäre. Ne? Also von daher ist es ja eigentlich wieder korrekt so, ja. Captain William T. Chekhov würde dir zustimmen. Ihr habt es auf jeden Fall. Mein Name ist Michael, aber in Wirklichkeit heiße ich. Ihr habt es zuerst gehört, Opa bedeutet as a parent. Oh Mann, ach so. Ihr habt sie jahrzehntelang falsch benutzt. Wie gesagt, den Rest brauchen wir nicht mehr. Sie bedankt sich nur noch für ihre Follower und so. Was bedeutet Opa? Other parent pubical. Other parent partner ist das dann. Pom-pom. Pom-pom. Ich dachte immer, das sind diese Dinger, die die Stripperinnen vorne. Ja, ist auch, ne? Du kennst ja Sachen. Genau, Kaplar-Opa. Und der Chat hat gerade korrekterweise angemerkt, die trägt aber wenigstens einen korrekten Pullover. Einen antichinesischen. Puh. Zaza, was soll Zsa-Zsa Gabor dazu sagen, wenn du deine Oma so nennst? Das finde ich Sese. Zaza Sese. Aber sie hat es irgendwo abgeschrieben, glaube ich. Ich glaube auch. Ja, und jetzt Entsetzen. Entsetzen über Fetischverbot beim CSD. Da ist jemand. Diese Masken sind nicht konform, oder warum? Wir hatten ja letztens schon mal diese Geschichte mit dem, mein Kind soll Kink sehen und es soll schon lernen, wie das ist, wenn Leute sich in irgendwelchen Ketten mit Hundemasken durch die Straße ziehen. So, aber jetzt hat der CSD gesagt, keine Fetischdarstellung in Bremen dieses Jahr. Woraufhin natürlich einige hunderttausend Millionen Leute in Deutschland ausgerastet sind und jetzt die Rücknahme dieser Regel fordern. Das Darstellen von Fetischen in der Öffentlichkeit finden wir nicht hilfreich, wenn wir bei der gleichen Demonstration und Kundgebung über Themen wie Asylrecht, Transrecht oder queere Krankenversorgung sprechen möchten. Aber ging es nicht darum, so die Anerkennung der persönlichen... Gerade bei Fetischen, die für Zuschauende sexuell gelesen würden, stelle sich zusätzlich das Problem, dass das Publikum nicht einwilligen kann. Okay, habt ihr es verstanden? Gut. Das finde ich gut. Man muss ihnen schon lassen, sie sind irgendwie durchgängig mit ihren bescheuerten Ideen. Jo. Dass man jetzt beim Zuschauen von irgendwas schon praktisch Consent geben muss, das hätte ich mir bei vielen Filmen oder Theatervorstellungen auch gewünscht. Aber beim CSD Bremen wird es jetzt vielleicht Realität. Natürlich, wird da hart dagegen argumentiert. Also zum Beispiel die linke Fraktion in Bremen oder die Unterorganisation linke.queer. Ich kann auch nicht sagen, es ist jetzt irgendwie ein schönes Beispiel, ein gutes Beispiel finde für erwachsenes Verhalten oder so, wenn der eine den anderen als Haustier hält oder so. Ich weiß nicht, ob man das eine straffe Straße machen muss. Der damalige militante Widerstand, also beim CSD, richtete sich dagegen, dass queere Menschen mit dem Verweis auf gesellschaftliche Normen drangsaliert wurden. Nun zu fordern, dass auf einer CSD-Demonstration Fetischkleidung nicht getragen und sexuelle Vorlieben nicht thematisiert werden sollen, steht nicht in der Tradition der Aufständischen in der Christopher Street, sondern in der New Yorker Polizei. Freundschaft. Naja. So. Drüber reden und irgendwie vormachen ist ja noch ein Unterschied, wa? Der CSD Bremen hat eine Stellungnahme angekündigt. Wir warten ab, wahrscheinlich heißt sie mehr Culpa, mehr Maxima Culpa. Entsetzen, meine lieben Freunde, Entsetzen. Besser als Zersetzung. Obwohl, vielleicht bedeutet das ja für die dann sowas. Naja. Ich meine, es macht dann schon so ein bisschen den Kern der Veranstaltung auch kaputt, glaube ich, wenn die nicht ein bisschen bekloppt auch aussehen. Aber es ist auch immer schon extrem. Ne? Ja. Eine sehr geteilte Meinung, glaube ich, soll sein. Ja, also es gab ja schon Leute, die auch dann ohne oder nur mit irgendwas drüber oder also Leute, die dann sehr offensiv. Oder was meinst du, ja. Nee, aber muss. Ist das nicht eher was für die Clubs und so? Muss man das auch draußen sein? Ich meine, ich bin heterosexuell, ich will es trotzdem jetzt nicht irgendwie auch mit irgendwas Licht in der Öffentlichkeit rumwedeln oder sowas. Machen doch alle das Licht aus, komm mal. Licht ausmachen ist doof, aber man muss ja nicht auf der Straße. Ja, das stimmt natürlich, ja. So, ich glaube, jetzt haben wir den durchgekaut. So. Chris? Ja, ich bin gespannt, ob ich demnächst irgendwie einwilligen muss, dann, wenn ich sowas sehen möchte oder so. Von wem Konsent. Es ist wieder Amazefest in Berlin. Alle Videospieler unter euch werden jetzt jubeln. Das Amazefest endlich. Oder sie fragen sich halt, was? Das Amazefest ist eine dieser überflüssigen Veranstaltungen, wo sich die Crème de la Crème der deutschen Spielepresse und die ganzen Hobbyentwickler und die ganzen wichtigen SJWs gegenseitig Zucker in den Arsch blasen. Dieses Jahr ist es, wie so viele Sachen, eine Online-Veranstaltung. Ja, es ist wieder der übliche Kram nominiert, kein Spiel, was, oder doch ein Spiel, glaube ich, habe ich gekannt auf der Liste. Der Rest ist sehr obskures Zeug. Wenn du mal auf Award klickst, können wir vielleicht einfach mal in die Listen reingucken und mal schauen, was da so, ja, Nominees, genau. Ja, hier haben wir also Soviet Kitchen, Davigo, offensichtlich vieles auch VR-Spiele, die da gezeigt werden. Das ist ja mehr so, also mehr schon fast eine Kunstausstellung als wirklich was mit Videospielen zu tun hat. Anbeendet. Also sehr, sehr merkwürdige. Ja, ich vielleicht gucke ich mir das sogar mal an, wenn man das später mal umsonst schauen kann, weil im Moment kostet es 20 Euro Eintritt. Glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Aber dafür kriegt man auch noch ein super Feature, das man sonst nirgendwo hat. Wir sind jetzt hier schon bei den Honorable Mentions. Da sind irgendwie mehr Sachen, die nach Spielen aussehen, dabei als bei den Nominierten. Dann werden halt hier, also man könnte sie nicht klischeehafter irgendwie selber malen, die Leute, die hier das New Talent sind. Was ich aber super geil fand, war der Space. Komm, Chris, lass uns doch mal in den Space reingucken. Das ist zwar jetzt nicht Echtzeit der Space, aber wir werden ziemlich genau sehen, was genau dieser Space ist. Das ist nämlich ein super 3D-Space. Da kriegst du eine Eintrittskarte für. Und dann kannst du als Flamingo in einem hässlichen großen Raum mit PlayStation-Grafik rumstehen und dich total cool fühlen. Also das ist auch sowas, was ich schon immer mal machen wollte. Wie pretentious, wie abgeschmackt kann man irgendwie. ja. Gefördert vom Filmboard Berlin-Brandenburg. Das heißt, da wird euer Geld verbrannt und meins. Dafür, dass sich so ein paar Hipster in Berlin mal für 3 Tage in der Mittelpunkt der Computerspiele-Welt fühlen können. Ich meine, nichts gegen so ein Zeug, aber das kann man eigentlich mit einem kleinen Verein, ich habe einen Freund, die machen so ein Kurzfilmfestival. Also, man kann das schon auf die Beine stellen mit ein bisschen selber machen halt und nicht erstmal Förderung abgreifen, aber ja, das ist dann halt wahrscheinlich das Geld, wovon Dorobert dann immer schwätzt, dass die Spieleindustrie in Deutschland unterstützt wird, oder? Ja, Dinge spielt ja auch mit von der Partie, ne? Die Game-Verband, ja. Mm. Silbersponsoren. Ja. Verband hier spielt Vielfalt, Team Diversity. Direkt daneben, oben das Medienboard. Goldsponsor, Kickstarter, ja, die wissen. Was ihre Zielgruppe Humble sind. Bundle, also da sind einige. fertig wollenden, werdenden Projekte, ja. Medienboard Berlin-Brandenburg. Und hier die Leute, die da in der Jury sind, fand ich auch ganz voll. Ja, die waren auch lustig, fand ich auch. Also. Shira, Shira, Shira. Und bei ihr war ja irgendwie Multimedia Artist, Work Expresses, Millennial, Internet Included, Media Oversaturation Derangement. Wenn ich schon lese, Practice Merges Game Development, da ist bei mir schon Schluss. Weil, ja, du machst halt wieder was anderes. Du machst eine 10-minütige Experience, die ich mir dann angucken kann. Mit der Betonung auf Derangement, ja. She also raps under the name Felicia G. Druff, Jani, immer druff. Und die beiden oben drüber können wir uns da geben. Das sind die anderen beiden Juroren der ganzen Geschichte. Leave track. Ich dachte, das wären ihre Haare. Das sind bunte da. Und das nicht ihre Haare? Hier ist die Kopfhörer, glaube ich. Ach so. Und Bleep Track sieht voll motiviert aus, finde ich. Bleep Track sieht aus, als würde sie denken, yeah, Berlin, ich komme. Genau, ich habe den Jackpot. Kopf hoch, Bleep Track, Kopf hoch. Dill hat eine doppelt so lange Selbstbeschreibung gemacht. Wie Bleep Track. Ich bin Jury. Bleep Track kommt eher auf zum Punkt oder so. Jury beim allerbesten Bestheits Award. Und guck mal, der Delfin, der ist über der Navigation. Ja, mit Chris macht ihr solche Sachen nicht einfach. Scheiß Delfin. Aber wer weiß, Chris, es könnte Kunst sagen. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ja. Das soll uns verdeutlichen. Gute Frage. Da hat das Medienboard Berlin-Brandenburg 100 Euro für gezahlt, für den Delfin. Nur für die Funktion, dass er da oben reinscrollen kann. Er ist auch nur eine Zeichnung wahrscheinlich, ist noch immer ein Foto, ne? Schlechte. Das sieht 3D-mäßig irgendwie aus, ne? Also, das ist ein 3D-Modell. Achso, ja. Vielleicht war das teuer, dass du es damit reingenommen hast. Aber hier, Chris, kannst du mir sowas auch bauen? So ein Space für die Weltraumaffen, wo wir als Truthähne rumlaufen können? Aber nur, wenn ich ganz viel Geld vom Medienboard bekomme. Also Medienboard, hör zu. So, ihr könnt euch dann euren eigenen Affen machen und in einer zweidimensionalen, in einer 3D-Welt hin und her flippern. Freue ich mich schon voll drauf. Sophia Nawitz, ihres Zeichens Freelancing Gaming Correspondent, glaube ich, bei Russia Today war sie unterwegs letztens, aber auch bei anderen Seiten. Und die hat jetzt hier eine große Wette angekündigt, nämlich sie bietet den Spielemedien an, ihren Twitter-Account zu löschen, der schon ein gutes Stück Reichweite hat und auch dafür bekannt ist, oft mal einen guten Scoop zu liefern. Ja? Sie kündigt also an, ihren Twitter-Account zu löschen, falls IGN oder Kotaku oder Polygon darüber berichten, wo das vor, ich glaube, inzwischen 6 Jahren angekündigte 1050 Tage, schreibt sie hier im Tweet drunter, das vor 1050 Tagen angekündigte und mit, ich glaube, über 85.000 Euro Dollar unterstützte Spiel von Zoe Quinn und diesem komischen Chuck Tingle, diesem irgendwas mit Einhörnern, die sich gegenseitig in den Hintern penetrieren, war das. Und sie bietet halt an, ich lösche meinen Account, wenn ihr mal einen investigativen Bericht darüber bringt, wo dieses Spiel hingekommen ist und die 85.000 Dollar. Was denkt ihr, wird Sophia Nawitz ihren Account löschen müssen? Hell no. Ja, aber eigentlich ist das ja schon eine Frage, die auch ein Journalist nicht. Ich meine, man kann ja auch Leute fallen lassen, wenn sie verbraucht sind, weißt du? Also. Ja, man kann auch so tun, als würde man es zum Hirsch mal sich mitgekriegt oder so. Das ist so ein Mittel der Wahl. Genau. Ja, die werden wahrscheinlich die Wagenburg zumachen. Die wissen, dass das eine Provokation ist. Und sie zählt halt nochmal ein paar Sachen auf. Frage ist schon nicht uninteressant. wo die Sachen geblieben sind. Ach, der Simon, hast du den hier mit reingenommen? Genau, ja, hatte mich immer darauf hingewiesen. Das heißt, was heißt jemand? Hier der Abi hat mich darauf hingewiesen. Mhm. Weil da gab es jetzt so ein Interview mit dem Herrn Strick, der in Berlin wohnt, aber es gab ein Interview in einem Schweizer Medium und so ist er darauf aufmerksam geworden, der Abi, und hatte mir das geschickt. Und Grüße gehen raus. Okay. Genau, und ja, in dem Interview ging es natürlich, also wie man ja hier schon sieht, rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus, da ist Pepe der Frosch. Und ja, es ging natürlich auch wieder um Gamergate. Und es geht auch in diesem Buch um Gamergate. Und es, also nicht hauptsächlich, aber auf jeden Fall, also hier ist mir schon mal aufgefallen, dass es hier dieselbe Schriftfont wie bei der Amadeo Antonio Stiftung. Das ist gefördert mit in der Volkswagen Stiftung, fand ich auch niedlich. Weil da kommen wir gleich noch zu, warum das witzig ist. Und die müssen alles müssen die bezahlen. Und dann schauen wir mal hier in die in das Inhaltsverzeichnis rein. Dann merkt man nämlich so ein bisschen, wo das hier hingeht. Klimamodell. Gefühlte Weltskizzen. Aha. Affekttheorie, Metapolitik und Beispiele. Metapolitik, Schwellenerlebnisse nach sowieso, reflexiver Faschismus, historische Zeitreisen, Risikofaschismus. Hilflose Zeitreisen. Hilflose Zeitreisen. Unbegrenzte Ressourcen, bla bla bla, Klimawandel von rechts, Einleitung neue Rechte, Nazis. Klimawandel rein, von rechts. United Right und so weiter, Menschlichkeiten, Cringe. Sie kommt von oben, so Martin Sellner. Kill or Normies. Und hier das Recht allein zu sein. Zag und Offer Card. Jetzt Influencer und Nerds, damit sind wir gemeint. Steht da Gamergate? Habe ich das richtig? Nein, da steht nicht Gamergate. Let's Play Antifeminismus, so so. Genau. Die YouTube-Historie der Rechten. Das Deplorables-Fiasko. Zoe-Post. Beta, Menschen und Weltabkehr. Und alter Schwede. Die Manosphäre, rote Pillen und so weiter und so fort. Also wir wissen alle, wo das hinführt. Wir könnten das alles aufschreiben, dieses Buch von dem Heini hier. Und, bitte, bitte, bitte beleidige ihn nicht so sehr. Wir hatten ihn doch schon in der Nähe von einem Streitgespräch mit uns. Ist das so? Mhm. Ja, aber was hat QAnon mit Nintendo zu tun? Das will ich jetzt aber doch nicht weiter gelesen. Ich habe, was ich aber gelesen habe, ist hier der weitere Teil. Der ist dann ja nicht alles kam. Drin, also. Und ist ja wie bei Google Books üblich nur ein Ausschnitt. Ja, ist ein Ausschnitt, aber es hat mir auf jeden Fall schon gereicht. Also hier wurde aus meiner Sicht halt, also der Mann ist Geschlechterwissenschaftler und ja, also sagt eigentlich auch schon alles. Oh, mach und, das weg, schnell. Und dann schnell. Hast du hier. Dann hast du hier halt solche Screenshots. Das war hier gerade diese schwarze Sonne vom Dingsbums. Aus der Sonne. Aus der Rübe, ja. Irgendwelche rechten Foren halt. Und dann geht das hier halt eben weiter. Halt mit dies, das, jenes, Sargon, bla bla bla. Irgendwelche hier mit. Ja, es wird halt alles durcheinander geworfen, wie üblich. Und daraus halt dann irgendwie der Krempel halt irgendwie. Da draus geschmiedet, dass das ja alles zu einem führt und das, also das ist dieses Ding von wegen, hier hast du eine rechte, hier hast du ein rechtes Forum und dann gibt es irgendwelche YouTuber, dann gibt es irgendwelche Konservative und die haben so und so viel 1000 Follower und dann heißt es irgendwie so, ja, guck mal, voll schlimm, die Nazis haben so einen enormen Zulauf, weil das halt einfach miteinander vertauscht wird, verwechselt wird, so, ne? Einfach, ja, so, guck mal hier, Nazi-Forum, guck mal da, irgendwelche YouTuber, die haben so und so viel 1000 Abonnenten und das bedeutet, oh mein Gott, die Nazis werden uns alle töten. Und das ist genau schon wieder diese Scheiße, die hier provoziert wird. Und deswegen fand ich das so enorm lustig, dass da dieses Logo von Volkswagen oben drüber ist. Weil wenn mal was irgendwie hier das Ansehen der Nationalsozialisten in irgendeinem positiven Bild gebracht hat, dann ist es die verdammte Autobahn und scheiß Volkswagen und nicht irgendwelche YouTuber. Also bitte. Also hanebüchener Blödsinn. Also da müsste man echt vorher Volkswagen verbieten, bevor man irgendwelche YouTuber dann da verbietet, weil Ja, weil es Nazi-Foren gibt. Also unglaublich. Es ist schon wieder so eine enorme Frechheit. Aber ja, und das ist aber nur so ein Zufall. Ein Genderwissenschaftler, der hier ein Buch schreibt und irgendwelche politischen Ideologien, die ihm widersprechen, sind für alles Böse in der Welt verantwortlich. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ja, das darf man ja gerne machen, nur muss das dann auch noch irgendwie öffentlich gefördert werden. Aber wie gesagt, er hatte gesagt, das Interview in dieser Schweizer Zeitung, da hatte der Typ wohl mehr oder weniger einen ganzen Artikel über Gamergate geschrieben. Und er sagt, das wäre ihm auch befremdlich, dass da so, dass da der Eindruck entstehen würde, irgendwie Gamergate wäre für alles verantwortlich. Und hat sich mit Gegenartikeln auseinandergesetzt, also mehr als ich bisher von so Leuten gesehen habe. Und Ist wie das gesagt, so? ich habe auch vorgeschlagen, er soll doch mal zu uns kommen, das hat er auch geliked. Vielleicht kriegen wir da ja nochmal einen Sonderstream zusammen. Fände ich interessant. Vielleicht ist das mal jemand, der seine Sachen auch verteidigen will, die er da sagt. Und dann Ja, schauen wir mal, ich glaube, das ist ein ob er da so. hoffnungsloses Unterfangen, aber kann er gerne versuchen. Also ich fand das ja schon Ja, alleine eben, vor lustig. allem Kumpel Also sein, ich habe ist. dieses Interview ja auch gelesen, ne? Und also da wird halt unter anderem halt auch wieder gesagt, und deswegen hatte ich dem Abi halt auch die Links geschickt, die hat er ja von mir bekommen. Da sagt er unter anderem halt auch, dass dieser Vorwurf, dass der Journalist, also hier Nathan Grayson, über die Quinn geschrieben hätte und über ihr Spiel, dass der ja unwahr wäre. Und deswegen habe ich ihm ja überhaupt die Sachen geschickt. Und ja, und da hat er sich dann rausgeredet mit, ja, das ist ja auch nicht so wichtig. Weil es ja auch eins zu eins damit halt widerlegt ist, diese Behauptung, die die Leute ja immer wieder bringen. Und das ist ja eine von zig Sachen, wo sie ihren Scheiß drauf aufbauen, die einfach Humbug sind. Bald ist auch wieder Jubiläum in einem Monat oder Ja, so, ne? ich glaube, wann war es? 14.8. oder so, wo Sowas. der. Ja, irgendwie so, ja. Ja, wenn man zu viel Videospiele spielt und sich dazu sehr rein versenkt, da kann man schon mal Dummheiten machen. Ich weiß nicht, wer das mitgebracht hat. Ich nicht, Ja, glaube ich hatte das mal ich. Ja. mitgebracht, weil ich fand, das ist eine sehr lustige Story mit sehr vielen interessanten Facetten. Im Endeffekt, es geht um ein Thema, was ja online die Gemüter zum Kochen bringt. Da muss man immer ganz vorsichtig sein. Ja, das ist schlimmer als Ananas auf einer Pizza. Es geht um Panzer. Ja, und es gibt da ein kostenloses Online-Spiel, wo man mit Panzern spielen kann. War Thunder. Ich habe es jetzt persönlich nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob einer von euch da Spielerfahrung mit hat. Nee. Aber bei Panzern und Panzerfans geht es natürlich immer um die Details. Und da gibt es einen spielbaren Challenger 2 Panzer, der ein kleines Detail, was aber wohl spieltechnisch große Konsequenzen hat, falsch hat im Gegensatz zu dem Originalmodell, wie es in der echten Welt passiert. Und da gab es einen kleinen Flame War in einem Forum. Und letztendlich hat dann der User, der gesagt hat, nein, ich weiß es besser als ihr, hat dann einen Auszug aus einem Feldhandbuch vom Original, von der Armee für diesen Panzer präsentiert, um seinen Punkt zu verdeutlichen. Und daraufhin sind die Moderatoren natürlich in totale Panik verfallen und haben angefangen, alles aus dem Forum zu löschen, was irgendwie damit zu tun hat, weil das ja in Amerika sehr, sehr strenge Regeln gibt. England, glaube ich. England, oder? War das nicht England? Oder habe ich da was falsch gelesen? Es ist doch Egal, ein die amerikanischer militärischen Geheimnisse. Ne? Kompression erhöhen oder was so? Was waren denn die Tricks? Ja, okay, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es von der britischen Armee oder der amerikanischen Armee war, aber ich glaube, der Spielehersteller ist ein Amerikaner. Aber ist ja egal, ob es ein Brite oder ein Amerikaner ist, die Regeln sind genauso streng. Man darf da nichts veröffentlichen. Und man darf auch nichts benutzen. Das heißt, die lustige Pointe der Sache ist, dass die bei diesem Panzer jetzt auch, die können das jetzt auch nicht ändern, bis das Verteidigungsministerium halt die Sachen von sich aus veröffentlicht hat. Auch wenn die wissen, dass die Panzerplatte ein bisschen kleiner sein muss oder dass das Rohr muss näher am Magazin sein, dürfen die das jetzt gar nicht ändern, weil dann würden die auch gegen Gesetz verstoßen. So, also es ist wirklich eine sehr seltsame Story von einem Typen, der sich da natürlich auch jetzt ziemlich exponiert hat. Ja, der wird, wenn da nachverfolgt wird, wer das war, dann wird er bestimmt auch Konsequenzen zu befürchten haben. Ja. Er hat in dem Forum ja auch behauptet, er sei selber Kommandant eines solchen Panzers im echten. Ja, Leben. Ja, da, um das zu untermauern, hat er dann ja das. Ja, ja. Und es ist England, also das Verteidigungsministerium des Vereinigten Königreichs ist da in Aktion getreten. Und die, was noch so ein, das Zuckerl oben drauf ist, ist die Firma sitzt auf Zypern und hat natürlich, wie man, wenn man in Zypern sitzt, Verbindungen nach Russland. Was das nochmal interessanter macht. Ne? Also passt auf, was ihr online postet, das ist es nicht wert, auch wenn es um Panzer geht. Ja, ich habe noch mal was Ähnliches, und zwar der Julian Röpke schreibt hier auf Englisch, dass also er wohl für die Bild-Zeitung einen Scoop hat, also eine, was herausgefunden hat, was noch keiner herausgefunden hat, und zwar, dass die Firma Tencent, also von China, wohl daran interessiert ist, den deutschen Spielhersteller Crytek zu übernehmen. Und die sind wohl an irgendwelchen Simulationsprogrammen für echte Militäranwendungen, arbeiten die wohl dran, zusätzlich zu Computerspielen. Und das wird natürlich jetzt von allen möglichen Seiten scharf kritisiert, dass dann eine chinesische Firma ja an diese Simulationsdinge irgendwie rankommen könnte. Wenn sie diese. Aber das steigert auf den Export. Ja, ja. Ja, es ist ja sehr lustig, dass auf der einen Seite immer von der Entkopplung von China geredet wird und dass es alles so politisch in die eine Richtung geht, aber de facto kaufen chinesische Unternehmen weiterhin über Subunternehmen schöne Industriezweige überall auf. Das ist ein Beispiel dafür. Und hier geht es halt auch um Militärsoftware. Im weitesten Sinne. Ja. Naja, ne? Naja, du müsstest wie bei dem Panzer für eine vernünftige Simulation ja glaubhaft die, die teilnehmenden Fahrzeuge simulieren und modellieren. Dementsprechend genau, sind da auf jeden Fall Daten drin, die man vielleicht besser nicht bei einem potenziellen Feind sehen will. Ja, die kriegen ja auch die Panzerdaten, meinst du, von den echten Panzern. Ja, oder halt von den Flugzeugen, dann was weiß ich, wie hoch kann das Ding, wie schnell, wie rauf, runter, keine Ahnung. Der Kinderpsychiater Diersen, der Kinder, der hat mich echt, ich hab mir den Kopf fast abgeschüttelt beim Lesen von dem Thread. Schickt eure Kinder nicht dahin, ich mein's ernst. Wir müssen lernen, damit zu leben. Es ist die Kunst der Konservativen, Dinge als unveränderlich darzustellen, um einen Wandel zu verhindern. Diese lang erprobte Strategie kann bei vielen Menschen kindliche Bewältigungsmuster triggern und Hilflosigkeit auslösen. Hilflosigkeit, Wut. Ein auch. Thread. Mhm. Der Klügere gibt nach. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Kinder sollte man sehen, aber nicht hören. Nachgeben und Schweigen, sich fügen, Gehorsam und Demut zeigen. Diese Verhaltensmuster wurden Kindern traditionell abverlangt und durch eine autoritäre Übermacht erzwungen. Da habe ich zum ersten Mal gesagt, nee, Moment, das stimmt so meiner Meinung nach nicht. Auch wenn du hier der Psychiater bist. Ich sehe das eher als einen evolutionären Zwang. Wenn eine Gruppe eine gewisse Größe erreicht hat, müssen sich halt Dinge wie sich fügen, auch mal schweigen oder nachgeben und vielleicht sogar auch Demut zeigen, anstatt irgendwie, wenn man einen Vorteil ergattert hat, irgendwie den anderen noch auszulachen. Das sind Dinge, die ich sehr vernünftig finde und die auch, glaube ich, rein natürlich sind und nicht in dem Sinne autoritär von den Eltern oder von irgendeiner Gesellschaft aufoktroyiert. Du kannst sonst keine Konflikte schlichten, du kannst keine Kompromisse machen, wenn du nicht diese Dinge hast. Es gibt eben auch Dinge, mit denen muss man dann leben. Dann soll man noch das lernen, sozusagen. Und im Zentrum. Corona oder so, ne? Als Beispiel. Man darf auch nicht vergessen, dass es Aufgabe der Eltern ist, ja auch den Kindern die Welt zu zeigen. Und wenn die Kinder dauernd meinen, da die Fresse aufzumachen, ja, obwohl sie von dem Thema keine Ahnung haben, dann musst du als Erwachsene einfach auch mal sagen, so, weißt du was, jetzt aber mal gut gewesen, so ist es nicht, wie du sagst. Hör mal lieber zu, ne? Schön, dass du deine Meinung sagst, aber hör mal lieber zu und lerne. Das ist ja eigentlich der Sinn hinter Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. So, ne? Und dieses, das andere Beispiel, was war das noch? Der Klügere gibt nach. Das sagt man ja im Regelfall dann, wenn das Kind auf eine oder wenn die Person auf einen Konflikt zugeht, der droht zu eskalieren, wo es sich eigentlich nicht lohnt, darüber einen Konflikt zu machen, dann wird das eigentlich angebracht, nicht um jemanden einfach zum Schweigen zu bringen. Also das ist schon eine sehr oberflächliche Sicht, die dieser angebliche Psychiater da auf die ganze Sache wirft. Dann noch so ein Typen auf YouTube, der auch immer so tut, als wäre er Psychologiestudent, wenn man ein bisschen zuhört und sich nur Minimum mit auskennt, stellt man fest, dass er das alles nur verarscht. Ne? So was gibt es natürlich auch. Im ja, Zentrum. Ahnung, aber darf ich auch nochmal? Also, ich finde es schon alleine, wenn hier halt eben steht, lange erprobte Strategie kann bei vielen Menschen kindliche Bewältigungsmuster triggern und Hilflosigkeit auslösen. Also, unter einer Bewältigung verstehe ich jetzt eine Bewältigung und nicht Hilflosigkeit. Ja, also, das ja, Bewältigungsmuster kann schon aber halt auch sein, dass wenn du irgendwie Angst vor Sonnenstrahlen hast, dann ist dein Bewältigungsmuster halt drin zu bleiben. Weißt du? Ach so, du meinst so einen Ausweg genau. Finden dann, oder wie? Ja. Ja, aber warum ist, wir müssen lernen, damit zu leben, einen Ausweg finden? Also für mich erschließt sich das. Ich hab's auch noch nicht verstanden. Ich hab den Thread zweimal gelesen oder so, ich hab's nicht verstanden. Also ich meine, jetzt kommt ja dazu, dass er im Verhältnis zu den Kindern dann immer auch ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Und dann Zweifelsfall eben die Eltern, oder wenn es dann Alleinerziehende sind, die Mutter, der Vater das Sagen haben eben. Und da ist natürlich, da ist ja, einigermaßen, und es fühlen sich dann sicher auch hilflos oder so. Ich glaube, ja, das spielt bei Corona tatsächlich auch eine Rolle, aber davon ganz ab. Ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, wie er das meint, aber auch Bewältigungsmuster zu triggern, finde ich ehrlich gesagt auch erstmal wahrscheinlich lehrreich oder so, ne? Naja, wenn es immer dieselben sind, nicht. Das ist nicht richtig, ja. Ja gut, aber dann lernt man, aber vielleicht ist das eben auch nicht hilfreich, wenn man auf die gleiche Weise reagiert. Ne? Wir sind noch gar nicht tief genug drin. Ja, also genau. Wir sind noch an der Oberfläche von seinem Gebäude. No. Im Zentrum des konservativen Autoritarismus stehen weder Argumente, sachliche Erwägungen, Interessenausgleiche oder Gleichwürdigkeit. Im Zentrum steht die Autorität an sich, in Gestalt von Familienvätern, Staatenlenkern, Religionsgründern, spirituellen Wesen. Sie entscheiden. Jetzt sind die spirituellen Wesen auch schon welche von uns. Die sind auch schon im Patriarchat. Das ist nicht ein bisschen. Bin ich jetzt ein spirituelles Wesen, ja. Kann sein. Ich bin quasi Gott, merke ich hier, ja. Das war die lange erprobte Strategie, würde ich sagen, von Menschen. Diese kindliche Bewältigungsmuster da oben, dass der du Herrgott, nur ein Mensch bist. ja, genau. Also das Patriarchat ist schuld. Wir müssen lernen, damit zu leben, mit dem Virus, mit sozialer Ungleichheit und Armut, dem Hochwasser, den Stürmen, den Dürren. Der Kern dieser weichen Formulierung ist hart. Füge dich. Bitte, ja. Sei bescheiden, vertraue auf die höhere Ordnung, begehre nicht, was dir nicht zusteht. Sich an eine höhere Ordnung fügen, Demut zeigen vor Autorität, Gott gehorchen, dies ist wieder sehr gefragt. Unter dem mittelalterlichen Deus Vult zogen Kreuzritter zum Töten aus. Heute weht der Leitspruch wieder auf christlich-nationalistischen Fahnen. Wisst ihr noch, wie wir am Anfang bei der Familie waren und wie Kinder irgendwie, ach du meine Güte, ist aber schnell eskaliert. Wir müssen lernen, damit zu leben, dass das jetzt auf den Faden weht. Oder wie? Also, verstehe ich. Er geht sich dann über Gott und in Osteuropa und dass da halt auch ganz viele, dass Gott da ganz viel Einfluss hat und Trump natürlich. Und dann Armin Laschet ist ein prototypischer Vertreter christlich-autoritativer Strukturen. Wir haben ihn oft milde und gerecht erlebt, etwa wenn er in Gummistiefeln mit warmen Worten und weichem Gesicht Trostreden halten will. Seine Härte wird deutlich, wenn man ihn in Frage stellt. Für die Wirksamkeit konservativer Argumente ist es nicht länger nötig, Probleme kleinzureden. Zum Beispiel, es gibt keinen Klimawandel, es gibt keine Armut. Es genügt nun, diese Probleme als unabänderlich, unausweichlich darzustellen. Dies löst Reflexe von Lähmung, Angst und Unterwerfung aus. Bist du ein Lurch, dass dein Kurzhirn, dein Stammhirn direkt irgendwie durchschlägt oder was? Kannst du nicht, was ist das für ein magisches Universum, in dem du wohnst, Kinderpsychiater Driessen? Wie in konservativen Kreisen über linke SpitzenpolitikerInnen gesprochen wird, erinnert mich an das neidvolle Raunen der Spießereltern am Gartenzaun. Sieh nur, was die Nachbarin wieder trägt, wie wichtig sie sich nimmt, wie die beiden miteinander umgehen, so schamlos. So wird über linke SpitzenpolitikerInnen gesprochen. Ich dachte eher, über die spricht man so Sachen wie, hast du gehört, sie hat schon wieder ihren Lebenslauf geändert, oder wow, sie hat schon wieder Geld nachmelden müssen. So schamlos. Ja, aber bei dem Geld nachmelden muss ich direkt sagen, das haben wir, glaube ich, auch nicht dabei heute. Diese Sachen mit Nebentätigkeiten nachmelden bei der Baerbock waren ehrenamtliche Nebentätigkeiten. Die muss man zwar auch melden, weil es ist ja auch wichtig, irgendwie lobbymäßig und so weiter. Auch ganz interessant in diesem Fall. Aber Geld hat sie wohl nicht bekommen dafür. Okay. Also das sollte man lieber nicht sagen, dass sie da ihr Geld jetzt wieder nachmelden musste, weil das war jetzt in diesem Fall jetzt okay, eine große Sache, wo nicht die, der Fall. Waren das nur die Tätigkeiten? Das, genau, also Geld nachmelden war auch schon, das war bei der letzten Mal bei der Sache, aber dieses Mal waren diese drei Sachen, wenn ich das richtig gesehen hatte, nur ehrenamtliche Geschichten. Ja, aber die muss man wohl auch anzeigen. Und das stand in diesem Artikel, den ich darüber gelesen hatte, auch drin, dass das wohl häufiger so wäre, dass die Leute das erstmal nicht tun, sondern Jahre später und sich dann auch alle immer damit rausreden, dass sie ja schließlich kein Geld dafür bekommen haben. Mhm. Ja. Vor allem sollte man sich einfach mal entscheiden, was man in seinem Lebenslauf drinstehen haben will und was nicht. Ich meine, das sind ja auch so pille Dinger, die sie da reingeschrieben hat. Das war jetzt nichts Besonderes. Aber zu ihm wollte ich noch sagen, dass er hier scheinbar die Dinge auch ein bisschen vermischt. Also das Bild aus den mit dem Gartenzaun ist ja wohl eher so 50er, also 60er Jahre. Was soll ich sagen? Das Problem ist älter. Also die Analyse des Problems ist älter. Das Patriarchat, das gab es ja praktisch irgendwie, als vielleicht die Großfamilie noch so existent war. Das ist ja auch 200 Jahre her. Also da hat vielleicht so ein Patriarch vielleicht wirklich zusehen müssen, dass er die Großfamilie unter einem Hut hält. Und das hat natürlich entsprechend auch mal irgendwie harte Entscheidungen geben müssen oder sowas. Also es hat sicher eher nach Machtverhältnis sich angefühlt, als dann die Kleinfamilie, die jetzt 200 Jahre irgendwie aktiv ist sozusagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das der Ursprung der Analyse war und das aber jetzt einfach nie geändert wurde. Er hat aber auch eine Lösung, und die darf ich noch zitieren, bevor wir hiermit fertig sind. Wie kann die durch konservative Kommunikationsstrategien künstlich erzeugte Hilflosigkeit abgestreift werden? Mal ganz abgesehen davon, dass er sich damit schon weit auf verschwörungstheoretisches Hildmann-Ding raus irgendwie. Es gibt Strategien, ja, da wird eine Hilflosigkeit künstlich erzeugt, Skalarwellen. Durch Vertrauen auf die nachkommende Generation, die wacher, informierter und zupackender ist als jede Generation vor ihr. Vertrauen muss offen ausgesprochen werden. Tut es. Ich bin der Meinung, da müsste eher ein Korrektiv her, wenn einer da ist, der sagt, meinetwegen prinzipiell sagt, nee, basta, wir machen das jetzt so, weil wir das schon immer so machen. Dann fehlt ein Korrektiv. Dann fehlt jemand, der sagt immer, das ist aber jetzt nicht mehr schlau. Oder das so. Ist aber doch überhaupt nicht so, Mammon. Willst du doch mal, du hast gerade selber von den 50er, 60ern, es hat doch ein stetiger Wandel von da an geherrscht. Und der geht immer noch weiter. Wir haben vor zwei Jahren oder wann oder drei die Ehe für alle beschlossen. Ja, so. Sicher, dass sich nichts ändern würde. Das passiert ja. Und jetzt so dieses Vertrauen auf eine Generation, die wacher, informierter und zupackender ist als jede Generation vor ihr. Das ist ein Quatsch, ne? Da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Wegen Produktivitätszuwachs. Nicht, dass sich Leute wieder Windhunde zulegen wollen. Zupackend, das war eine perfekte Überleitung zu diesem hier. von Welttower, Hochwasser, wie AfD und Co. mit Zynismus und Verschwörungserzählungen auf die Katastrophe reagieren, wo ja halt eben behauptet wird, dass ja die AfD jetzt mit irgendwelchen haben sie die Zeit eigentlich einen Dürresommer, dahinter nachdenklicher Smiley und so weiter und so fort. Also Anspielung auf letztere Jahre, wo die Grünen halt irgendwie gemeint haben, jetzt ist der Klimasommer, war irgendwie dieser Anspruch und solche Sachen. Und jetzt so tun, als wäre das jetzt irgendwie nur die AfD, die jetzt irgendwie ihren Krempel da wieder macht und sagt, hahaha, ihr Idioten oder so. Das macht ihr doch genauso. Und das sieht man ja auch mit dem Ding von wegen hier von der Neubauer, den er hier einblendet. Man kann schon über Hochwasser sprechen, ohne auf die eindeutige Zusammenhänge zwischen Extremen und Klimakrise einzugehen. Man kapitalisiert dann halt Klimafolgen, um eine Politik zu normalisieren, die die Wissenschaft überhört und immer mehr Klimakrise produziert. Ja, diese ganzen Sprüche von euch, dass ja jetzt eure Ideologie mal wieder bewiesen wurde, dass man hier einfach nur den Regler auf 100 drehen muss, weil die Menschen leiden, das ist auch zynisch und Verschwörungserzählungen, mit denen ihr auf Katastrophen reagiert. Also es ist genau derselbe Scheiß, direkt right back at you. Also ohne Scheiß, es ist so unglaublich, diese Projektion. Ja, und so, statt da mal hinzufahren, ein bisschen zu berichten, irgendwie live oder sowas, machen sie da die Hälfte der Tagesthemen nur über diesen angeblichen Zusammenhang mit dem Klima oder so von Regen. Das ist ein Quatsch. Ne? Okay. Da überflüssig, ja. Das ist Comic geworden, das Tagesthemen. Ja, gar nicht gesehen, aber gut. Ja, die Sache ist ja auch, es geht ja darum, das politisch auszuschlachten. Ne? Das macht die AfD jetzt natürlich. Ne? Ja, aber die Grünen haben gesagt, es gibt einen Dürresommer, jetzt haben wir Hochwasser, haha, Blödsinn. Aber letztendlich, das ist mir bei dieser ganz besonders aufgefallen, dass alle einfach versuchen, da politisch auszuschlachten. Ich meine, das macht Welttower News gerade mit diesem Artikel genauso. Ne? Das ist einfach nur ein Versuch, das politisch auszuschlachten und das Beste für sich rauszuholen. Ja, das stimmt. Ja, das ist jetzt aber so zynisch, wie es sich anhört, ist es ja aber auch die perfekte Gelegenheit, gerade in einem Wahljahr für Politiker, um Volksnähe zu zeigen. Ja, und der dumme Laschet hat vergessen, seine Ärmel hochzukrempeln. Habt ihr das gesehen? Musst du die Ärmel hochkrempeln, dann kriegst du Punkte bei der Wahl. Hat der Schröder davor. Wie der Schröder gemacht. Damals, meinst du? Ja, das ist voll gemacht. Das hat der mal eine Flasche Bier. Genau. No. Ja, und ich hatte diese Woche, gab es ja so ein bisschen Aufregung über diesen Herrn Bhakti. Der hatte ja irgendwelchen Krempel erzählt, dass es angeblich in Israel jetzt schlimmer wäre als damals in der Nazizeit in Deutschland. Und da hatte irgendjemand rausgekramt, dass der Hans-Georg. Dass der Hans-Georg Maaßen irgendwie im, war das Januar oder so oder März, irgendwie mal ein YouTube-Video von diesem Bhakti irgendwie verlinkt hatte und darüber geschrieben hatte, so hier, das ist ganz interessant. Das Video kann man sich nicht mehr angucken, aber auf jeden Fall, ich hatte halt dann nachgeschaut, wie ich das häufiger tue, ob das überhaupt so geschehen ist. Man kann das bestätigen, ja, das ist so geschehen. Also er hatte dieses Video von diesem Bhakti, wo ich nicht mehr sagen kann, worum es da ging. Wahrscheinlich nicht um irgendwelche Juden, weil das haben sie ja jetzt erst gehabt. Das wird wahrscheinlich irgendwas mit Corona gewesen sein. Und ob das jetzt richtig oder falsch oder sonst wie es ist, kann ich alles nicht sagen. Aber kann nur der RMD rausfinden. Auf jeden Fall ist es kein Riesending. Aber es wurde natürlich sofort wieder probiert, das zum Riesending zu machen. Auf jeden Fall, was ich dabei bei dieser Recherche hier gefunden habe, ist zum Thema Hans-Georg Maaßen verteilt irgendwelchen Krempel, muss ich hier sagen. Ja, hier hat er auf jeden Fall, also ich kann es gar nicht glauben, was der ja für coole Verschwörungstheorien und für merkwürdige, umstrittene Persönlichkeiten hier verteilt. Nämlich Raik Anders. Als Georg Maaßen hat hier im März oder wann das war, hier ein Video von Raik Anders verteilt, wo Raik Anders über die Villa von Herrn Spahn berichtet hat. Und ja, da sieht man mal auf jeden Fall, dass sich Herr Maaßen auf jeden Fall nicht nur aus irgendwelchen Quellen da aus seinem Lager irgendwie informiert, sondern scheinbar sich auch mal ein Raik Anders Video anguckt. Also, und ich wette, das kannst du von den meisten von den Zuschauern von Herrn Anders oder so oder Leuten, die sich über den Maaßen aufregen, die werden sich garantiert nicht irgendwie groß irgendwelche Sachen aus einem anderen Lager angucken oder so. Und die Story hatten die Weltraumaffen aber auch schon vor. gefühlten 100 Jahren. Meinst du, wir sollten ihm einfach mal raten, dass der Weltraum offen guckt? Was macht denn der Reich? Macht er alleine oder hat er einen Auftraggeber? Einen Verlag, der... Ja, ich denke aber, er macht jetzt wahrscheinlich wieder alleine mit Crowdfunding oder so. Das hat er ja vorher ja auch gemacht, ne? Mhm. Wusste nicht, ja. Ja, der war ja auch schon da, bevor es Funk gab. Und ich kann mich noch, und das haben wir ja auch in irgendwelchen alten Streams von uns, ich weiß nicht, ob wir da schon Weltraumaffen waren. Ich weiß nur, als Reik anders aufgetreten ist, als er zum ersten Mal erschienen ist, da habe ich ihn auf jeden Fall empfohlen. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Er hat auf jeden Fall so ein, zwei Videos gemacht, die richtig gut recherchiert waren, aus meiner Sicht. Also ich habe es natürlich nicht nachrecherchiert, aber es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, ganz zu Anfang. Und dann ist er halt irgendwie abgeglitten in so eine aktivistische Ecke. Ja, und der hat halt den Weg genommen, den sie alle nehmen. Vom Unabhängigen hin zum nicht mehr ganz so unabhängigen Journalisten. Ne? Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, und das hier ist auch nochmal Reik Anders, ja, jetzt aber von dieser Woche, und hier geht es um die CDU und warum die so furchtbar ist, direkt im Kontrast. Volkspartei, Partei der Mitte, Wirtschaftskompetenz, ich halte die CDU für eine Gefahr für Wohlstand und Sicherheit in Deutschland, und ich meine das vollkommen unironisch. Mit ihrem verbitterten Festhalten an alten Technologien, in Klammern Verbrennermotoren, und alten Energien, in Klammern Braunkohle, und der politisch gewollten Verlangsamung von Zukunftsindustrien, in Klammern Wind- und Solaranlagen, hat man dort die Position als Weltmarktführer bereits staatlich abgewürgt. Eine derartige Wirtschafts- und Energiepolitik von vorgestern verhindert Innovation und bündelt unnötig Ressourcen, /Investitionen in Geschäftsfeldern, die in naher Zukunft ohnehin obsolet sein werden. Dies sichert nicht den Industriestandort Deutschland, sondern schwächt ihn. Wir haben in Klammern anders als etwa Norwegen oder Saudi-Arabien. Ja, die haben mehr Solaranlagen als wir oder was? Saudi-Arabien, Riesenüberraschung. Keine nennenswerten natürlichen Ressourcen da und sichere Einnahmen bescheren, die uns sichere Einnahmen bescheren. Wir brauchen clevere Ideen, Patente, Dienstleistungen und so weiter. Ja, genau, und die kommen dann von dir, oder wie, Reik? Mehr Diversität oder so. Muss ich wundern, wie wir unseren Nachwuchs, wirtschaftliche Grundlage behandeln. Ja, wie behandeln wir die denn? Wir sagen denen, geh nicht zur Schule, geh mal, mach mal hier Fridays for Future Streik und hab mal die richtige politische Einstellung. Das reicht schon, brauchst nichts lernen. Richtige Politik hast du schon, gibt nichts mehr zu lernen. Blablabla, bla, bla, ja, Unterrichtsausfälle, ja, ja, ja, aber dann die Leute zu breit ist. Das ist auch so ein konservatives Ding, ne? Das machen wir so, das war schon immer so. Ich sag dir, wie das geht und wie die Meinung zu sein hat. Ja, also auch Linke können ganz schön konservativ sein in sowas, glaube ich. Ja, das ist einfach nur hier Sophismus, ne? Wir nehmen die Sachen, die angeblich Kompetenz von der CDU sein sollen, und drehen die ins Gegenteil mit unserer... den Sachen, auf die wir halt hinaus wollen, also ja, Wind- und Solaranlagen, Zukunftsindustrie, das könnt ihr so oft Zukunftsindustrie nennen, wie ihr wollt, das ist trotzdem nicht grundlastfähig. Und auch das Grundlastruhen hilft dann da nicht. Ne? Also. Doch, das ist grundlastfähig. Wir müssten nur die Fläche von New Mexico in der Sahara pusten. Nö, die Fläche von New Mexico in der Sahara mit mit Sonnenkraftwerken ausbauen. Ja, in der Sahara, aber nicht in Deutschland. Ja, da müsste man dann ein Kabel legen. Das reicht übrigens, New Mexico reicht nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Laut einer Berechnung, die ich gesehen habe. Aber kostet auch einige Trillionen Dollar, die ganzen Dinger dahin zu bauen. Ja, hier wollte Mauern uns was zu sagen. Mauern? Ja, sicher. Ich hatte gerade noch was schreiben müssen und noch das mit dem Strom da im Kopf, da mit der billigen Variante, das irgendwie in der Wüste zu machen. Und das Problem wohl dabei ist, um das nochmal ganz kurz zu sagen, dass man da möglicherweise mit Wasser irgendwelche Solaranlagen putzen muss oder so. Und das kommt dann vielleicht in den wasserarmen Ländern nicht so gut an. Oder so. Also eines der Probleme. Ja, hier hat der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, in Zusammenarbeit mit so ein paar kleineren Klitschen scheinbar einen sechsteiligen Podcast gemacht zum Thema KenFM. und sein Aufstieg und sein Fall. Und dann würde ich schon sagen, Fall, fängt der erste Floor schon an, weil irgendwie Fall, weiß ich nicht. Eigentlich haben sie ihm ja eher ein Beinchen gestellt, ne? Als dass er gefallen wäre von sich aus. Eigentlich ist er eher so geschubst worden. Ja, davon ganz abgesehen ist es, arbeiten die das richtig auf und der Jepsen kriegt auch viel Lob und so weiter. Und ja, sie unterstellen ihm halt diese Verschwörungstheorie-Geschichten. Wobei ich aber irgendwie denke, oder wir hatten es auch schon mal, was ist daran so schlimm? Ne? Ich habe also bei den Podcasten doch mehrmals so gedacht, ja und, was ist denn jetzt? Und ja, das ist doch gar nichts und so, ne? Ja, naja. Also ich würde dem Typen halt schon unterstellen, dass er halt an vielen Stellen, und das haben ja auch diverse Leute da rausgearbeitet, wie ja auch Gunnar Kaiser und weiß ich nicht wer, dass er halt an manchen Sachen auch Dinge sagt, die halt nicht stimmen. Über irgendwie Bill Gates und seinen Krempel da mit wie viel Prozent und so weiter und so fort, mit diesem ganzen Gedöns da und so. Also ich würde ihm schon unterstellen, dass er auch irgendwelche Leute halt bedienen will mit hier und da, pass auf, die Welt geht unter und ich bin derjenige, der es dir erzählt, also überweis mir mal ein bisschen was auf mein Konto oder so ein Zeug. Das würde ich irgendwelchen Leuten, die das halt so freischaffend machen. Also mir kam das teilweise ein bisschen wie eine Projektion vor, weil die mir unsere öffentlichen Rechnungen spinnen ja auch ihre Verschwörungstheorien. Ja, das tun sie sicherlich, ja, aber ich meine, ne, deswegen war das irgendwie ein bisschen unreflektiert kam mir das dann doch vor, weil immer nur auf die anderen zu zeigen und also so Verschwörungstheorien zu verbieten oder so, das ist auch irgendwie voraufklärerisch. Ich weiß nicht, ich finde das. Ja, das ist nochmal eine andere Diskussion auf jeden Fall. Ja, was sie dann daraus wieder machen, das kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie Quatsch ist. Das macht unser Rundfunk, ne? Ja, aber ich will halt nur sagen, dass ich mich dieser Aussage von wegen, was stimmt, was ist denn da dran, jetzt falsch, das ist doch nichts falsch dran an dem, was der Ken Jebsen macht. Das habe ich nicht gesagt, dass das nicht falsch wäre. Die behaupten immer, das macht irgendwas mit der Bevölkerung oder so. Und das ist aber doch irgendwie auch eher fraglich, ob das irgendwas macht. Vor allen Dingen, ob sich da irgendwie die Leute aufhetzen lassen und so weiter. Dann kommen angeblich irgendwelche Zuschauer, die haben sich dann irgendwo daneben benommen oder so. Ja, es ist aber auch irgendwie noch nicht so richtig eine Folge, weswegen ich dann mit dem Gesetzgeber eingreifen müsste. Also es ist irgendwie viel Wind und ziemlich wenig, was passiert ist in Wirklichkeit. Ja, der hat blödes Zeug erzählt, da war auch viel falsch bei und vielleicht auch gezielte Lügen bei oder sowas. Aber es ist nicht wirklich irgendwie ein Problem dadurch entstanden. Ich sehe es nicht, weiß ich nicht. Für mich ist und bleibt Ken Jebsen so eine Art politischer Erich von Däniken. Ja, ist ja richtig eingeordnet. Das muss man nicht verbieten, Herrgott. Aber ich finde es außerdem auch ganz gut. Ich meine, nee, das muss man nicht. Die haben ja sozusagen so die Art, dass sie eigentlich immer ja den Worst Case auch raussuchen oder versuchen zu zeichnen oder so, oder auch zu hinterfragen, ob der irgendwie in Frage kommt überhaupt auch nur. Und das sind ja Sachen, die sich unsere spezielle Rundfunk nicht mehr traut. Im Gegenteil, da wird dann eben auch gezeichnet und gesagt, das ist irgendwie nicht in Ordnung oder so. Aber den Worst Case einfach mal zu durchdenken, das finde ich nicht irgendwie fragwürdig oder so. Weiß ich nicht. Also ich habe da wenig Verständnis für und deswegen ist er, und vor Gericht ist er dann auch wegen irgendwelcher Kommentare oder so, ne? Die ja dann, also Kommentare von Kommentarschreibern tatsächlich, von anderen Leuten und so. Also da haben sie sich was Spezielles rausgesucht. Muss man vielleicht fürs Gericht, muss man was Konkretes haben, ist ja auch okay. Aber sich hier so einen sechsteiligen Podcast, könnt ihr euch alle selber anhören, da zurechtzubiegen, wo ja dann der tolle Aufstieg gezeichnet wird und so weiter, aber ansonsten im Prinzip auch alle Narrative bedient werden. Ja, vor allem, was haben die denn? Am Ende ist ja Jebsen auch für dieses Monochrom oder wie heißt das da, Renochrom oder was mit zuständig und so weiter. Also, und was haben die jetzt neuerdings mit ihrem scheiß WTF überall? Das hat man letzte Woche auch die Dingeskirchen hier, wie hieß sie nochmal? Diekmann, die hat ja auch beim CDF irgendwas mit What the Fuck gemacht und jetzt hier schon wieder. Nee, Chris, das heißt World Trade Center. Ja, was soll das denn? Wir sind hier irgendwie die hippen Kids oder wie und erklären euch, was Sache ist. Ja, total, ne? Das auch noch. Und zwischendurch noch der Lobo, der dann irgendwie nochmal ermahnt, erwähnt, dass man das und das aber nicht irgendwie verbreiten sollte und so weiter. Ja, Herr Lobo. Das ist auch nur eine Fantasie erstmal. Ja, genau. Und das ist schon richtig. Also da fällt mir bei so ziemlich jedem irgendwas ein, wo ich mir denke, das ist aber Quatsch so, ne? Also das ist ja auch immer, das ist wirklich eine komplette Fehlannahmen, die diese Leute haben, dass wir ja einfach das regeln können. Ne? Wir können das einfach entscheiden. Wir wissen ja genau, welche Dinge wohin führen. Wir wissen, welche Gedanken zu was führen und so weiter und so fort. Ja, das und deswegen gibt uns einfach Macht und wir regeln das dann. Und wir müssen einfach nur autoritär genug werden, um jetzt den Leuten zu sagen, irgendwie, was sie jetzt tun sollen und lassen sollen und denken sollen und wissen sollen. Und dann regelt sich das schon alles von alleine, weil wir sind ja so unglaublich schlau, ne? Und das kannst du halt komplett in die Tonne treten. Das ist schon. Ja, und wir sehen von vornherein, was stimmt und was nicht stimmt. Also, dass eben diese Verschwörungstheorien immer daraus bestehen würden, dass jetzt irgendwie eine Clique von wenigen Mächtigen da alles andere beeinflusst und bestimmt und so weiter und die Abläufe bestimmt. Das kann man doch wenigstens mal hinterfragen oder kann man doch wenigstens mal gucken, ob das so ist oder so. Was ist da eigentlich das Problem dabei? Ja, also es ist doch auch irgendwie schon immer so gewesen, dass die Leute, die sozusagen da zum Proletariat gehört haben, immer auch die entsprechenden Mächtigen hinterfragt haben und so weiter. Wieso soll das jetzt ein Problem sein? Wieso ist das jetzt plötzlich wichtiger, dass rechts und links gegeneinander kämpfen, als dass sich die Leute ja für ihre Verhältnisse einfach einsetzen? Also, ne? Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall halt nicht das Richtige, eben alle Möglichkeiten aus der Hand zu schlagen. Also, dass halt Millionen, Milliarden Unternehmen wie Google oder so hingehen und jemanden, der halt, es ist, wie gesagt, es ist wie von Däniken für mich. Ich weiß, dass halt nicht alles, was er sagt, stimmt. Ich gucke den auch nicht wirklich. Wenn ich ihn mal sehe, nehme ich ihn mit einem Gran Salz halt. Genau. Und das ist halt so eine Figur. Ich meine, Alex Jones. 10 oder 15 Leute eingestellt, die da geschrieben haben. Die haben ja nicht alle nur Blödsinn geschrieben und die haben ja auch nicht alle nur zu den Themen geschrieben, die der Kenianer hätte oder so. Aber also du weißt ja auch. Die sind alle weg sozusagen, alle mit raus natürlich, ne? Das du weißt auch, wie es doch wie ist mit bestrafe einen, erziehe 100. Ja. Ne? Wenn du die Köpfe wie Alex Jones oder Jepsen oder so halt hart genug bestraft, werden sich die anderen vorsichtiger ausdrücken oder Sachen halt nicht sagen. Ja, ja genau, dieses Alex Jones-Ding, was du gerade meintest, ist halt eigentlich auch ein, ja, nochmal ein extremeres Beispiel halt, ne, an der Stelle. Ja, das haben sie auch schwer ausgebreitet. Genau, bei der Sache war das ja auch so, dass sie alle gerufen haben, so nach dem Motto, das muss ja sein, dass der unbedingt jetzt wegkommt und so. Und der hat auch Sachen gesagt, wo man auf jeden Fall sagen muss, das ist halt wirklich übel, ne, also diesen Krempel davon wegen, dass irgendwie diese Leute alle. Die Frösche. Nee, das meine ich jetzt nicht, sondern halt dieses, dass er irgendwie meinte, irgendwelche Leute wären da angeheuert gewesen, die bei irgendwelchen Attentaten da irgendwie umgekommen sind oder so ein Zeug. Ja, das waren die Sandy Hook-Shootings und Crisis Actors. Ja, aber auch halt, in diesem Fall, dann muss man sich halt über diese eine Sache dann halt aufregen und aber da braucht man auch nicht den von sämtlichen Plattformen irgendwie da irgendwie runterschmeißen oder so, ne? Ja, einer von den Eltern ist ja dann vor Gericht gegangen und hat das Gericht offensichtlich die Sachlage etwas genauer geklärt oder geprüft oder so und ja, das ist ja das, was man von so einem Gericht dann auch erwarten sollte in so einem Moment, ne? Dass sie dann die Sachlage klären und dann vernünftig entscheiden oder so. Ich weiß nicht, was auf jeden Fall so sehe ich das halt im Zusammenhang mit diesem Ken Jebsen halt eben auch, aber das merkst du halt auch. Ist das, das war ja auch das Interessante bei diesem ganzen Dilemma da jetzt nochmal mit dem Holger Kreimeier und seinem Massengeschmack und diesen Huxilla-Leuten, die ihm da von der Fahne gegangen sind und dann irgendwie plötzlich meinten, sie müssten sich distanzieren und so. Und ist besser, ne? Wie überall. Ja, ja, genau, aber bei denen ist das halt auch so kenne ich die halt auch nur und da habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, dass ja dieses Skeptiker-Ding, ne, das war ja damals irgendwie so noch bevor das irgendwie in dieser YouTube-Gruppe da irgendwie hochgekommen ist, dieser Skeptiker-Begriff, da kannte ich den schon. Da kannte ich das schon vor diesen Huxilla-Leuten und die Leute, die da Anhänger von denen waren, das waren auch die übelsten Heinis so, aber alle absolut davon überzeugt, dass die halt so unglaublich schlau sind, weil sie haben erkannt, dass Homöopathie nicht funktionieren kann, ne? Und das ist ja, also wenn du das erkannt hast, ne, dann hast du ja ein so gigantisch großes Gehirn. Das geht ja überhaupt gar nicht. Öffnen sich die Türen der Wahrnehmung für dich. Ja, und also das ist eine. ich hab aber hier ein Buch von denen mit handgeschrifteter Unterschrift. Ja, das Dingsbums-Buch, ne, von hier Neuschwabenland-Krempel oder wie? Genau, Axel Stoll, das große Interview. Ja, mit Bartoschek. Und der ist ja auch einer von diesen Leuten, die immer ganz genau Bescheid wissen. Der hat es auch unterschrieben. Ja, ich habe den ja auch schon mal getroffen und Krempel und alles Mögliche und so. Also, und das ist ja auch nicht alles verkehrt und so, was sie machen auf jeden Fall nicht. Aber so wie der Holger Kreimeier die halt beschrieben hat und wie sie halt dann auch plötzlich meinten, sie müssten sich von ihm distanzieren, weil er mit Ken Jebsen ein Interview macht. Das ist aber genauso, da merkst du halt so, wie die halt ticken, ne? Mit diesem ganzen von wegen so, ja, das müssen wir jetzt hier und nee, da kann ich mich aber nicht so weiter zu äußern, weil bla bla bla und tralala und die Welt geht unter. Irgendjemand, mit dem ich irgendwann mal was zu tun hatte, interviewt jemanden. Und das bedeutet natürlich, dass ich gigantisch großer Supermensch jetzt ja Schaden nehme, wenn ich jetzt nicht sofort sage, dass ich das alles furchtbar finde, weil ja dann, ne, und das sind die Leute, die dich aufklären wollen über irgendwelche Verschwörungstheorien, die aber selber irgendwie meinen, dass die Welt untergeht, wenn sie nicht ihren Riesenkopf irgendwie 10 Meter weit entfernen von dem, der mit dem Schmuddelkind redet. So unglaublicher Schwachsinn. Also, oh. Und wenn sie es jetzt nur zum Vorwand nehmen würden, um selber noch mal über den Typen zu reden oder so, dann wäre das ja noch irgendwie nachvollziehbar. Aber dieses Ding, dass man jetzt den Kreilmeier irgendwie vor den Zug schmeißen muss, weil der so ein unglaublicher, furchtbarer Mensch ist, weil der ein Interview führt, das ist so unglaublich hirnrissig und bescheuert. Und dass sie das auch, das werden sie dann irgendwann werden sie es dann wahrscheinlich noch merken, wenn es dann zu spät ist und so, wenn sich die Leute von denen irgendwie distanzieren, weil sie, keine Ahnung, jemanden interviewt haben, der 5 Jahre später sich gegen seine Geschlechtsumwandlung oder was weiß ich nicht, was da irgendwie für ein Viel Film. Einfacher, viel einfacher, Chris. Sie haben mal was mit dem Kreimeier zusammen gemacht. ja, stimmt wahrscheinlich, ja. Die haben auch Anhänger, die denen sowas nicht verzeihen, das weiß ich, weil ich kenne diese Leute. Ich weiß, was das für Leute sind in diesem Bereich. Die kennen sich untereinander und kennen trotzdem keine Gänsefalscher, ne? Ja, next. Genau. Next. Stunde hier über den Jepsen reden. Nee, aber ich meine, unreflektiert sind diese Presseorgane in dem Moment natürlich auch, weil sie ja nicht merken, wie sie da im Prinzip ja doch die Zensur so verteidigen und das auch, dass das in verschiedenen Ländern auch kopiert und nachgemacht wird und so weiter, damit legitimieren und so. Die machen sich schuldig, diese Leute. So. Wusstet ihr, dass es einen Beschluss des Bundestages gibt, dass die Bundestagspräsidentinnen als Bundestagspräsidentinnen anzusprechen sind? Ja, wusste ich. Weil der AfD-Abgeordnete Jürgen Braun, der sagt nämlich grundsätzlich Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das hat ihm jetzt schon mehrere Ordnungsrufe eingebracht. Oh, should I say von Braun? Und natürlich ist jemand losgegangen, hat eine Studie gemacht, die Forschungsgruppe der TU Darmstadt und der Humboldt-Universität Berlin und der Universität Duisburg-Essen. Eine Studie mit Evolution Geschlechter inklusiver mit dem Titel Evolution Geschlechter inklusiver Sprache im Deutschen Bundestag aufgelegt. Und die zeigt, wie stark sich die Sprache seit den 80er Jahren gewandelt hat, insbesondere. Wahnsinn. Die Forschungsgruppe hat hierfür untersucht, wie oft seit der Nachkriegszeit männliche und weibliche Formen in Bundestagsreden vorkommen. Ach du Scheiße, ey. Die arme KI, die da durchzählen musste. Krankenschwestern und Krankenschwesterinnen? Tatsächlich verwenden Abgeordnete nahezu aller Parteien immer mehr weibliche Formen. Ne? Und ihr könnt mal raten, wer nicht, ja? Die Bösen. Sitzen auf dem generischen Maskulinum und haben eine Fraktion mit 9 Frauen und 79 Männern. Ja? Die Studie legt nahe, die Verwendung männlicher und weiblicher Formen in der Anrede scheint mittlerweile auch unter konservativeren Unionsparlamentariern selbstverständlich, doch nach wie vor werden Frauen nicht ihrem gesellschaftlichen Anteil entsprechend genannt. Uiuiui. Und dann wird dann noch Adenauer in den Ring gezerrt. Adenauer, da haben sie 1211 personenbezogene Substantive in den Reden gefunden und die weiblichen Formen lassen sich an einer Hand abzählen. Uiuiuiuiuiuiuiuiui, Adenauer, vielleicht dann doch canceln nachträglich, würde ich sagen. Ja, war auch einfach nicht alt, genug. Ne? Aber schlimm auch, dass der die deutsche Sprache einfach korrekt verwendet, das geht gar nicht. Die Forscher möchten sich nun auch Landtagsreden vornehmen, um regionale Unterschiede festzustellen. Zudem wollen sie die konkreten Gründe erforschen, die zum Sprachwandel geführt haben. nicht-binäre Geschlechterbezeichnungen, auf die sich die Sprachdebatte derzeit zu fokussieren scheint, haben die Forscher in ihrer Studie nicht berücksichtigt, sofort canceln. Wie kann man so transphob sein? Einfach mal einen Etymologen fragen, oder wie heißen die nochmal, die sich mit Sprache da beschäftigen oder so, ne? Nach der Sichtung von neutralen Formen wie Arbeitnehmende oder Studierende kam heraus, dass sie nicht oft vorkommen. Gegenderte Varianten, wie etwa mit Sprechpause, mussten die Forscher, die Forscher finde ich auch lustig, Forscher schreiben die hier, nicht ForscherInnen, in dem Artikel über ForscherInnen. Naja, auf jeden Fall mussten sie die Sprechpause auch weglassen. Der Grund, sie werden von den Stenografen nicht notiert. Bis vor kurzem wurden sie in den Anträgen und Dokumenten als Fehler behandelt. Erst seit 2021 werden sie nicht mehr gelöscht. Dann schreiben die nur ForscherInnen und... Man kann das ja nicht mehr auseinanderhalten, dass das auch Männer gemeint sind, oder wie? Kann schon gut sein, Mama. Ja, müsstest du mal deine Verbindung in den Bundestag spielen lassen. Aber ich finde es gut, dass die Humboldt-Universität und die Ruhr-Universität und wer noch alles da Geld reinsteckt, damit wir so wichtige Studien endlich ist so wichtig, ne? Also alle Leute gucken sich ja von früh bis spät Bundestagsreden an und leiten dann davon ab, wie sie ihr Leben zu gestalten. Ja, natürlich. So machen wir das doch alle. Ja, vor allem ist auch, wie die gestaltet sind, die Reden, ist auch immer wichtiger, als was gesagt wird so. Oh Gott, das Einzige, was ich im letzten halben Jahr aus diesen Dingern mitgenommen habe, ist, die AfD ist scheiße. Kann mir irgendjemand helfen? Ich komme in meinem Leben nicht mehr zurecht. Gendern. Aber ich bin dafür, dass wir das auch so machen, dass ihr mich jetzt, wenn ihr eure Wortbeiträge beginnt, auch immer erstmal sagt, Herr Präsident, zu mir. Können wir gerne einführen. Darf ich auch meine Damen und Herren sagen oder muss ich es wie die Lufthansa machen und das weglassen? Ja, du kannst Damen noch meine Damen und Herren sagen. Herr Präsident. Wir sind zwar keine Damen, von daher. Das ist ein Artikel. Das weiß ich doch nicht, wie der Mammon sich heute Pronoun. Fühlt. Ich bin Pronoun Money. Einfach, call me Money God. Irgendwann sagt man nur noch, liebe Anwesende. Was? Liebe Anwesende. Ja, das auch. Oh Gott. Ja. Liebe Verwesende. Liebe Pulsschlaghabende. Liebe Gäste. Oh, das diskriminiert aber gegen. Liebe CO2-Ausstoßende. Liebe Alternde. Liebe Goblinesken. Oh ja. Liebe Bürgende und Bürgendinnen, nee. Und Bürgis. Ja, hier haben wir den anderen Blick. Der Zwang zum Gendern schadet allen, von Herrn Kiesler in der NZZ. Und ich lese mal nur die Einleitung vor. Zeitgleich zur Debatte um eine Impfpflicht setzt sich schleichend die Pflicht zum Gendern durch. Das von Befürwortern sogenannter gendergerechter Sprache angeführte Argument, es handelt sich um Formulierungsvorschläge, trägt nicht mehr. Der verpflichtende Leitfaden für die Beschäftigten der Stadt Bonn ist der bisherige Höhepunkt sprachlicher Umerziehungsmaßnahmen, aber kein Einzelfall. Immer mehr staatliche und private Institutionen verlangen und praktizieren ein von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehntes Stummeldeutsch. Das dem Anliegen, sprachlich für die Vielfalt der Gesellschaft zu sensibilisieren, einen Bärendienst erweist, die gendergerechte Sprache vertieft die sozialen Gräben. Sie macht die Beteiligten dümmer, nicht klüger. Ja, und dann wird hier nochmal mehreres zusammengefasst. Könnt ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Viele Beispiele natürlich, aber diese Einleitung, die ist so eine ganz gute Aussage. Auf jeden Fall ist ein Thema, das ich absolut unterstreichen kann. Ja, von denen soll ich schreiben lernen und nicht irgendwie Sprache oder Schrift verhunzen lernen. Und hier haben wir jetzt die Seite geschickt, Gendern, die von dieser Stadt Bonn da jetzt als die Seite quasi vorgeführt wurde, die man verwenden soll. Bonner nehmen es, glaube ich, genau, da bin ich mal gespannt. Ob man sich seine Anleitung hernehmen soll. Genau, und dann können wir uns ja mal ein paar Beispiele hier irgendwie anschauen. Was haben wir denn hier so? Absolventen. Abschluss mit dem Vokabelheft. Fest beginnt morgen. Was? Der Adressatenkreis, den finde ich gut. Oh, der ist gut, Zielgruppe. Was ist denn beim Adressatenkreis das Problem? Der Eindruck nach, ich weiß es nicht. Ja, das Beispiel eines Agent, der eine auskundschaftende Person ist, das wurde ja auch in der Bild-Zeitung da schon geschrieben. Auskundschaftende. Aber ein Agentenfilm ist ein Spionagefilm, ja. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das so nennen. Dadurch wird die Welt besser, Leute. Es gibt auch diesen Film über Grundstücksagenten. Wieder ein Wort weg, ne? Guck mal hier, Aktivist ist jetzt eine engagierte Person, ein politisch aktiver Mensch. Also wenn wir den Leuten das Wort Aktivist wegnehmen, ich glaube das, aber das gibt aber Probleme. Hallo? Das müssen wir uns merken auf jeden Fall, weil Aktivist, als Aktivist werden ja die viele Leute bezeichnet. Ganz gerne von unseren öffentlichen Medien. Aber warum sollte man ein Gender? Das ist eine Singularform. Also ich meine, wenn das ist eine Singularform, wenn ich die Frau nehme, dann nenne ich Aktivistin. Da geht es ja gar nicht um die generische Form. Das ist nicht inklusiv. Alles muss unsichtbar gemacht werden. Alles muss unsichtbar sein. Die Geschlechter müssen unsichtbar werden. Alkoholiker. Alkoholsüchtige Person, Person mit Alkohol. Person mit betrunkenen Person ist ein bisschen unpersönlich, wenn man das so schreibt. Ne? Vor allem Alkoholiker sind alkoholkranke Personen. Nein, das ist die Person of Alcohol. Person of Alcohol. Und Person of Allergy. Ein Elternfamilie. Person of I can do anything. Und wo ist der Opa? Hallo? Der Opa bleibt wieder außen stehen. Bei den Alles Könner. Multitalent. Oh. Alpinisten. Moment. Alpinisten. Haben wir noch einen gefunden? Wie geil ist das? Ein Vorschlag. Haben wir da einen Vorschlag für Alpinisten? Person of Ski. Auch da kriegen wir doch einen Vorschlag. Bergsteigende Person. Berg herunterfallende Person. Reinhold Messner. Nee, das ist gegendert. Reinhold Messner. Reinhold Messende Person. Person of Gipfel Privilege. Person of Messner. Person mit Gipfelprivileg. Elpler. Mensch mit mitteleuropäischem Gebirgshintergrund. Oh ja, genau. Naja, das stimmt ja nicht. Oder haben die Afrikaner auch das Skifahren erfunden? Kann ja auch sein. Man kann natürlich, wie du analog zu dem, was der Stapel vorhin gesagt hat, auch einfach Alpinistin und Alpinist sagen. Abfahrende. Älteste. Ski-Mail, das ist schön. Ski-Mail und Ski-Female. Also SKI. Statt, ja. Ski-Mail, das ist schön. Alumni ist aber auch nur ein Mehrzahlwort ohne. Alumni nicht vorhin weiter oben auch als Beispiel wieder gendergerecht gemacht wird? Anfangende, beginnende für Amateure, was ein Unsinn. Ja, stimmt, Alumni hat ein höllischer Unsinn. Ja, du hast recht, Stapel. Alumni war ja schon als Positivbeispiel genannt. Die sind ja voll bescheuert. Das hatten wir Absolvent ja gar Absolvent hatten die, ne? Absolvent war. Aber da ist ein I dahinter. Wird diskutiert wahrscheinlich. Absolventen soll Alumni dann heißen und eigentlich auch ein generisches Maskulinum im Lateinischen. Nein, die Römer auch. Oh, also eigentlich schon ein Fehler. So. Römer. Das ist nur eine Sonderform. Da haben wir die Endlosschleife aufgemacht. Alumniata oder sowas vielleicht. Analphabet. Was ist das? Das heißt jetzt Analpagan, glaube ich. Oder so ähnlich. Anwaltskosten, das sind ja unheimlich männliche Worte. Moment, die Arbeiter, ist das dann die Arbeitskraft- und Bauernpartei? Oder wie die müssen sich ja auch umbenennen? Ja, und Bauern, so Begriffe wie Arbeiter oder so, oder diese ganzen Berufe, das können die Frauen meinetwegen alle haben, wenn sie dann die Berufe haben. Arbeitskraft durch Schadenfreude. Kanalreiniger. Die oder Arbeiterklasse so. Ist die arbeitende Klasse, ja. Ja, nicht, dass dieses, ja, das Wort irgendwie, ach, ich fuck off. Arbeitskollegen. Alan Peter arbeiten in derselben Firma. Das ist so wichtig, dass man das alles schreibt. Weil, und vor allen Dingen Anna und Peter sind Arbeitskollegen, ist der falsch. Ja. Weil Anna ist unsichtbar dann, oder ist Peter, oder wer ist hier unsichtbar? Claudia oder wie? Weiß ich ja nicht. Ja. Was soll dieser Scheiß, Anna und Peters Arbeitskollegen? Das heißt, ja. Archäologe soll in der Archäologie tätige Person heißen. Das ist Ich meine, wie viel Platz wollt ihr in Büchern noch verschwenden? Da wollen sie auch noch sich ja, die Ärzte umstellen. Das wäre, ne? Ist ja. auf jeden Fall nie so nämlich klimaneutral, was die da machen. Gegebenenfalls Ärzteschaft. Seid ihr doof? Seid ihr völlig bescheuert? Ich meine, da ist doch auch Ärzte drin. Wie willst du was ersetzen? Ja, hier Rat des Arztes, ärztlicher Rat, der Rat ist auch männlich. Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Holen Sie sich ärztlichen oder pharmazeutischen Rat? Holen Sie sich beim Fragen ja. ärztlichen Rat oder erkundigen Sie sich in Ihrer Apotheke? Alter, das ist nicht sauber durchdacht. Der Unterschied ist ja so groß, der ist ja so groß, der Unterschied. Also hallo, wenn das so heißen würde, ich glaube, Weltfrieden mindestens, oder? Ja, aber überleg dir mal, du bist der Mwongo, du bist gerade aus Ghana hier irgendwie eingereist, bist 2 Monate im Land, lernst du langsam Deutsch und dann sagen sie dir in dem einen Werbespot, fragen sie ihren Arzt oder Apotheker und im anderen sagen sie dir, holen sie sich ärztlichen oder pharmazeutischen Rat. Wie ist es mit inklusiv und einfacher Sprache und Sachen nicht unnötig kompliziert machen? Hä? Gerade bei solchen Sachen... Sollte man vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken, dass es auch Leute gibt, die sich halt mit pharmazeutisch vielleicht irgendwie... Ja, wir müssen die Liste aber auch mal jemanden fertig kriegen. Ja, nee, die Liste kriegen wir nie fertig. Ich hoffe, wir haben das hier auch nicht... Sind, wir sind ja noch nicht gearbeitet haben, ne? Dann mussten sie, ein paar Sachen mussten sie einfach überspringen. Polizist, Polizeikraft oder Polizei. Polizeikraft. Herr Kommissar. Polizeileute. Polizeileute. Oh mein Gott. Hallo, ich schaffe. Ja, Postbote, seid ihr auch eins Lyrik schaffende Person? Postbote, Postzustellung. Das sind 2 völlig verschiedene Sachen. Eine Postzustellung ist, wenn ich Post gebracht kriege. Der Postbote ist derjenige, der die Postzustellung in mein Haus bringt. Seid ihr doof? Powerfrau ist verboten. Das muss jetzt Power Mensch heißen. Wie ist die Nummer bei South Park? Starke Frau oder so? Strong Woman, ja. Kann man auch sagen, vielleicht. Praktikant. Bitte. Wie? Machen wir das mit Asexuellen? Asexuellen. Reisträger, Singular, ausgezeichnete Person. Das ist kindisch, Leute. Ja, das ist totaler Quatsch, ne? Wenn man sich wenigstens auch ein paar Sachen... Die Produktionsleitung innehabende Person. Seid ihr auf Koks oder irgendwas? Ich meine, wer das denkt sich so einen Scheiß aus? So viel besser, ne? Also für die Sprache... Das ist alles länger, rechts, alles, rechts, ist, ja, natürlich. Das ist so viel besser. Aber ja, die würden es ja wahrscheinlich... Und dann griff die Fachperson an seine Professorenschaft. Weißt du, das war die Person. Das war eine professorale Strelle, die er besonders gern berührte. Das ist eigentlich lustig, das ist ein guter Programmierer. Du musst eine Geschichte auswählen. Ja, das ist richtig schwierig. Ja, genau. Aber dann brauchen die gegenderte Fanfiction mehr Zeit für die Bearbeitung der einzelnen Fälle. Das leuchtet ein. Das ist mir so hoppla hopp passieren. Wir, Chris, Softwareerstellende. Ja. Programmierende. Programmierende, würde ich sagen. Ja, Programmierende. Da fehlt ein Freizeichen. Das ist doch alles Ends. Proletarier, oh. Werktätige arbeitende Angehörige des Proletariats. Jetzt wollen die den Proletarier verbieten. Ja, werktätige Angehörige aller Länder. Genau. Aber wirklich, die können ihre gesamte Internationale umschreiben. Ne? Da, aber wirklich, da sollte man mal den Liedtext aktualisieren. Soll jetzt psychologische Fachkräfte heißen und dabei explodiert der kurz vom Singular zum Plural, oder was? Der böse Querdenker ist ein kreativer Kopf. Querdenker, das gibt's doch nicht. Und das heißt kreativer Kopf. Also. Das ist nicht mehr lange legal, glaube ich. Okay, ein Rabbiner soll jetzt ein. Jetzt wird es aber grenzwertig. Mitglied des Rabbinats? Ich habe die immer Hasen genannt. Rabbiat. Radiologie. Radiologisch ärztliches Fachpersonal. Seid ihr bekloppt? Und der Rassist ist natürlich auch falsch, ja, das stimmt allerdings. Aber wichtig, dass ich den. Dass du den rassistische Person nennst, ja. Ja. Raucherabteil, was soll denn das sein? Das kennen die Kinder doch überhaupt nicht mehr. Raucherabteil. Aber wirklich, Raucherabteil. Gibt es auch nirgendwo mehr, glaube ich. Abteil für Person of Cigarettes. Es gibt so Raucher-Schämecken. Raucherpause, Zigarettenpause. Oh Gott. Ja, nee, Chef, ich habe keine Raucherpause gemacht. Meine Zigarette hat die Pause für mich gemacht. Ja. Ja, genau. Da war auch. Die Rechnung empfangende Person. Oh Alter, mein Gott. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, ich glaube, die werden auch die Rechnung empfangen für diesen Humbug irgendwann mal. Das muss man auch Brief aufschreiben, Rechnungsempfangende Person. Aber erstmal sind wir diejenigen, die Rechnung dafür empfangen, dass du diesen ganzen Krempel jetzt umschreiben dafür. Ja. Wenn du das machst, bist du direkt den Folgeauftrag los. Rechtsinhabende. Ist das sowas wie ein Rechthaber oder so? Was ist das denn? Recruiter? Recruitierende Person? Meine Güte. Was ist das denn für eine Wortkonstruktion? Rekrutierende. Oh, wow. Das ist doch so ein Einzugsbefehl oder so, oder? Nee, ein Recruiter ist jemand, der jemanden anstellt. Das kann aber halt auch jemand von der Personalabteilung sein. Ja, und was ist ein Recruit? Jemand, der gerade eingestellt wurde. Ja. Also, naja, ne? Wäre das ein Rekrutierender? Wenn man bei Rekrutieren vielleicht einfach das C durch ein K austauschen können. Ja, dann wäre das... Da, Rekrut der Nachwuchs. Da ist er doch direkt. Der Nachwuchs. Na, wie geht es deinen Rekruten? Was? Na, die Kinder. Person auf Rente. Person auf Ruhestand. Person in Rente. Person auf monatliches Einkommen. Oh Mann. Reporter soll man jetzt als Presse bezeichnen. Was ist das für ein Unsinn? Berichterstattung. Was ist bei Rundfunkreportern? Geht das ja gar nicht. Das ist ja Rundfunk. Ja, das ist aber auch Presse. Nee. Im weitesten Sinne schon. Ja, das ist ja aber auch kein Reporter. Das ist der alte Begriff für Medien. Das ist ein Redakteur, ne? Im Rundfunk ist das ein Redakteur und kein Reporter. Aus dem Wasser rettende Person. Ich krieg einen Schlaganfall. Statt Rettungsschwimmer, sehr gut. Aber ja. Richterschaft. Moment mal, das hat sich aber sehr altbacken an. Mensch in Rüstung. Seine Richterschaft. Seid ihr bescheuert? Seid ihr kommt ja zu viel Game of Thrones gekommen. Alter, das ist ein Titel. Das hat nichts mit der Rüstung zu tun. Weiße Menschen in Rüstung sind das. Person of Ritter Privilege. Weil sie eine Rüstung hatten. Also ein Ritterschlag ist tatsächlich ein Privileg. Da wird es mal stimmen, aber nee. Nee. Ja, Mensch in Rüstungsschlag und Mensch in Rüstungsstand. Ist doch klar. Alter. Oh, war ja. Rivale, Konkurrenz, Gegenpart. Wollt ihr unsere Sprache komplett zerstören? Aber ich werde jetzt mal nicht weiter scrollen hier, weil sonst schütteln wir morgen mit den Kopf. Die zwei oder drei Leute, die sich das ausgedacht haben, die werden sich selber kaum dran halten können, sag ich mal. Ich wollte noch dazu sagen, das hatte ich jetzt, es gab ja diesen Artikel. Es gab ja diesen Artikel in der Bild-Zeitung darüber, übrigens geschrieben von einer gewissen Judith Bassert, schöne Grüße an dieser Stelle. Und die hat auch, oder ich glaube, es waren zwei Autoren. Einer von den beiden hat auf jeden Fall auch bei der Stadt Hannover angefragt, was sie denn tun, wenn sich jemand da nicht dran hält. Und da kam dann die Antwort, dass sie die dann fragen, ob sie denn quasi das kennen würden, die Handlungsempfehlung, und ob sie Fortbildungsbedarf haben, was die wahrscheinlich für eine super softe Antwort halten. Also aber ich glaube, kriegen ein freies Wochenende oder wie? Fortbildung. Ich glaube, mir würde das Blut gefrieren, wenn mir da so ein Verwaltungsmensch gegenüber sitzt und der irgendwie sagt, sie haben ja hier geschrieben, Ritter. Was schreiben wir denn da wirklich hin? Das ist und kennen Sie denn unsere Handlungsempfehlung? Haben Sie Fortbildungsbedarf? Wollen ich habe schon mal für Sie reserviert. Zwei Tage im Stresscamp. Ich glaube, die körperfressenden Personen kommen, wenn ich mir das so durchlese. Das ist eine Aufgabe, bringst du dir aber auch in Wahnsinn, oder nicht? Wenn du denn hier diesen Unsinn, brauchst du gar nicht mehr hinter groß hinterfragen. Also. Also man sollte einfach, ich meine, wenn ihr morgen einfach mal eine halbe Stunde nichts zu tun habt, dann nehmt euch einen schönen Text, den ihr mögt, aus einem Buch oder so, und dann schreibt ihr in dem mal anhand dieser Liste gegendert um und schickt den per Post an wen auch immer. Oh, München. Oh Gott, was sehe ich denn da? Harald Schmidt. Genau. Und oh, Haslan Kasim. Haslan Kasim, genau. Ist es die Frau Bassat da drüben? Das ist die Frau Bassat da drüben. Mann, das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, hier für uns ist es viel undeutlicher, viel niedriger aufgelöst, als ihr das sehen könnt. Ja, das stimmt. Das ist anstrengend. Was ist das da hinten? Ein Moderator. Ja, ja, daneben links kenne ich nicht, daneben rechts weiß ich nicht. Also, der Mona, die Bisi. Nee, das ist links Mona. Hinten, die Blonde, da ist eine Schauspielerin, die war bei der Alles-Dicht-Machen-Aktion dabei. Das ist eine österreichische Schauspielerin, ich kannte die auch nicht, aber die war bei Alles-Dicht-Machen auf jeden Fall dabei. Und die Dame hier ganz vorne rechts ist wohl eine intersexuelle Person und die arbeitet irgendwie, soweit ich das verstanden habe, auch irgendwo bei der Verwaltung oder so. Und die Dame da hinten ist eine Altenpflegerin, glaube ich. Ja, die halt über ihre Rassismuserfahrungen gesprochen hat. Und das war hier vom Nachtcafé. Es wurde am Freitag ausgestrahlt. Du musst nichts Falsches sagen, Ausrufezeichen. Und ja, es ging halt um Rassismuskram, Gendersprache und solche Dinge. Und ja, also Harald Schmidt, da hatten sie natürlich irgendwelche Beispiele von Sachen, die er früher gesagt hat mit Neger und so ein Zeug. Und es wurde dann auch alles so weggelacht, so nach dem Motto, so ja, er hat dann irgendwie gemeint, dadurch, dass er ja diesen Spitznamen Dirty Harry irgendwie hatte und dass ja irgendwie so klar war, dass da so ein paar Tabubrüche irgendwie geschehen, ist das dann halt auch eine andere Ebene bei ihm, wie wenn Frau Baerbock irgendwie was macht und so. Und Zimmer hat aber auch viel Ärger für gekriegt. Also mindestens zweimal irgendwie Ärger vom Fernsehrat oder so, meine ich. Mhm. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber im Endeffekt ja, aber die Sendung wurde jetzt nicht abgesetzt oder so. Und nicht deswegen wohl, ne, sondern wohl durch wegen. Und er hat dann auch noch Beispiele von dem, was er jetzt macht. Also er hat irgendwie gemeint, so dass bei seiner Show irgendwie würde er die Leute jetzt nicht mit meine Damen und Herren ansprechen, sondern mit meine Herren und Personen ohne Penis oder irgendwie so. Und solche Sachen halt. Also wird dann halt so ein bisschen mitgespielt mit diesen ganzen Dingen. Und ich hatte halt auch so ein bisschen das Gefühl, also vieles von dem, was er gesagt hat, ist alles richtig auf jeden Fall und man zeigt auch, also ich fand es auch gut, dass er die Satire halt verteidigt hat, dass die halt so Sachen machen darf, wie dieses alles dicht machen und dass das halt dafür auch gut ist und dass es auch halt keinen Sinn macht, wenn es die Leute nicht ein bisschen ärgert oder so oder nicht potenziell irgendwie so ein bisschen sticht, dann braucht man es halt nicht machen so, ne? Dann bringt es halt auch nichts. Das ist halt dann irgendwo Sinn und Zweck auch von der ganzen Sache. Und ja, die intersexuelle Dame, Frau Veit oder so ähnlich ist die, ja, das war halt so ein Ding von wegen, ja, ich soll sichtbar gemacht werden und so, und deswegen soll sich die Sprache ändern. Wo ich mir halt auch wieder überlege, so ja, aber dieses ganze Auftreten, das hat der Moderator halt auch gesagt, so ja, sie werden ja dann als Frau gelesen und sie sagt dann so, ja, genau. Und wo ich mir wieder so denke, naja, dann ist das doch halt so. Ich meine, wo ist dann das Problem? Also, aber du willst dann was Besonderes sein oder weiß ich nicht was. Also normalerweise sollte man annehmen, dass die Leute halt eher daran interessiert sind, dann nicht irgendwie was Besonderes zu sein. Also die Befürworter. Oder irgendwie auch, als Freak oder sowas irgendwie aufzutreten oder so. Da verstehe ich dann auch wieder nicht, wo das Problem dann halt sein soll. Man kann sich doch dann ohne weiteres halt so an, ja, dem Ganzen halt beteiligen. Und das fand ich auch gut, was Harald Schmidt meinte dann auch an einer Stelle so, ja, mich riecht das auch auf, wenn irgendwie die Leute ihren Sitzplatz nicht finden oder so in der Bahn oder so. Aber da muss es dann halt bei bleiben, weil wir ja in einer Gesellschaft leben und hier irgendwie miteinander klarkommen müssen. Also war so ein bisschen dieses We live in a society Meme. Und das ist halt auch wahr, so, ne? Das ist, es stimmt zwar, dass man manche Sachen halt irgendwie doof sind und einen aufregen und so weiter und so fort, aber ja, man kann es halt nicht machen. Man kann halt nicht immer sagen, so wie wir kämpfen jetzt den gerechten Kampf gegen alle kleinen Unannehmlichkeiten in der Welt. Weil das geht halt nicht. So kann man halt ein Zusammenleben nicht organisieren. Das ist halt nicht möglich. So, es gibt keine Gesellschaft, wo sich die Leute nicht auch mal irgendwie auf die Füße treten oder so. Ne? Das passiert halt nicht. Und ja, Hasnain, ja, also war aus meiner Sicht halt wieder komplett lost. zum einen hat er so eine Geschichte erzählt, dass ihm ein Konservativer irgendwie gesagt hätte, wenn er nicht irgendwie als fremd wahrgenommen werden soll, soll er doch einfach seinen Namen nennen und das halt seinen Namen ändern. Und das hat er so hingestellt, so nach dem Motto, ja, was ist das überhaupt für ein Vorschlag? So, wie kommst du denn da drauf und so weiter, wo ich mir dann wieder denke, also in Amerika oder irgendwo ist das vollkommen gang und gäbe. Ne? Und ich kenne auch zig Leute, die irgendwie Katjascha oder so mit Vornamen hießen und dann den geändert haben in Katharina oder irgendwas. Das ist ja wohl jetzt nicht so abwegig. Ne, dass Leute ihren Namen müssen dann passen. Dass Leute ihren, also wie gesagt, in Amerika, da ist das Standard so. Wenn du da einwanderst und die Staatsangehörigkeit einnimmst, dann gehört das eigentlich dazu, dass man dann auch seinen Namen dann ändert, wenn der so ein bisschen unenglisch halt klingt. Ne, so wird dann halt aus irgendeinem Heinrich dann Henry und weiß ich nicht was. Ne? Das ist dann komplett normal. Und insofern das so hinzudrehen, als wäre das so ein komplett abwegiger Vorschlag, seinen Namen zu ändern, um halt den an die Gesellschaft, wo man lebt, anzupassen, dass der halt nicht mehr so raussticht. Also, ich meine, das muss man ja nicht machen, wenn man das nicht möchte, ne? Aber das so darzustellen, als wäre das so ein komplett wahnsinniger Vorschlag und wie kommt man da drauf, fand ich halt bescheuert, ne? Also, und dann hat er natürlich auch wieder die Leiche von Walter Lübcke ausgegraben und an die Decke gehängt und irgendwas geredet von wegen hier und da und Walter Lübcke und bla bla. Ne? Also der Hass, ne, und das ist ja alles so schlimm. Und das, also diese Argumentationsweise finde ich unmöglich. Also da irgendwie mit anzukommen, so nach dem Motto, ja, es werden ja irgendwelche Leute umgebracht und das ist jetzt irgendwie der Grund, warum wir irgendwie gucken müssen, was wir sagen oder so. Das kannst du dann halt auch mit allen möglichen anderen Sachen dann sagen. Ne? Also das kannst du dann auch sagen, dann mit Sachen, die in der Bibel stehen, die darf man dann nicht mehr sagen, weil das ja dann auch dazu führen kann, dass irgendwelche Leute andere Sachen, die in der Bibel stehen, dann wörtlich nehmen und das dann irgendwie machen, wo dann auch dann da drin steht, dass man Homosexuelle irgendwie steinigen soll oder was weiß ich nicht was. Ne? Und lauter solche Geschichten. Also das ist aus meiner Sicht halt wirklich eine Sache, die man beliebig auswalzen kann und wo ihr euch wundern würdet, was man da alles an Dingen dann finden kann, die irgendwelche Leute dazu inspirieren, irgendwelchen Humbug zu verzapfen. Und ja, aber das ist ja so ein Standardding, ne? Da sieht man dann drüber hinweg. Da hat er sich auch noch tierisch aufgeregt über die, ich glaube, das war die Dame da hinten, die meinte, dass diese Rassismusdiskussion teilweise ein Geschäftsmodell ist. Das will er natürlich auch nicht wahrhaben, weil der gute Mann schreibt ja auch seine Bücher über irgendwelche Beleidigungen, die er bekommt. Und deswegen ist das ja natürlich eine ganz, ganz furchtbarer Vorwurf, dass irgendwelche Leute da auch ja als Rassismusexperten oder so beim öffentlichen Rundfunk oder irgendwas eine ganz, ganz wunderbare Marke sich daraus entwickelt haben, dass sie schlimme Rassismusopfer sind. Ja, die Pflegerin, die war ganz vernünftig eigentlich. Sachen, die sie erzählt hatte, waren auf jeden Fall auch ziemlich krasse Sachen. Also sie hatte auf jeden Fall gemeint, dass sie wohl bei einem Arbeitgeber, den sie da irgendwie hatte, komplett irgendwie als behandelt wurde, so als hätte sie überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Könnte sich nicht allein die Schuhe zubinden oder so. Und ja, sie hat halt, also das war in der Erzählung jetzt natürlich so dargestellt, dass das jetzt mit ihrer Hautfarbe zu tun hatte, was man jetzt natürlich nicht weiß, aber ich würde es eigentlich schon annehmen. Ja, also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der seinen Beruf gelernt hat, ja, im Endeffekt so behandelt werden kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Also würde ich schon durchaus glaubwürdig finden, dass das dann von den Leuten, die das gemacht haben, aus Rassistischen Gründen war. Ja, das kann schon, denke ich auch, kann schon mal vorkommen. Ja. Ja, und Judith hat natürlich die üblichen richtigen Dinge gesagt zu diesen Sprachgeschichten mit, dass man nicht mehr männlich denken darf und so, dass das das Ziel von den Sprachänderungen sind. Ja. Also ich möchte noch was zu der Interperson da sagen, der Dame da vorne rechts. Ich habe mir das Ding nämlich auch angeguckt und bei ihr war das so, dass sie sich immer als Frau gefühlt hat, dass sie irgendwann, weil sie ihre Regelblutungen so nicht bekommen hat, zum Arzt gegangen ist, man ihr gesagt hat, ah, du wirst wahrscheinlich keine Kinder kriegen, hat sich immer noch als Frau gefühlt und dann irgendwann hat man dann festgestellt, sie hätte wohl auch Hoden, die sollten ihr entfernt werden und so weiter. Sie hat kein Problem damit, dass sie beim Bäcker als Frau Veit hieße, glaube ich, begrüßt wird, dass sie so, hat nie ein Problem damit, sich als Frau, also als Frau bezeichnet zu werden. Ihrem Ehemann bezeichnet sie als Frau und sie selbst gibt sich auch als Frau, wie auch der Moderator festgestellt hat und wie Chris ja gerade auch schon gesagt hat. Aber wenn es dann ums Politische geht, dann ist sie keine Frau, dann ist sie eine Interperson. Und da habe ich gedacht, weißt du was, du hast gerade der Gendersprache einen so übelsten Bärendienst erwiesen, ne? Weil du fängst nämlich gerade an, dir einfach nur auszusuchen, wann es gerade für dich passend ist und wann für dich nicht passend ist. Mehr ist es nicht bei ihr. Hm. Also die, ja, eben, ich fand das die auch Frau komplett hat unangebracht. Dem Gendern so richtig den Arsch getreten. Ja, genau. Ja, und die Schauspielerin hat dann natürlich noch erzählt, also da ging es halt um den ganzen Fallout von dieser Alles-Dicht-Machen-Kampagne und wie das halt teilweise verstanden wurde und so. Und der Moderator hat auch noch rekapituliert, was halt teilweise da auch an Forderungen dann aufkam. Also es gab ja irgendjemanden aus irgendeinem Rundfunkrat, der dann meinte, dass man den Liefers nicht mehr beschäftigen sollte oder solche Dinge. Ja, aber ja, ich hatte auf jeden Fall schon so ein bisschen das Gefühl, dass man das trotzdem aber alles so ein bisschen immer noch so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, so nach dem Motto, ja, wir kommen da schon irgendwie mit klar oder so, oder das ist ja doch irgendwie richtig, dass wir in diese Richtung dann weiter marschieren. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass sie jetzt nach dieser Sendung irgendwie dann so sagen, so nee, wir setzen jetzt hier mal einen Punkt und lassen hier irgendwie mal die Heilung beginnen oder so, sondern das war halt auch mit dieser Intersexuellen und mit dem Herrn Kasim und so, natürlich alles so ein bisschen das Fazit, dass das ja schon richtig ist, dass wir uns jetzt hier irgendwie bewegen und so. Und Harald Schmidt hat auch irgendwie gemeint, ja, die Sachen dauern halt. Und dann kam man da irgendwie mit dem Beispiel von, dass man ja früher noch unterschreiben musste, wenn die Frau irgendwie arbeiten gehen soll oder solche Dinge. Und wo ich mir dann auch wieder so denke, ja, was hat das jetzt damit zu tun, dass wir jetzt hier irgendwie alle Kulturkampf machen müssen, damit die Welt besser gehen wird irgendwie. Also tut mir leid, das ist für mich nicht einfach irgendwie so eine Sache, ne? Und auch zu dieser Geschichte kannst du ja tausend Dinge irgendwie sagen, sondern die Leute halt nicht heiraten, so, ne? Man braucht keine unterschreiben für sie. Oder weiß ich nicht was, ne? Also, dass das alles nicht so gut war und jetzt irgendwie besser ist, sehe ich ja ein, aber diese ganzen Vergleiche, die hinken aus meiner Sicht dann halt schon ziemlich sehr und das ist dann halt schon so ein bisschen so, ja, man reicht dann wieder so den kleinen Finger wieder hin, ne? Und wundert sich dann, wenn man hinterher dann doch wieder die ganze Hand dann da irgendwie genommen wird. Das war bei mir so ein bisschen das säuerliche Geschmack, den ich am Ende von diesem Ganzen ja dann wieder im Mund hatte. Also ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns auf jeden Fall. Das Thema wird uns noch lange begleiten. Ja, sehr erfreulich. Ja, und das hatte ich auch noch mal rausgesucht. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Wochen oder so vom Faktenfinder dieses Ding, wo es um Critical Race Theory ging. Und da hatten sie ja hier diese 2 Tweets von diesem Herrn Rufo aus Amerika, glaube ich, dem ich zwar zu dem Zeitpunkt schon bei Twitter gefolgt bin, weil ich den irgendwo aufgegriffen hatte, wo er irgendwas Vernünftiges gesagt hat, kannte ihn aber nicht wirklich. Und der war jetzt auch irgendwie vor einer Woche oder 2 Wochen oder so bei Barry Weiss in dem Podcast von ihr. Hatte da so ein Streitgespräch mit einem, weiß nicht mehr, was der andere war, aber der andere hat auf jeden Fall die These vertreten, dass halt diese kritische Rassentheorie, obwohl er die halt auch nicht gut findet, dass man da halt keine Also der stand halt kritisch gegenüber, dass man jetzt irgendwelche Gesetze macht, um das halt aus den Universitäten rauszuhalten. Das sah der andere jetzt bei dem Podcast von der Barry Weiss halt als nicht mit der amerikanischen Sichtweise irgendwie vereinbar. Und in dem Zusammenhang muss ich aber auch nochmal sagen, ich habe diesen Herrn Rufo da jetzt reden hören und er wurde ja beim Faktfinder so präsentiert irgendwie als das Mastermind, was irgendwie jetzt so komplett diese eigentlich gute Sache jetzt komplett in den Dreck zieht, weil er so ein dreckiger, kleiner Dreckskonservativer ist. Und wenn man sich diesen Podcast anhört, dieser Mann klingt komplett rational, vernünftig, Argumenten gegenüber aufgeschlossen, selber argumentierend und auch dieses, was ich mir jetzt hier nochmal rausgesucht hatte, weil er hier nämlich auf den Lindsay antwortet. Das hatte ich da gesehen in dem Ausschnitt auch, dem Screenshot vom Faktenfinder. Das ist komplett vernünftig hier in diesem Kontext. Hier unten das The goal is to have the public read something crazy in the newspaper and immediately think critical race theory. Das ist dann wieder Propaganda, meiner Meinung nach. Ja, aber so verstehe ich das nicht. Also das, so wollten die vom Faktenfinder das ja auch gerne verstanden haben, dass sie quasi alles. We will, hier guck mal, we have decodified the term and will recodify it to annex the entire range of cultural constructions. Der Mann will irgendwas bauen, das ist mir immer suspekt. Ja, das kann man so lesen, ja, aber ich glaube in diesem Zusammenhang muss man das aber nicht. Und das wollte ich einfach hier nochmal zeigen. Ne? Also diesen Ausschnitt, den hatten sie da ja auch und da wollten sie das ja auch mitmachen. Aber ich finde halt eben, dass man das nicht notwendigerweise so verstehen muss. Also es geht halt, steadily driving up negative perceptions. Ja, we will eventually turn it toxic. Bis dahin finde ich es völlig okay. Aber as we put all of the various cultural insanities under that brand category. Ja, für mich ist es ein Schritt zu weit, ganz ehrlich. Ja, aber was du ja damit und was die ja auch damit meinten, ist so nach dem Motto, man nimmt irgendwelche Dinge, die da eigentlich nichts mit zu tun haben und klebt die da dran. Und ich verstehe es in diesem Zusammenhang halt eher so, dass man sich halt nicht einlässt irgendwie auf diese. Ja, das ist ja eigentlich was anderes. Das bedeutet ja eigentlich was anderes. Das bedeutet ja alles nur Friede, Freude, Eierkuchen und wir haben uns alle lieb, bis auf die bösen Weißen oder keine Ahnung wie was. Diese ganzen Abwehrgeschichten, die ja da immer wieder kommen. Und diese kritische Rassengeschichte ist ja auch nichts Neues, wie sie ja auch immer gerne betonen. Das haben sie ja schon eine ganze Weile da. Und jetzt Tannhäuser Gate hat einen guten Einwand. Er traut Leuten nicht, die Wortmagie betreiben wollen. Das fasst meine Idee auch ziemlich gut zusammen. Ja, aber er versucht, die gleichen Techniken zu benutzen wie seine Gegner, nur um halt seine Ideen voranzubringen. Und ich möchte eigentlich von keiner Seite. Ja, wenn das denn so wäre, dann ist das so. Aber wie gesagt, ich verstehe es so nicht, sondern ich verstehe es so, dass halt eben diese kritische Rassentheorie halt als das gezeigt wird, was sie ist im Endeffekt. Und dass man sich da nicht mehr irgendwie rausreden kann mit so nach dem Motto, ja, das ist ja hier nur eine Fortsetzung von Civil Rights Movement und diesen Geschichten, sondern dass halt eben, ja, an diesen, die negativen Aspekte davon halt hervorgehoben werden. So lese ich das halt eben. Und deswegen wollte ich das halt nochmal zeigen in diesem Zusammenhang. Und so wie ich es verstehe, halt sagen, dass ich das halt so verstehe. Aber wenn es so wäre, wie du das sagst, dann fände ich es auch nicht richtig, ja. Und so wollen die das natürlich auch verstehen beim Faktenfinder. Und ich habe den jetzt halt eben da reden gehört in diesem Gespräch mit dem Dingens-Typen. Und also da muss ich halt auch sagen, das ist jetzt auf jeden Fall nicht ein Gespräch gewesen von irgendwie einem hier Demagogen, der die Leute aufheizen will oder so. Das war ein komplett normales Gespräch zwischen zwei Leuten, die da eine andere Ansicht haben und sich darüber ihre Argumente austauschen. Bei dem Podcast von der Barry Weiss, der, ich glaube, irgendwas mit Honesty oder so heißt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so ein Wort war das irgendwie. Aber der Podcast von Barry Weiss auf jeden Fall. Den Barry White habe ich früher auch mal gern gehört. Er hat so eine so rauchige, tiefe Stimme gehabt. Ja, hier haben wir noch mal was mit Postkolonialismus und Rassenkram und so. Und zwar Aliens. 35 Jahre nach Aliens. Müssen wir uns jetzt den Film Aliens mal vom Standpunkt der Aliens aus der Ego-Perspektive oder was? Gucken. Ja, genau, weil natürlich ja diese Kolonialisten da waren, die da einfach so auf diesen Planeten gekommen sind. Und da auf den Planeten mit den genmanipulierten Killer-Organismen. Ja, die da auch nicht hingehören. Die sind da reingekommen und dann haben die alle umgebracht und die haben das und die Kinder von dem Alien wurden alle getötet. Und ja, so wird es hier dargestellt. Das ist ja irgendwie eine dramatisch traurige Szene werden. Ja, und dann weisen sie natürlich darauf hin, dass der Cameron irgendwie halt Vergleiche mit dem Vietnamkrieg gezogen haben soll. Wobei sie das natürlich so weit auswalzen, dass es halt irgendwas bedeutet von wegen, ja, also dass halt dieses Alien halt wirklich dann irgendwie zum Vietcong wird hier oder so. Ich wollte gerade sagen, der wird Alicong wird Alicong. Ja, aber das ist halt, wenn du einfach hinkommst und die Filme in deiner Zeit, die sagen nichts mehr aus und du kannst dich nicht mehr mit ihnen beschäftigen und dann guckst du die alten Filme an und merkst, fuck, da haben schon Leute drüber geschrieben und gesprochen, die sind hundertmal schlauer als ich. Was mache ich jetzt? Und dann suchst du dir solche Themen, wo du halt völlig abstruse Ideen über sowas drüber stülpst. Das wird immer moderner. Ja, aber was ich auf jeden Fall Sarumans Begnadigung, Queering the Lord of the Rings, sag ich nur. Da kann man auch schon mal was anderes geht. Man kann auch einfach völlig ignorieren, dass diese Viecher halt nichts weiter sind als Fress- und Tötmaschinen. Ja. Kann man völlig ignorieren. Nur noch für die Filmförderung produzieren. Alles nach Kriterien machen. Vielleicht wird das ja. Ja, BLM bringt uns nicht voran, sondern zurück. Oh, ist ein Interview mit Zeri Dingel. Und das ist eine Filmemacherin, die einen Dokumentarfilm gedreht hat über einen anderen Herrn, von dem ich noch nie was gehört hatte, mit Namen C.L.R. James. Und das ist wohl ein trinidatischer Historiker, Schriftsteller, Antikolonialist und Revolutionär, Marxist übrigens auch, wie er auch steht. In der englischsprachigen Welt gilt er als einer der führenden marxistischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Und dazu sagt halt diese Filmemacherin, dass das wohl jemand wäre, der an dieser Black Lives Matter-Geschichte sehr, sehr viel auszusetzen hätte. Und dass das wohl jemand wäre, der eigentlich der Meinung war, dass der Rassismus so ziemlich besiegt war. Also schon während seiner Lebenszeit besiegt wurde, die ja von 1901 bis 1989 ging. Also der hat einiges gesehen in seinem Leben. Der gute Mann. Na, immerhin zwei Weltkriege. Und ja, soll wohl auch ein wichtiger Historiker von der ganzen afrikanischen Ebene sein und so. Irgendwelche Staatsformen da kritisiert, lange bevor irgendwelche andere Leute, also nachdem was hier drin steht. Und ja, aber Marxist natürlich. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, wie dem seine Einstellung jetzt zum Kapitalismus irgendwie gewesen sein soll. Ich habe es an einer Stelle irgendwie so verstanden, dass er eigentlich der Meinung war, dass der Kapitalismus den Rassismus irgendwie besiegt hätte oder so. Und dass diese Black Lives Matter Nummer, so meinte die Dame, die Filmregisseurin, dass das nach ihrer Sicht jetzt wohl so wäre, dass jetzt irgendwelche Firmen halt unter dem Deckmantel von Black Lives Matter da irgendwie versuchen, sich als gut da irgendwie aufzubauen. Also dass das jetzt quasi irgendwie so eine Firmennummer irgendwie firmenmäßig befeuert wäre. Aber auf der anderen Seite, wenn der dann wiederum meinte, dass der Kapitalismus den Rassismus besiegt hat, dann weiß ich dann aber wiederum nicht, warum dann der Marxist war oder so. War es dann nicht gut? oder so, keine Ahnung. Also, ich hätte auch nicht viel Zeit zum Denken gehabt auf Trinidad. Ganz habe ich das noch nicht sogar richtig verstanden irgendwie, aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Interview und ja, also man hat ja viel auch das Gefühl und es gibt ja auch genug Leute, die uns ja in der Vergangenheit auch schon häufiger erzählt hatten, dass dieses ganze Ding von wegen Marxismus und die Woken und so, dass man das ja nicht sagen könnte, dass das ja überhaupt nichts miteinander zu tun hat, weil ja, dass der Marx nichts von Genderkram irgendwie so gesprochen hat oder so. Aber wenn man sich diese ganzen Leute halt anguckt, die hier die Intersektionalität und dieses Zeug da irgendwie hochgezogen haben, also bei denen besteht da halt kein Zweifel daran, die haben sich halt selber auch als Marxisten bezeichnet und so. Ne? Also, und da Marx ist irgendwie aber doch schon auch drüber die sinniert, Familie. dass ja auch dieses Rassending bei Marx halt gefehlt hat. Und dass selber das dann mit der Intersektionalität da quasi reinbringen wollten in dieses marxistische Denken und so. Also da besteht eigentlich kein Zweifel daran, dass die da auf jeden Fall inspiriert sind von diesem ganzen Marxismus-Kram und ja. Aber dieser Herr war auf jeden Fall einer von der Sorte mit Arbeiterkampf und so und der dann halt der Meinung war, dass das halt spätestens mit dem Civil Rights Movement in Amerika halt ja der Rassismus quasi vorbei war in seiner sklavenmäßigen Form. Und dieses, was sie jetzt da irgendwie meinen, dass das in Amerika einfach inhärent wäre oder so weiter und so fort, das wäre wohl nach dem, was dieser Herr James Zeit seines Lebens meinte, wohl nicht der Fall. Ja, und Black Lives Matter, kommen wir jetzt zu Kuba. Black Lives Matter hat sich hier auf die Seite von nicht von den Kubanern, sondern die jetzt protestieren, sondern von der kubanischen Regierung natürlich geschlagen, weil die ja so wunderbare Freunde der unterdrückten Schwarzen sind, die auch schon irgendwelche Leute da aufgenommen haben, die in Amerika wegen Mordes gesucht wurden oder so. War das, glaube ich, ne? Diese eine Dame da steht hier, glaube ich, auch irgendwo drin, aber ich kann es gerade ein bisschen schlecht lesen. Asata Shakur. Ich Genau. glaube, die hat einen Polizisten erschossen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, so war das, ja. Und ja, meinen dann hier halt eben, dass halt Amerika, also die tun halt irgendwie so, als wäre halt Kuba komplett blockiert, irgendwie so abgeschnitten vom Rest der Welt wegen Amerika, aber da haben jetzt diverse Leute die Woche über schon, ja, das halt gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also es gibt halt genug Länder, die mit Kuba normalen Handel treiben, da keine Beschränkung drauf haben und auch selbst die Amerikaner haben halt praktisch. Es gibt irgendwie noch zwei, drei Bereiche, irgendwie Tourismus oder so, ein größerer Bereich, wo das halt verboten ist. Aber was die ja hier meinen von Black Lives Matter, dass sie da quasi ausgehungert werden oder so von den Amerikanern, das ist halt vollkommener Humbug. Also es gibt jede Menge an Essen, was aus Amerika nach Kuba exportiert wird. Also da gibt es noch nicht mal ein Embargo drauf in diese Richtung. Und es gibt, glaube ich, in die umgekehrte Richtung gibt es halt für Tourismus und für irgendwelche Luxusgüter, so wie diese bekannten Zigarren. Da gibt's, das ist, kann man halt nicht handeln, darf man nicht handeln. Aber ja, für Essen gibt's das nicht. Und ja, also war mal wieder, haben manche Leute wieder mal ihr wahres Gesicht irgendwie gezeigt, ne? Und da war es auch erstaunlich leise drum, um diese ganze Geschichte bei den üblichen Leuten, weil es haben sich ja zu Black Lives Matter alle möglichen Leute bekannt. Also eigentlich unser gesamtes politisches Establishment in Deutschland hat sich ja so ziemlich auch da quasi das einfach nur als ja so liberales Aufbäumen für die Gerechtigkeit irgendwie verstanden. Diesen Krempel, den diese Marxisten da ausgeheckt haben. Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Wir hatten die Sachen ja alle mit den Leuten da, die sich freuen. Die eine Gründerin, die sich freut, dass man ihr Buch mit der Mao-Bibel vergleicht und solche Sachen. Also, da ist nichts mit liberal, da ist nichts mit wirklicher Gerechtigkeit oder irgendwas, oder dass es irgendwelchen Leuten besser geht. Das ist einfach nur, Kapitalismus ist der Feind, Kuba nicht kapitalistisch. So. Und deswegen sind die natürlich die Guten. Die anderen sind dann, keine Ahnung, undankbar oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ja, ja, immer wieder schön Assata Shakur zu lesen, ne? Ja, ja. Hier haben wir nochmal kurz ein bisschen Hintergrund. Was sind die drei wichtigen Treiber bei diesen Revolten, die momentan auf Kuba sind? Und Nummer eins können wir uns alle vorstellen. Der Coronavirus, das Coronavirus, dem Coronavirus. Kuba hat zwar eine verhältnismäßig weit verzweigtes Gesundheitswesen, aber natürlich ist das vom Niveau her nicht ansatzweise in der Nähe von einem europäischen. Die Zahlen sind bisher ziemlich unter Kontrolle gehalten worden, zumindest was die offiziellen Zahlen angeht, mit 31 Toten und knapp 7000 Fällen. Aber in den letzten Tagen und Wochen geht das immer schneller mit den Infektionen in Kuba. Kuba sagt auch, sie haben einen eigenen Impfstoff, können den aber nicht in Mengen produzieren, um vernünftig damit zu impfen. Und natürlich hat diese Corona-Krise dann auch eins der wichtigsten Standbeine weggeschlagen, das Kuba noch hatte, neben Rum und Zigarren, nämlich den Tourismus, der dann mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist und von dem ungefähr, ich glaube, ein Drittel der Wirtschaftsleistung abhängig ist. Dazu kommt eine sich ständig verschlechternde Wirtschaftsleistung. Man hat so, im letzten Jahr hat man sozusagen Intershops wieder eingeführt für Kubaner, die Verbindungen nach außen haben und Devisen ranbringen. Die konnten sich dann was kaufen, die anderen nicht. Und selbst halt einfache Dinge wie Fett für die Nahrung oder Seife sind halt extrem rar geworden. Dabei zu diesen Intershops vielleicht noch dazu gesagt, das sind nicht nur Intershops gewesen, sondern das sind auch Ausgabestellen gewesen und normale Lebensmittelfirmen, die quasi vom Staat die Auflage bekommen haben, okay, nur noch gegen Devisen verkaufen. Und das hat halt wirklich zu sehr großer Aufruhr gesorgt, wenn Lebensmittel sowieso schon knapp sind und man dann irgendwie an US-Dollar kommen muss. Das ist schon ziemlich... ziemlich krasser Pseudokommunismus, ne? Wie soll man es anders nennen? Und den dritten Punkt, der hier angeführt wird, ist halt die Verbreitung des Internets, die eine viel, viel schnellere und effektivere Vernetzung unter den Protestierenden möglich gemacht hat. Genau, und gerade wegen Corona waren sehr viele Leute ja auch zu Hause und haben sehr viel mehr über das Internet kommuniziert. Und eine Sache, die da extrem berühmt geworden ist und die, ja, also quasi der Song der Protestwelle jetzt gewesen ist, ist dieser, darüber geht es hier in diesem Artikel. Der Song heißt Patria o Muerte, nicht Patria y Vida, also Heimat, Land und Leben. Und es ist halt im Endeffekt eine Persiflage von verschiedenen kommunistischen Parolen. Also sehr viele kommunistische Parolen werden in dem Text quasi ins Gegenteil verkehrt. Wie zum Beispiel Heimatland oder Tod ist ja so ein kommunistischer kubanischer Spruch gewesen. Und der Song ist halt von Exilkubanern und einigen Geflüchteten in Kuba geborenen, also Nachfahren von Exilkubaner in Florida. Das ist ja auch eine sehr große Volksgruppe in Florida, muss man dazu sagen. Es ist auch eine extrem konservative Volksgruppe. Und die machen auch keinen großen Hehl daraus, dass die halt natürlich so viel wie möglich Einfluss auf Kuba und auf die Gesellschaft in Kuba ausüben möchten, dass sich da gesellschaftlich was verändert. Und viele sagen dann natürlich direkt so, oh ja, da ist halt natürlich wieder der CIA, der da diese Demonstration befördert. Und dazu kann ich nur sagen, ja, das kann gut sein, aber die Leute haben genug Grund zu demonstrieren. Da muss gar nicht so viel befeuert werden. Und es ist weiterhin ja eine Diktatur und ein totalitäres Regime. Deswegen ist es ist ja was anderes. Es ist ja nicht mal eine Pseudodemokratie oder eine halbe Demokratie oder oder irgendein Konstrukt, wo der Präsident halt nur irgendwelche Gegenkandidaten zulässt, die eh keine Chance haben, wie es ja in sehr vielen afrikanischen Ländern oder so ist. Es ist ja eine eindeutige Diktatur. Ja, das ist ja eine Meldung von Reuters, dass ja die Proteste, also diese Proteste scheinbar können auch dazu führen, dass Covid-19-Pandemie schlimmer wird. Oh Mann. Ganz im Gegensatz zu allen möglichen anderen Protesten vom letzten Sommer und so. Die war natürlich, da gab es natürlich keine Gefahr, aber hier gibt es natürlich jetzt wieder eine Gefahr. Ja. Und dieses hier ist mir noch begegnet, das ist eigentlich schon vom Mai, aber das hatte jemand geteilt bei Twitter irgendwie die Woche über, von der Grünen Jugend Bayern, Happy Birthday Karl Marx. Karl Marx wäre heute 203 Jahre alt geworden, seine Analysen sind aber keineswegs veraltet, sondern hochaktuell, sagt die Grüne Jugend, aber das ist nichts Schlimmes, so, ne? Die können wir ruhig regieren lassen hier im Ende des Jahres. Ja, alle Arbeiter Doppelpunkt-Innen werden ausgebeutet, in Anführungsstrichen. Arbeiter Doppelpunkt-Innen zahlen nicht den tatsächlichen Wert, den die Arbeitenden schaffen, sondern behalten, die Arbeit. Ja, ist schon ein bisschen was dran. Arbeitgeber Doppelpunkt-Innen, ja, die zahlen den. Das hat irgendwie jemand bei dem Professor Sinn auch kritisiert, dass es irgendwie Wirtschaft von gestern wäre oder so. Das ist ja Blödsinn. Es ist schon, die Wirtschaft ist eben, hat sich auch nicht so viel geändert, das stimmt schon. Also die Analysen von Marx würde ich auch zustimmen, dass die aktuell sind, aber halt nicht seine Lösung. Ja, die Lösungen waren aber noch nie aktuell, weil eben noch nie wirklich Lösungen waren, meiner Meinung nach. Ne? Das ist das Problem. So. Analyse ist immer nicht so schwer, aber die Lösung dafür ist schon immer schwer. War schon immer schwer. Und jetzt der erste Deepfake der Bundestagswahl ist da, sagt hier Stefan Hennewig und holt dabei weit aus. Ich habe jetzt keinen Deepfake gefunden, aber offensichtlich haben sich einige Mitglieder von Extinction Rebellion Deutschland als so eine Art Werteunion, aber von der anderen Seite ausgegeben und haben da irgendwie diskutiert und sich ausgetauscht und zu wenig Freude der CDU halt dort sich lustig gemacht. Das Muster Tarnidentitäten, falsche Namen, ist aber leider genau die Form von False Flag Operation, durch die Demokratie und fairer Wahlkampf gefährdet wird. Ja, ich weiß nicht. Also im Endeffekt ist das genau das, was sie ja immer beklagen. Ja. Ne? Also wenn die sich hier irgendwie ein Logo geben, Zukunftsrat der CDU, und irgendwelchen glaubwürdigen Krempel da irgendwie von sich geben, um da irgendwie die Leute zu verarschen, dann würde ich sagen, ja, dann ist das aus meiner Sicht halt auch nicht ein Kapitalverbrechen, aber wenn sie sich immer darüber beschweren, dass wir die schlimmen Fake News um jeden Preis vermeiden müssen und die schlimmen Fake News aus diesem Wahlkampf da damals 2016 waren, übrigens, um das nochmal zu rekapitulieren, so furchtbare Dinge wie die Behauptung, der Papst hätte zur Wahl von Trump aufgerufen. Na, also das war ja schon das Level, auf dem das gespielt hat. Na, das war ja auch schon so Sachen, wo man sich denkt, so, naja, also wer da seine Wahlentscheidung von abhängig macht, der ist meines Erachtens so verloren. Also wenn da, und genauso bei solchen Sachen ja eben auch. Ne? Ich würde halt eben sagen, da muss man sich halt zurücklehnen. Aber wenn die ja sonst immer sagen, hier, da geht die Welt von unter, von so, solchen Geschichten, dann muss man jetzt hier sagen, hier, Extinction Rebellion, hier, schwere Staatsgefährdung hier, unsere Wahl soll beeinflusst werden, keine Ahnung wie was, ne? Habt ihr Geld aus Russland gekriegt? Ja. Ja, genau. So aus England klingt, das kriegt nicht, glaube ich, Geld. Ja, das hier war ein Artikel, Mammon hat das eigentlich eingereicht, allerdings hat er einen anderen Artikel eingereicht, wo dieses hier verlinkt war. Ich habe das aber mal angeklickt und fand dieses hier eigentlich interessanter. Das ist nämlich von diesem Stefan Weber, der immer als Plagiatsjäger jetzt hier von der Baerbock betitelt wurde, weil er halt diese Plagiate ja gefunden hat im Endeffekt. Und ja. Der rechtfertigt sich hier halt in diesem Artikel dafür, Und halt auch mit komplett nachvollziehbaren Sachen. Und schreibt das hier nochmal, was da jetzt konkret. Ja. Und wirft hier halt auch der Süddeutschen Zeitung und was war die andere, Spiegel, glaube ich, vor, dass sie das halt als verharmlost haben, im Endeffekt die Probleme von mit den Sachen von der Baerbock. Und sagt halt auch, dass er das von Buch von Robert Habeck sich halt auch angeguckt hat und da halt ein ganz anderer Schluss gekommen ist, nämlich dass das richtig gute Arbeit halt war vom Habeck. Also genau, der Artikel war doch über das Buch von dem Habeck, das eben auf Plagiate geprüft wurde und da wurde dann nichts gefunden eben. Und na, also auch an der Stelle wieder, wo er dann halt eben sagt, so, ich habe mir es halt beides angeguckt und bei der Baerbock waren halt die Probleme so, und also beschwert euch doch nicht, dass die eine Frau ist jetzt, was soll das denn? Und ja, kann ich absolut unterschreiben, also. Und auch, er meint dann hier halt auch, dass die ja auch dann verschwörungstheoretischen Krempel dann machen, indem sie diese Hintermänner-Kampagne dann gegen ihn da quasi fahren, dass sie halt irgendwie darüber sinnieren, wer denn wohl jetzt hinter ihm dahinter steckt, ne? Also so nach dem Motto, ja, er ist derjenige, der die Plagiate aufdeckt, wer zieht denn quasi die Strippen, so, ne? Das war ja quasi dieses, was ja unironisch so die ersten zwei Wochen da irgendwie von allen möglichen Medien wirklich so vorangetragen wurde, ne? Ja, also wurde so in den Raum Gespräch geworfen wurde als interessante Hypothese oder halt so einfach gedroppt wurde, sodass sich für den Leser dann irgendwie das Bild ergibt, so als wäre das halt wirklich, als wäre da was dran, ne? Als wäre das irgendwie ja, wirklich eine Sache, obwohl das halt kompletter Humbug ist, der nur in dem Kopf von den Leuten halt rumschwirrt und wo es halt überhaupt keine Beleg, kein gar nichts für gibt und wo er sich halt auch gegen verwehrt, ne, dass er sich das irgendwie nur angeguckt hätte, weil ihm irgendwer gesagt hat, er soll das jetzt machen oder so, ne. Also unglaublich. Und ja, also absolut faire Geschichte und könnt ihr euch gerne mal bookmarken, wenn sich da nochmal euch jemand begegnet, der irgendwie meint, hier das Rufmord oder so, ne, hier erklärt er das halt in seinen eigenen Worten. Im Prinzip das gleiche Vorgehen wie bei Gamergate, ne? Alles Frauenfeinde und Bannon ist dahinter. Ja, ohne Spaß. Ja, und jetzt hier die Geschichte mit dem Saarland und der Aufstellungsversammlung. Das war ja so, dass da ja der. Also ich glaube, das ganze Gerede hatte, glaube ich, war das ganze Saarland, das ganze Bundesland. Ja, erstmal hatte sich nun die Baerbock und Grünen interne Leute darüber beschwert, dass ja da der Mann gewählt wurde bei der Aufstellungsversammlung im Saarland. Und dann kam ja noch oben drauf, was das Ganze ja dann eigentlich überhaupt erst ins Gespräch gebracht hat, war ja dann dieser Auftritt von dieser ukrainischen Dame oder ukrainischstämmigen Dame, die da nicht sagen konnte, was ihre Ansicht zu Zertifikathandel oder so ist. Und ja, und da haben ja dann plötzlich alle Leute da drauf geguckt, auf diese Aufstellungsversammlung da im Saarland, was sie denn da irgendwie verzapfen. Und das hat ja dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann wohl die Bundestags- oder nee, die Bundespartei Grüne gegen den Landesverband Grüne irgendwie aufgelehnt hat und gesagt hat, hier, ihr habt unser Frauenstatut nicht eingehalten, weil euer Frauenstatut irgendwie nicht so heftig war wie unser Frauenstatut, aber ihr müsst euch an unser Frauenstatut halten. Und das hat dann irgendwie. Das Treffen absagen und das kommende Ding. Moment. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass der Landesvorsitzende zurückgetreten ist von jetzt diesem seinem ersten Listenplatz. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass die gesagt haben, dann müssen wir jetzt diese Liste neu aufstellen. Und das wiederum hat dann dazu geführt, dass die gesagt haben, das können wir aber nicht. Ne, weil da gibt es ja diverse Regularien dafür. Also das kann man nicht einfach beliebig irgendwie normalerweise, würde ich denken, wegen Anfechtbarkeit. Ne? Jetzt so kurz vor der Wahl, das ist ziemlich eng. Ja, das weiß ich noch nicht mal. Aber die wurde ja durchgeführt, die Veranstaltung wurde ja durchgeführt. Mhm. Es ist ja nicht so, dass sie nicht durchgeführt wurde. Und das, ich glaube, unter dem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, eher schwierig. Und also die Frage ist, glaube ich, eher, ob jetzt diese ursprünglich aufgestellte Landesliste, die müsste ja eigentlich jetzt gültig sein. Ne? Also ich bin natürlich jetzt kein Mensch, der das Recht da irgendwie mal gelesen hätte oder so. Ich kann da nur irgendwie so aus meinen Buchstücken schlussfolgern, was eventuell das Problem da sein könnte. Aber auf jeden Fall haben die dann halt gesagt, sie wollen jetzt diese Aufstellungsversammlung eigentlich nicht stattfinden lassen gestern. Und das war jetzt hier diese Meldung, die wir hier gerade sehen, Paukenschlag bei den Grünen. Bundestagswahl im Saarland jetzt wohl ohne Grüne, keine Wahl der Landesliste am Samstag wegen rechtlicher Unsicherheiten. Die wurde dann jetzt aber durchgeführt, weil, wie hier drunter auch steht, Update, Bundesvorstand hat Schritte eingeleitet, um dem Landesvorstand der Grünen die Absage des Parteitages zu untersagen. Also auch da wieder die Bundespartei ist irgendwie eingeschritten und hat gesagt, nee, ihr müsst jetzt aber. Und auch das weiß ich, also keine Ahnung, wie da die rechtliche Lage ist, weil im Endeffekt ist ja dieser Landesverband, der hat ja auch eine eigene Regularien. Es gibt ja eigene, ich meine, es ist zwar eine Bundestagswahl, ja, aber ob das jetzt so... Die können eigene Regeln geben, ne? Das ist nicht viel. Im Endeffekt, diese Landesliste ist halt eine Landesliste, ne? Die wird aufgestellt von einem Landesvorstand da, von der Landespartei und ja, also... Keine Ahnung. Ja, vor allem, ne? Gab es also, ja dann diese Sonderregelung. Ich würde annehmen, dass das eventuell ein bisschen schwierig wird. Aber auf jeden Fall, was jetzt halt passiert ist, ist, dass sie jetzt das halt gemacht haben, so wie das vorgeschrieben war quasi. Bei Twitter hatte, ich glaube, das war der Account von Vorpolitisch, von dem Podcast, kleiner Shoutout an dieser Stelle. Der hatte mir das beantwortet, dass sie das jetzt wohl gemacht hätten. Und der hat geschrieben, ja, mit dem vom Politbüro gewünschten Ergebnis. Also im Endeffekt damit, dass jetzt diese Dame, Frau Jenne Dillschneider, die haben sie jetzt auf Platz 1 gewählt, genau, die keiner wollte im Endeffekt, insofern, dass diese Frau Dillschneider bei dieser ersten Landeslistenaufstellung nämlich auch schon da kandidiert hatte, weil sie ja auch nach diesem weil sie das ja eigentlich da auch schon so haben wollten, dass sie eine Frau auf Platz 1 haben und dass halt dieser Herr, das dann im Endeffekt geworden ist, dass der dann quasi erst auf Platz 2 hätte dürfen. Aber da sie ja die Dame, die eigentlich vorgeschlagen war, keine Mehrheit bekommen hat und danach dann diese Frau Dillschneider, die sich dann angeboten hatte, auch keine Mehrheit bekommen hatte, danach haben sie ja dann quasi überhaupt erst den Herrn damals zugelassen gehabt, der dann wiederum die Mehrheit bekommen hat. Also das war ja schon so, dass sie damals das ja alles probiert hätten, genau. Und sich da im Endeffekt die Leute dagegen entschieden hatten, die jetzt ja, da wirklich auf diesem Platz 1 zu gehen. Und jetzt haben sie diesen ganzen Gedöns da gemacht, damit diese Dame, die halt doppelt im Endeffekt durchgefallen ist, dass die jetzt da, ja, im Endeffekt, die ist jetzt auf dem Listenplatz 1 im Endeffekt gerückt. Ne? Ich meine, ich weiß nicht genau, wie das da ist. Das Saarland ist ja jetzt nicht gerade ein großes Bundesland, insofern wird es da wahrscheinlich so sein, dass der Anteil von Leuten, die dann reinkommt, hängt ja dann davon ab, wie viele Stimmen die da im Endeffekt bekommen und natürlich auch von der Größe von dem Bundesland. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Plätze die da jetzt sicher haben. Die rechnen damit, dass sie einen Platz kriegen. Ja, dann wird es wahrscheinlich nur der eine sein, der dann da sicher ist. Ja, und insofern streiten sie sich dann halt dann eben da drum. Ja. Aber das finde ich auf jeden Fall schon, ist mal wieder. Und das sind halt die Leute, die alle Leute belehren über Demokratie. Ne? Die haben die Demokratie mit Löffeln gefressen. Und das, was bei den anderen Leuten immer rauskommt, das ist ja alles patriarchisch und Machtverhältnisse und so. Ne? Das hat ja auch überhaupt nichts zu tun mit Eignung oder so, ne? Und deswegen, wenn man jetzt hier eine Auslese irgendwie ja veranstaltet und die ja schon komplett gekippt ist in die eine Richtung und das dann aber immer noch nicht reicht, dann muss man es nochmal weiter kippen, bis es dann irgendwann reicht, ne? Also das ist wirklich so unglaublich und da sieht man halt eben auch, was bei diesen Leuten halt als erstes kommt. Ideologie. Dass es so läuft, wie die Ideologie von den Leuten ist, wie sie das haben wollen, dass es genau so läuft und nicht anders. Und das wird später, wenn die in irgendeiner Regierungsverantwortung sind und dann endlich da irgendwie ihren Kurs irgendwie fahren können oder so wie sie das wollen und da keine Kompromisse mehr eingehen, die haben so einen Push dahinter von ihrer ganzen Basis, da immer auf 100% zu gehen bei sämtlichen Themen und so. Und das wird so kommen. Und die, da wird es kein Partout geben und da wird die komplette Ideologie gefahren werden und da wird erst mal irgendwas abgerückt, wenn es wirklich überhaupt nicht mehr anders geht, wenn man komplett vor der brennenden Hütte sitzt und uns dann ans eigene Fleisch irgendwie geht, dann vielleicht eventuell wird da nochmal wieder von abgerückt. Aber vorher auf jeden Fall nicht. Und also ich kann da nur jedem von abraten, diese Partei zu wählen. Aber das werden wahrscheinlich unsere Zuschauer eh nicht tun, aber. Ja. Aber weiß ja. Da vielleicht mal ein paar Leute. Ich habe auch schon Leuten abgeraten. Hier wird auch abgeraten. Larry Sanger, der zusammen mit dem anderen Kasper da Wikipedia gegründet hat, Jimmy Wales, genau, sagt in der Daily Mail, die Website ist übernommen worden von linksgerichteten Freiwilligen, die aus den Quellen abschreiben, die Quellen abschreiben, die ihnen nicht gefallen und sie als Fake News bezeichnen, also abschreiben im Sinne von also raus damit. Ja, Relevanzkriterium ist aus dann Killer da, aber ich bin ja wohl. Und wir kennen das ja aus der Geschichte vom Gamergate Wikipedia-Artikel zur Genüge. Da wird alles mobilisiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, als Quelle. Und alles, was nicht in die Agenda passt, wird über Diskussionen dann halt einfach rausgedrängt. Und dann kommen Leute mit mehr Macht und die machen den Artikel dann zu, weil er so, wie er ist, ihnen schön gefällt. Hier wird in dem Artikel die ganze Geschichte um Biden und seinen Sohn halt angegeben als Hauptbeispiel, dass halt praktisch nichts von den negativen Dingen weder über Biden noch über seinen Sohn in der Wikipedia gelandet sind. Eigentlich sagt der Sänger, gibt es genug Republikaner, die Wikipedia nutzen und die gerne auch Artikel schreiben und Artikel redigieren würden, um dem Ganzen ein bisschen Balance zu bringen, aber das ist wohl nicht gewünscht von Seiten von Wikipedia. Und das findet der Herr Sänger recht bemerkenswert, wenn man sich überlegt, dass Wikipedia sich halt diese Unabhängigkeitsregeln gegeben hat. Ja. That's not how Wikipedia used to be. So. Ja, und ich glaube, also, wenn ich mich da richtig erinnere, es gibt ja diese Wikimedia Foundation und für die haben ja schon so super tolle Leute gearbeitet, wie Caroline Sinders, ne? Die ja irgendwie bis heute behauptet, dass Gamergate ihre Mutter irgendwie geswattet hätte. Und das stellt ja auch kein Mensch in Frage. Und tourt durch die Lande und erzählt den Leuten ihre Märchen. Ja. Ja, ich habe auch ein Interview mit dem Herrn gesehen auf dem YouTube-Kanal Unheard, also H-E-R-D, wie von der Herde. Und er hat da noch ein paar andere Beispiele genannt und er hat es nicht so krass ausgedrückt mit seinen Worten, wie es hier in dem Artikel stand, sondern er hat halt mehr gesagt, es ist halt nicht unbedingt das Narrativ, was nur die Linken haben, sondern es ist halt spiegelbildlich, wie es in den Medien ist. Es ist halt das Mainstream-Narrativ. Und bei der Nachrichtenlandschaft hat man selbst im Kabelfernsehen, in den großen Mainstream-Fernsehsachen, noch mehr Meinungsvielfalt, als es bei Wikipedia ausgedrückt wird, seiner Meinung nach. So, also jetzt mal das Interview ein bisschen zusammengefasst. Also nicht so richtig krass politisch, sondern halt mehr wirtschaftlich und ausnutzen und gar nicht so ideologisch. Ja, bei uns werden auch wieder diese Sachen auch bezahlt und dass dann irgendwie der Staat ja da teilweise so Tage auslobt, die dann auch bezahlt für die Leute, die das dann schreiben und so verändern. Also schon, dass es im derzeitigen Umfeld schon einer Ideologie-Richtung sehr in die Hände spielt, aber dass der Grund, warum das so ist, doch halt eher wirtschaftliche Gründe sind. So. Ja, das mit dem der Staat würde ich auch nochmal so ein bisschen einschränken. Also was ich auf jeden Fall, was wir vor Jahren schon hatten, waren irgendwelche universitären Wikipedia-Editier-Marathons, wo man dann auch irgendwie mehr Frauen dann reinbringen wollte und solche Dinge. Aber der Staat würde ich jetzt nicht sagen. Ja, wir hatten eine Meldung schon hier, da hat irgendein Bundesland hat 50.000 Euro geboten und ausgelobt, glaube ich, für Leute, die damit oder Vereine, die sich da bewerben sollten, um das zu machen. Ja, doch, da gibt es auch ein Geld. Ja, das war, glaube ich, irgendwie so eine Geschichte, ja. Aber dann wahrscheinlich auch wieder über irgendwelche anderen. Eine Förderung in irgendeiner Weise war das dann, ne? Ja, Also, über irgendwelche anderen Institute dann wieder oder so, ja. feministische Bildungsförderung kann ja auch helfen. Ja, apropos Feminismus und so, welche Blüten das treibt und worauf das hinaus will. Diesen Artikel hier, ja, der ist erschreckend und wichtig und das ist hier von Herrn Zinn, Alexander Zinn. Und es geht hier um die Gedenkstätte Ravensbrück. Und da soll es wohl seit etlichen Jahren eine Kampagne geben, wo so ziemlich alle involviert sind, die man nur irgendwie ranziehen konnte, um denen das vorzuschreiben. Also irgendwelche Politiker aus dem Landtag und alles Mögliche. Sehr gut bekannt. Weil die unbedingt in dieser KZ-Gedenkstätte ein Denkmal für lesbische Frauen haben wollten, mit der Behauptung einhergehend, dass die Lesben im Dritten Reich verfolgt gewesen sein sollen, weil sie Lesben sind. So wollten sie es gerne darstellen. Und der Herr Zinn arbeitet hier in diesem ganzen Artikel auf, woraus sie das ableiten, von welchen Dingen, die sie sich da halt rauspicken und was die Probleme dabei sind. Also er schreibt halt eben, dass es wohl irgendwelche Leute halt gab, die einen Vermerk hatten, dass sie lesbische seien von Inhaftierten, dass es aber keineswegs so gewesen wäre, dass das jetzt, also das wäre halt wirklich nur ein Hinweis gewesen. Aber die wären halt alle inhaftiert gewesen sein aus anderen Gründen. Also ein Beispiel, was er jetzt zum Beispiel hat, ist Leute, die irgendwie zum Dienst in der BVG rangezogen wurden, also beim Berliner Verkehrsbetrieben und dann wohl irgendwelche Leute betrunken gemacht haben sollen, also irgendwelche anderen Frauen und die dann halt nicht mehr richtig arbeiten konnten und deswegen wurden die dann halt irgendwie verurteilt und ja, und das wurde dann da irgendwie bei denen vermerkt, dass die dann wohl lesbisch gewesen sein sollen. Und damit kommen die jetzt halt um die Ecke und sagen so, ja, hier stand ja, dass die lesbisch sind und deswegen wurden die ja jetzt verfolgt, weil sie lesbisch sind. Und das stimmt halt nicht. Das ist halt absolut objektiv falsch. Und der Herr Zinn schreibt hier die ganzen Beispiele. Es gibt, also es soll da wohl irgendwie so ein Club auch richtig gegeben haben für Lesben, der offen betrieben wurde in Berlin während der Kriegsjahre, wo die nicht gegen vorgegangen sind und so, was also halt bekannt war. Und da kann also überhaupt nicht die Rede davon sein, dass die in irgendeiner Art und Weise deswegen jetzt verfolgt worden sind. Stimmt einfach nicht. Aber natürlich, wie der Zinni halt eben auch sagt, deutscher Hang zum Opferkult und so weiter, heutzutage ist es halt eben so, du musst halt verfolgt gewesen sein von den Nazis, weil das ist ja dann wiederum auch dann der Grund, warum das halt so unglaublich gut ist, was man jetzt alles möchte und warum das halt auch so wichtig ist, dass man jetzt seinen Willen bekommt in der heutigen Zeit und so, ne? Das ist halt so eine Karte dafür, die man spielen kann. Und genauso wird das halt betrieben. Es ist unglaublich. Und wie die das halt probieren, ne? Also, ich fand's so, und auch, er schreibt dann hier auch, was sie jetzt da quasi daraus gemacht haben, wie, was da jetzt draufsteht auf diesem Denkmal, was sie ja jetzt bekommen haben. Die haben ihren scheiß Willen ja bekommen. Auch noch. Und die haben dann halt irgendwie geschrieben, dass die halt verfolgt werden wären und so weiter und so fort. Und wo die sich dann quasi jetzt drauf berufen haben, dass das ja nicht heißen würde, dass sie wegen dem Lesbischsein verfolgt wurden, was sie ja nicht wurden, objektiv. Aber natürlich sagt er jetzt hin, was ja auch der Fall ist, jeder, der das liest, jeder, der sich da hinstellt vor diese Plakette da in der Gedenkstätte und sich das durchliest, wird diesen Eindruck natürlich gewinnen. Weil, wenn da irgendwas von Lesbischen steht und die verfolgt wurden, Ja, wenn da sonst kein Grund steht, ne? dann ist Klar, das dann ist natürlich es der klar. Grund, das Bild, was sich da zwangsläufig ergibt. Und das ist natürlich auch das verdammte Bild, was die erzeugen wollen, was halt offensichtlich ist. Und ja, Ja, also, geprobt, das ist schon die richtige ich finde das Bezeichnung jetzt so dafür. schnell hier nicht, aber das ist auf jeden Fall wirklich, das müsst ihr euch echt mal durchlesen, diesen ganzen Artikel hier. Da ist mir wirklich die Kinnlade nochmal wieder richtig runterknallt. Wir haben das Und vor 20 oder 30 Jahren schon in Dortmund versucht. Wir haben hier so ein Dings, so ein Denkmal für die gefallenen homosexuellen Männer. Und da wollten sich die Frauen auch verewigt sehen. in den Bildern, die da drauf sind und so weiter. Ja, und nach dem, was Sie hier schreiben, haben Sie das ja halt auch mit dem normalen Denkmal, was es wohl in Berlin halt auch gibt für verfolgte Schwule, dass Sie das da halt auch schon versucht hätten. Ja. Die versuchen das halt überall. Und das ist halt alles mit diesem, und da beißt sich die Scheiße halt wirklich die Zähne aus. Ne? Es ist ihr Ding von wegen so, ne, weil das ist halt heutzutage wirklich eine Währung. Das ist eine Währung, dieses Verfolgtsein. Und diese Währung wollen sie gerne eintauschen in Devisen. So, ne? Also. Ja, klar. Als Beauftragte, Gleichstellungsbeauftragte oder. Da mit so einem, ich weiß allerdings nicht, was das die Einzelnen. Ja, vor allem, weil halt viel von ihrem Tempel da natürlich einstürzt auch, ne? Weil sie ja meinen, so, die Geschichte ist halt die Geschichte von der Unterdrückung der Frau. Und jetzt haben sie hier ihren lesbischen Club, der im Zweiten Weltkrieg Party feiert, während die Männer sterben gehen. Und die Männer, die keine Frauen lieben, sind Staatsfeinde. Und da wollen sie sich jetzt trotzdem noch dran anschließen, um dann noch irgendwie, dann halt das gesellschaftliche Kapital daraus zu schlagen. Unglaublich. Eine Frechheit sondergleichen, eine Geschmacklosigkeit sondergleichen. Na, also, ja, es ist wirklich übel. Also, es ist richtig übel. Das ist wirklich eine der übelsten Sachen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Und wenn man sich ansonsten bei irgendwelchen Dingen, bei irgendwelchen Janas aus Kassel aufricht und die irgendwie hochstilisiert zum gesamtgesellschaftlichen Problem, so als ob jetzt hier irgendwie jeder, der sich wegen Corona irgendwie ärgert, dass er sein Leben nicht leben darf, irgendwie jetzt gleichsetzen würde mit Sophie Scholl oder so ein Scheiß. Na, das wird von irgendwelchen Kabarettisten oder so irgendwie postuliert, dass das so wäre. Und auf der anderen Seite hast du hier diese etablierten Leute, die hier in sämtliche, also wirklich bei der Politik und überall vorstellig werden und denen immer sagen, hier, na, wir auch, so, ne, hier, guck mal, da stand irgendwo ein Vermerk lesbisch in der Akte von der, und deswegen brauchen wir jetzt müssen wir jetzt behaupten, dass wir verfolgt worden sind. Na, also das ist wirklich das Ding. Und das ist wirklich, was in deren Bereich da gang und gäbe ist, was sie ja brauchen auch für ihre ganze, weil wenn sie das nicht haben, dann fällt ja auch ihr ganzer Scheiß da zusammen. Wie willst du denn dann noch behaupten, dass du ja historisch und so weiter und so fort ja immer die Arschgeleckten gewesen bist, wenn du Party feiern warst im Zweiten Weltkrieg, unbehelligt von der Gestapo, während die anderen Leute halt eben wortwörtlich da umgebracht worden sind, weil sie keine Beziehung zu Frauen geführt haben, sondern zu Männern. So. Na, also, ja. Geschichtsrevisionismus. Ja, von übelster Art. Sehen, ja. Und das in so einer Gedenkstätte, ne? Das ist ja besonders schlecht an der Stelle. Ja, kann man nur sagen, die nehmen die Kohle an. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen dieser ganze Fake-News-Bereich, den wir hier haben. Dieses hier fand ich auch ganz interessant, habe ich diese Woche gefunden. Hier hat jemand mehrere Twitter-Accounts aufgetan, die alle ganz frisch sind, aber einen Verified-Checkmark bekommen haben und praktisch nur aus Fake-Followern bestehen. Ne? Also scheinbar doch nicht so schwer, so einen Verified-Checkmark zu bekommen. Für irgendwelche Sachen. Oder weiß der Geier, was die denn der für politische Kampagnen da irgendwie vorantreiben oder so, mit so einem Verified-Checkmark. Und das halt eben auf Basis von Fake-Followern und wohl auch relativ leicht herauszufinden, was dieser Twitter-Account hier halt einfach getan hat. Ne? So, also es ist wohl keine große Wissenschaft, ne? Ja, verified halt, ne? Also dass sich Leute Fake-Accounts machen oder so geschenkt, ne? Das ist, glaube ich, allen klar. Aber dieses Verified-Ding soll ja im Endeffekt dafür sorgen, dass jetzt nicht gerade irgendwelche ausgedachten Influencer überall rumlaufen. Aber scheint wohl nicht so gut zu funktionieren. Ja, und dann Russia Today hatten wir vorhin schon mal drüber geredet mit der Frau Nawitz und die haben hier noch einen Neuzugang bekommen, und zwar William Shatner. William Shatner hat jetzt irgendwie eine Sendung bei Russia Today. Russia Today Amerika mit dem Titel I Don't Understand. Mit William Shatner. Und ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ich würde es mir auf jeden Fall gerne mal angucken, was er da so von sich gibt. I Don't Understand. Er ist ja schon so ein bisschen Shitlord geworden, auf jeden Fall in den letzten Jahren, irgendwie bei Twitter. Also, keine Ahnung, weil sie ihn da jetzt vom Leder ziehen lassen. Und das hier ist auch noch was zum Thema Fake News und so. Und zwar schreibt hier der Thomas Ritt über einen Artikel im Guardian. Und der Thomas Ritt ist der Autor von dem wunderbaren Buch Active Measures. Kann ich nicht genug empfehlen. Hat der Abel uns damals hier mal vorgestellt. Und ich habe es mir dann auch besorgt und schon ein paar Mal jetzt mittlerweile durchgelesen, weil es wirklich ein super Hammerbuch ist, wo man ganz viel erfährt über die Desinformationskampagnen vom KGB damals im Kalten Krieg und halt eben mit besonderem Fokus auf Deutschland, weil das halt gerade in Deutschland natürlich auf die Spitze getrieben wurde und da auch am besten eigentlich bisher funktioniert hat, wie der Thomas Ritt auch schreibt in seinem Buch, halt eben aus dem größten Grund, weil natürlich die Ostdeutschen und die Westdeutschen sich halt relativ gut gekannt haben, ne? Also das ist ja jetzt nicht so weit unterschiedlich, wenn jetzt irgendwie versuchen, irgendwelche Russen so versuchen, wie Amerikaner also, zu klingen. Hattest du gerade das Schlimme raus. Was? Sag nochmal, ich hab's nicht verstanden. Was wolltest du, Maman? Ich glaube, der hat ein Netzausfall. Ich habe es nicht verstanden, ich verstehe dich so schlecht auch. Ich verstehe dich so schlecht. Versteht mich sonst irgendwer schlecht? Nee. Ihr fettet alle raus. Okay, ja, nee, dann hast du ein dir. Problem. Also bei mir ist alles klar. Okay. Ja, alles auf jeden wunderbar. Fall. Okay, kann bei mir sein, ja. Hier geht es halt um diesen Guardian-Artikel, der jetzt halt nochmal wieder irgendwas probiert. Da Kremlin Papers appear to show Putins plot to put Trump in the White House. Also angeblich neue Beweise dafür, dass der Kreml hinter Trump stand. Und ja, der Thomas Ritt meldet hier schon Zweifel an. Und sagt ja halt eben auch warum, weil dann da so Formulierungen benutzt werden wie understood to have been, also das wurde so verstanden oder seems to represent, also das scheint so zu zeigen, also halt so lauter so Wieselworte halt, ne? Und das ist ein Leak vom Kremlin, also und er schreibt Leak from within the Kremlin means risk of forgery, also im Endeffekt dass halt eben diese Geschichte dann vom Kremlin wahrscheinlich ja extra in die Welt gesetzt wurde, um halt damit wieder zu sorgen, dass irgendwelche Leute dann meinen müssen, keine Ahnung, die Wahlgesetze ändern oder dies, das, jenes machen. Lauter so Sachen, was man halt versucht mit irgendwelchen Desinformationskampagnen halt zu erreichen. Ne? Ja, und schreibt das hier halt wieder. Diese Formulierung ist halt ganz interessant auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Buch, ne, Active Measures, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und dann gab es ja noch eine Sache mit der Frau Diekmann, die hatten wir ja letzte Woche bei uns und hier hat der Herr Dr. Hugo Müller-Vogt oder Vogt hat erreicht, dass Frau Diekmann, da wurde jetzt ihre Sendung, wo sie irgendwie versucht hat, ihn in die Nähe vom Antisemitismus zu rücken oder ihn als Antisemiten abzustempeln durch ein falsches Zitat. Und das wurde ihr jetzt untersagt vom Landgericht Hamburg. Und damit bleibt der Mediathekbeitrag gesperrt, wie der ja hier sagt. Und schreibt hier, wollte mich mit ihrer Fälschung offenbar als Antisemiten abstempeln. Ihr bleibt die Hoffnung, dass von dieser üblen Unterstellung schon etwas hängen bleibt. Ja, diese Methode nennt sich Verhaltungsjournalismus. Und hier haben wir noch was ich gefunden habe. Ungarns Regierung erklärt ihre politische Theologie an Analyse vom Zentrum Liberale Moderne. Hier hat die Magdalena Marzowski, die Autorin, hat sich hier eine quasi wissenschaftliche Abhandlung, die irgendwie von diesem Think Tank wohl stammt, den der Orban und seine Partei da irgendwie betreuen und die wohl von sich selber auch sagen, dass sie so einen rechten Gramsciismus irgendwie betreiben wollen, also quasi ja, Kulturkampf von rechts im Endeffekt. Und die haben da so eine längere wissenschaftliche Arbeit irgendwie verfasst, quasi zu erklären, wie sie die ungarische Rolle in der Geschichte sehen und ja, daraus quasi ihre Philosophie ableiten. Und das nennt hier die Autorin eine politische Theologie. Und nach dem, was ich da bisher von gelesen habe, ich habe das noch nicht ganz gelesen, es ist ein ziemlich langer Artikel, auch ganz schön schwer zu lesen, muss ich wirklich sagen, aber es liegt vielleicht auch an dem Quellenmaterial. Ja, das hat halt sehr starke Bezüge zu, dass man da irgendwie so eine heilige Krone irgendwie postuliert, die wohl bei den Ungarn auch irgendwie in der Verfassung irgendwie steht. Und ja, deswegen politische Theologie. Und ist auf jeden Fall ganz interessant. Ist eine Leseempfehlung von mir. Das hier ist mal wieder was von Science Files. Da bin ich die Woche drüber gestolpert. Eigentlich scheue ich mich ja eher, Corona-Themen irgendwie anzuschleppen, aber das fand ich hier sehr interessant. Es geht hier um Statistiken, die sich jemand von den offiziellen Stellen in Israel besorgt hat. In Israel ist ja schon eine sehr hohe Impfquote erreicht und man hat vor allem mit dem Pfizer-Moderna-Impfstoff dort geimpft. Und wenn man sich jetzt hier in der letzten Spalte von der Grafik, wenn man diese, ja, hier unten, scrollen wir runter, da ist noch eine Grafik, schwarz-weiße Tabelle. Genau, da haben wir halt die in den letzten zwei Spalten haben wir einmal, wie viele Ungeimpfte auf 100.000 Menschen infizieren sich momentan in Israel. Die letzte Spalte ist, wie viele vollgeimpfte Personen infizieren sich momentan in Israel. Und die Unterschiede sind so marginal, dass Science Files hier halt die Frage nach der Wirksamkeit von Pfizer Moderna stellt. Ich finde das ziemlich interessant. Weil wenn das stimmt, gibt es ja hier einen signifikanten Vorteil nur für Leute zwischen 70 und 90 so ungefähr. Allerdings, klar, die Datenbasis der beiden Tabellen, die Daten stellt die israelische Regierung zur Verfügung, ist nicht sonderlich groß. Und natürlich ist das halt einfach auch nur ein Wimpernschlag in der ganzen Geschichte. Ja, aber an der Stelle, also es macht mich auf jeden Fall sehr stutzig, weil warum ist die Datenbasis nicht sonderlich groß? Also weil da jetzt nicht genug Leute leben in Israel oder so, ich verstehe das nicht, warum das jetzt gerade von der Regierung dann zur Verfügung gestellt ist und das dann aber keine sonderlich große Datenbasis hat. Also das finde ich ganz merkwürdig. Und Also, ich habe mir die Datenbasis, die ist auf Hebräisch, ist aber offensichtlich eine Regierungsseite. Klar, das ist einfach nur ein Lichtschlag auf die ganze Geschichte. Aber ich werde auf jeden Fall in Zukunft im Auge behalten, ob mehr Sie von diesen Dingen auftauchen. Also wenn das sich ergeben würde, wäre das schon krass. Nicht sonderlich groß im Sinne von, das sind hier dann irgendwie nur 23 Fälle oder so. Gegen zwei Fälle, die nicht geimpft sind. Na ja, gut, ich meine, Israel kann froh sein, wenn es wenig Fehler hat. Ja. Ja, ich meine, vielleicht meinen Sie das ja mit Datenbasis nicht besonders groß. Keine Ahnung. Ja, aber das fand ich halt ein bisschen komisch, diese Formulierung. Naja, es ist ja nicht das Einzige, das ist jetzt die neueste Zahl und die Besonderheit in Israel ist ja, dass Israel hauptsächlich den einen Impfstoff benutzt hat und keinen anderen ausgegeben hat und deswegen ist es halt nicht wie in anderen Ländern, wo es ja jetzt auch Diskussionen gibt, okay, sollen wir unterschiedliche Impfstoffe miteinander mixen? Da gab es ja auch wieder eine Meldung der Weltgesundheitsbehörde, die gesagt hat, ja, das sollte man besser nicht machen, das wird von den Herstellern auch nicht empfohlen. Kurz darauf gab es die Meldung, ja, wir meinen aber natürlich, dass ihr euch den nationalen Gesundheitsbehörden, dass sie den nationalen Gesundheitsbehörden folgen müssen, was die empfehlen, was doch zulässig ist und was nicht. Es ist das typische Chaos. Es geht halt weiter. Man kriegt halt widersprüchliche Informationen aus unterschiedlichen Quellen. Ja. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Are we in the pandemic? Ja, das war Joe Biden. Wie gesagt, Facebook bringt die Leute um mit Fehlinformationen. Und die einzige Pandemie, die wir haben, ist die auf den Ungeimpften. Ja, die israelische Datenlage ist zwar sehr klein, aber ich tendiere dazu, zu glauben, was ich da lese, im Gegensatz zu dem, was er da redet. Die Pandemie ist unter den Ungeimpften. Ja, ja, natürlich. Den Ungeseibten. Amen. Wo wir gerade noch beim Biden waren, es gab ja auch eine andere Aussage von der Pressesprecherin, die gesagt hat, gut, wir sollten da ein System etablieren, dass wenn solche medizinischen Fehlinformationen tatsächlich über Social Media Accounts rausgegeben werden, dass halt die Account-Inhaber plattformübergreifend gesperrt werden. Also nicht nur bei Twitter, wenn die da was posten, sondern halt auch bei allen anderen, wo der Staat halt quasi Zugriff über Legislatur machen kann. Und da wollen die jetzt ein Gesetz voranbringen, was auch sehr toll und sehr demokratisch ist. Finde ich klasse. Ja, das ist hier nochmal eine Sache, wo ich drüber gestolpert bin. Im Niedersächsischen Landtag gab es einen Antrag von den Grünen, zusammen gegen Hass, Gewalt, Angriffe gegen politische Mandatsträgerinnen und Mandatsträger auf kommunaler, Landes- und Bundesebene. Die Grünen sind aber im Moment gar nicht in der Regierung in Niedersachsen, sondern wir haben eine große Koalition hier. Aber das hat auf jeden Fall hier der Ausschuss, der Zuständige, gesagt, das sollen wir mal annehmen. Mit ein paar Änderungen dann wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung, den Originalantrag von den Grünen habe ich nicht durchgelesen. Aber dieses ist halt einmal immer wieder hier von wegen, ja, es werden halt Leute beleidigt und so weiter und so fort. Und es gibt Angriffe, so, ne, und das soll dann wieder alles im Zusammenhang stehen. Und die Maßnahmen, die man dann halt eben hat, ist Ausbauen von allem und aber auch so schöne Dinge wie mehr Geld für politische Bildung und solche Geschichten. Landeszentrale für politische Bildung des Landespräventionsrates Niedersachsen, um das Problemfeld Hate Speech erweitern und so weiter. Also, das ist dann hier mehr Geld für einen Huberts, ne, dass er wieder irgendwelche Apps machen darf oder so. Mit Argumentationen oder keine Ahnung wie was. Also aus meiner Sicht überhaupt gar nicht geeignet, um irgendwas zu bringen. Und ja, leider ist auch die Kritik daran aus der FDP-Landtagsfraktion beschränkte sich auf, ja, hier geht es ja nur um Politiker, lass nochmal irgendwie Rettungskräfte oder sowas mit reinnehmen. Aber das war es dann auch schon, fand ich. Bisschen schade, weil ja aus meiner Sicht ist das alles überhaupt nicht geeignet, diese Ziele jetzt verfolgen und auch das ganze Problem. Das sind dann hier Politiker, die irgendwie behaupten halt, dass Politiker am meisten betroffen natürlich sind. Mal wieder so ein Fall. Dieses Mal haben wir hier mal einen Länderfall, deswegen habe ich das mal mit reingenommen, vor allen Dingen halt, was natürlich bei mir hier in Niedersachsen stattgefunden hat und ich bin darauf aufmerksam geworden, halt über die Rede von dem FDP-Mann dazu und fand die so ein bisschen schwach, habe ich jetzt aber hier nicht mit reingenommen, war aber so, wie ich gerade schon meinte, dass es im Endeffekt halt hieß, das ist ja alles gut und schön, aber warum denn nur Politiker? Und das ist aus meiner Sicht halt, ja, also ein bisschen wenig und dieses ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Wir hatten ja gerade die Sachen mit Desinformation und solchen Geschichten. Und hier hast du dann halt wieder nur, was ist mit unseren armen Politikern? Und da kommt dann aber keiner auf die Idee, dass es eventuell halt irgendwelche Leute gezielt halt solche Sachen halt streuen, irgendwelche Beleidigungen gegen Politiker und solche Dinge. damit die dann halt losrennen, solche Eindrücke gewinnen und dann halt da wieder dann ja irgendwelche Sachen mitmachen, die dann dafür sorgen, dass sich Leute am Kopf kratzen und sich irgendwie denken, hey, na, also irgendwelche Feministen da wieder fördern oder irgend sowas mit ihrem spalterischen Krempel und damit halt, ja, die Gesellschaft sich dann wieder mit sich selber beschäftigen muss. Und das sind ja auch alles Ziele von Desinformationskampagnen. Aber nee, das ist natürlich in solchen Fällen nie der Fall, sondern Desinformationskampagne ist ja nur, wenn der Russe irgendwie den Trump zum Präsidenten macht, dann ist Desinformation alles andere, ist die reine Wahrheit. Oder Kakao. Hier haben wir die Erklärung der Europäischen Kommission zum Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofs vom 14. Juli. Der polnische Verfassungsgerichtshof hat sich entschieden, gewisse Regeln vom Europäischen Gerichtshof nicht anzuerkennen, weil die Polen der Meinung sind, dass der Europäische Gerichtshof nicht berechtigt ist, seine Zuständigkeiten immer weiter auszudehnen. Was ich eigentlich auch irgendwie einen nachvollziehbaren Gedanken finde. Stellt euch vor, dieses Lobby- und Berufspolitiker betriebene Ding da in Brüssel darf sich dann immer mehr eigene Kompetenzen geben. Das wäre ziemlich albtraumhafte Vorstellung. Und hier geht es halt darum, dass die Europäische Kommission zutiefst besorgt ist über den Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofs, in dem es heißt, die vom Gerichtshof der Europäischen Union in Bezug auf die Arbeitsweise der Justiz angeordneten einstweiligen Maßnahmen seien nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar. Dieser Beschluss verstärkt unsere Besorgnis über den Stand der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Die Kommission hat sich dieser Frage stets klar und eindeutig geäußert und bekräftigt erneut, EU-Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Alle Entscheidungen des EuGH, einschließlich einstweiliger Anordnungen, sind für die Behörden aller Mitgliedstaaten und für die nationalen Gerichte bindend. Ja, so wird das noch was mit dem Zerbrechen der Union vor 2030. Selbst der Donald Tusk, der ja praktisch der diametrale Gegenspieler der aktuellen polnischen Regierung ist, hat gesagt, wenn ihr so weitermacht, werdet ihr am Ende vor dem Problem stehen, dass euch die Leute von der Fahne gehen werden, liebe EU. Und er sagt, das wird eine lange und sehr schmerzhafte Geschichte werden, wenn das passiert. Das ist ja mal drüber nachdenken. Entschuldigung, das ist ja der Hauptgrund, warum die Briten ausgetreten sind, ne? Weil sie sich da nicht mehr so viel vorschreiben lassen wollten. Ja, und ich denke mal, Polen, Ungarn, die werden einen Teufel tun halt und von ihren konservativen Ansichten in den nächsten 10 Jahren irgendwie groß abrücken. Keine Ahnung. Aber naja, macht mal. Stille. Ja, das war, glaube ich, von Mammon. Ist der jetzt weg? Mammon ist komplett verschwunden. Okay. Ja, also das ist im Prinzip, was der Leser hier schon... Pünktlich zum Artikel, das ist so reingegangen. Supi. So, alles gleichzeitig abgeschmiert hier. Da ist der Artikel. So, ja. Achso, ja, Software. Die ausländische Software hatten wir schon mal heute, glaube ich. Die Software, die da benutzt wurde, teilweise ist eine amerikanische und die macht zum Beispiel so Sachen wie Mitschnitte bei Klassenarbeiten, wird Video angeschaltet und machen sie eben auch eine Videoaufnahme und das soll zum Beispiel nicht sein. Und überhaupt kommt da jetzt wohl auch diese Software der Firma gar nicht mehr in Frage. Ich sehe den Artikel jetzt aber auch nicht mehr. Ja, und ja, wo schon nur gezeigt, dass da jetzt auch irgendwie Probleme gibt, dass du da Es geht ja hier um Prüfungen, ne? Das hast du jetzt noch gar nicht gesagt. Ich meine, Leute, die es lesen können, können es natürlich lesen, genau. Aber es geht hier irgendwie um Prüfungen an der Uni und wegen den ganzen Corona-Kram wurde das dann halt häufig bei den Leuten zu Hause gemacht und da sollten sie sich dann wohl halt irgendwelche Software installieren, die dann sicherstellen soll, dass sie da nicht irgendwie spicken können oder so. Wobei ich dann auch nicht verstehe, also ich meine, im Endeffekt zeichnen die den ganzen Netzwerkverkehr auf oder so, kannst du ja einfach dein Handy daneben legen dann oder nicht. Ja, was zum Beispiel nicht möglich ist, dass du irgendwas mit Steuerung V einfügst oder so. Ne? Okay. Also Zwischenablage einfügen, das haben sie zum Beispiel unterbunden. Ne? Das finde ich ja noch einigermaßen sinnvoll. Oder Suchmaschinen aufrufen haben sie unterbunden. und so. Ja, schon krass, wenn man das auf seinem Privatrechner irgendwie installieren soll oder so. Ja, allerdings, ne? Es ist wirklich so schwierig, da was Eigenes herzustellen, wo man ein bisschen kommunizieren kann. Ich meine. Ja, also ob die das jetzt alleine herstellen oder nicht, ist, glaube ich, vollkommen egal. Es geht ja generell darum, um den ganzen, was das halt alles abgreifen kann dann, ne, an Sachen. Ja. Fernaufsicht, ja. Ja. Don't let cyber be a game of chance. Ja, hier haben wir eine kleine Zusammenstellung von einer privaten Sicherheitsfirma, Hiscox heißt die. Das ist zwar mehr oder weniger ein Marketing-Dokument, also die versuchen natürlich ihre Services zu verkaufen, aber es ist eine ganz interessante Zusammenstellung von den Übersichten, wie so Cyberattacken auf Business-Ebene ungefähr laufen. Wenn du einmal vielleicht kurz runter scrollst auf Seite 6, da haben wir eine kleine Gegenüberstellung, wie unterschiedliche Länder betroffen sind von Cyberattacken, beziehungsweise was die Eigenheiten sind. Beispielsweise in Frankreich ist besonders stark betroffen von Phishing und anderen Cyberattacken. Fast die Hälfte aller Firmen haben quasi angegeben, dass sie im letzten Jahr quasi betroffen waren. Deutschland nimmt zwar am meisten Geld in die Hand, um, sage ich mal, vorzubeugen gegenüber Cyberattacken im europäischen Kontext und im Vergleich mit Amerika, also Europa und Amerika, darüber wird berichtet. Aber wir haben trotzdem mit 24.000 pro minimalsten Schaden schon quasi die höchsten Durchschnittskosten, wenn wirklich was passiert. So, und was für Sachen passieren im Endeffekt? Viren werden installiert, E-Mails werden kompromittiert und Unternehmensdaten werden so rausgetragen. Es werden Server quasi behindert durch Denial-of-Service-Attacken, also dass keine Daten durchkommen können. Es werden irgendwelche Krypto-Miner oder andere Sachen installiert oder Unternehmensserver werden als Plattform für illegale Tauschbörsen quasi als Speicherplatz benutzt oder solche Sachen passieren. Backups werden gelöscht oder geklaut. Ransomware ist natürlich auch eine Sache. Und in nur 9% von allen dokumentierten Attacken ist quasi konnten die Angreifer wirklich abgewehrt werden. Es ist tatsächlich so, wenn ein Unternehmen ins Ziel von so einer gesteuerten Hackerattacke kommt, dass halt irgendwas immer rausgetragen wird, weil halt meistens nicht nur ein Attack-Vektor genutzt wird, sondern verschiedene gleichzeitig, ja. Und mit 65% aller Fälle wird über Phishing Zugang erhalten, über 39% der Fälle wird quasi im echten Leben ein Passwort oder ein Zugangscode von einem Mitarbeiter entwendet. In 34% der Fälle wird über einen anderen Datendienstleister, also über ein Sekundärunternehmen oder ein Tochterunternehmen vom Mutterkonzern, die Daten abgegriffen. In 28% der Fälle 28% der Fälle hat es auch was mit ungepatchten Servern zu tun oder nicht aktuell gehaltenen Serversystemen. Nur 19% aller Attacken versuchen überhaupt durch Brute Force Attacken reinzukommen und die sind meistens auch gar nicht erfolgreich. So. Und das ist natürlich alles über 100%, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt immer mehrere Attack-Varianten, die parallel gefahren werden. Und wir reden hier wirklich von Unternehmen, also größeren Unternehmen und wo halt wirklich die auch eigene IT-Abteilung haben mit 20, 30, 40, 50 plus Leuten, die nichts anderes tun, als quasi auch dagegen zu kämpfen. Ja, eine ganz interessante Auswertung von, glaube ich, 120 europäischen Firmen. So. Kann man so Firmen, kann man so Hackern auch was zu finden hinlegen, ne? Vielleicht noch eine Idee, dass sie nicht an die guten Daten kommen oder so. Ja, also ja. Es wird sehr viel, es passiert halt sehr viel und gerade bei Ransomware ist ja das Phänomen, dass die Unternehmen meistens zahlen. In 59% der Fälle zahlen sie so schnell wie möglich, in Anführungszeichen. Hm. Ja, also es lohnt sich auch, das zu machen. Ja, und die meisten Firmen sagen ja nicht mal Bescheid, wenn was passiert ist. Ja. Für Mercedes, das ist noch die Frage. Vor allem, wenn dann so Mitarbeiter kommen und wegen der schlechten Laune, wegen dem Sparplan, einfach mal eben 50 Autos zerdengeln. Ich glaube, im Endeffekt waren es sogar mehr, waren es 69 Autos, die er da zerdengelt hat. Vielleicht nicht alle so komplett mit Komplettschaden oder Totalschaden, wie es heißt. Aber der ist gut durchgedreht. Ja, 50 Autos abschädigt. Mit Bagger, ja. Ich meine, es waren 2 Millionen Euro, glaube ich, habe ich es ja über den Daumen gesagt. Nicht ohne. Ja, Stellenabbau natürlich betroffen. Ja. Mit dem Bagger auf den Nagelwicht. Und das wusste ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Der Tönnies, die scheinen den Laden aufzulösen irgendwie. Und dann verschiedene Firmen zu verkaufen. Jetzt sind, oder ganz zu verkaufen. In einem Stück oder so. Hintergrund ist aber wohl irgendwie eine Familiensache. Habe ich dann am Ende des Artikels festgestellt. Ich dachte, es geht vielleicht um Corona und dass die Schnauze voll hat oder so. Aber es ist wohl nur ein Familienproblemchen. Es ist auch leider nicht komplett zu lesen, genau. Ja, was ich hier vor allen Dingen interessant fand, ist dieses Ding mit dem ESG. Da hatte, glaube ich, Price letzte Woche auch darauf hingewiesen. Und ich hatte mir jetzt auch mal den... Was ist das europäische Schweinegesetz? Nee. Ich hatte mir auch den Podcast mit Adam Curry und hier Joe Rogan angehört, wo es da auch drum ging. Und das ist dieses Ding Ecological, Social und Corporate Governance, ESG. Und das ist jetzt wohl irgendwie so ein Ding, wo diese ganzen Staatsfonds, wie sie hier schon schreiben, irgendwie das sind die aus dem Nahen Osten, aber irgendwelche Finanzinvestoren sind da irgendwie drauf. Also diese Private Equity Fonds, wie sie hier schreiben, sind da drauf gepeilt, dass sie jetzt nur noch alles haben wollen, irgendwie was diese ESG-Kriterien erfüllt. Ja, genau. Und genau, die haben sich die Selbstverpflichtung gegeben und da gibt es halt immer mehr, die das machen. Und auf staatlicher Ebene ist es ja so, dass die Europäische Zentralbank auch sagt, okay, wir kaufen nur noch Unternehmensanleihen von Firmen, die halt bestimmte ESG-Standards entsprechen. Ja, da gibt es einmal ESG und einmal SDDG. Das sind die beiden Standards, nach denen das alles quasi geht. Und da gibt es natürlich auch noch sehr viel Wildwuchs, weil sehr viele Firmen können ja einfach ganz viel Greenwashing betreiben. Und Ecological ist ja klar, das ist das Greenwashing. Social, das ist... Wokeness. Das hat auch was mit Critical Race Theory zu tun, leider. Ja, es geht auch darum, dass man halt Awareness schaffen muss über und Worte wie Patriarchat und White Privilege und sowas stehen in diesen Richtlinien auch drin. Mhm. Ja, und ja. Genau, das ist im Endeffekt die die wunderbare... Und Schlachthof ist aus ökologischen Kriterien natürlich sehr, sehr böse, böse, böse. Wirtschaftskulturkampf. Das heißt nicht, dass sie ein schlechteres Rating bekommen. Es ist im Endeffekt Wirtschaftskulturkampfhebel jetzt. Super Sache, ne? Also, so verstehe ich das. Ja, genau. Das hat aber im Prinzip auch schon vor längerem begonnen, damit dass du eben bei, also zum Beispiel so Vergabekriterien entsprechend angepasst haben, dass sie dann auch Vergabekriterien gemacht haben für Aufträge, dass eben nur die Firmen sich bewerben brauchen, die dann 30% Frauenanteil übersteigen oder so. Ja, der Trend ist tatsächlich relativ neu. Vor 3 Jahren war das noch ein absolutes No-Go. Ja, helfen wird es auch nicht, denke ich mal, ne? Bitte? Das wird nicht unbedingt helfen. Das wird die Dinge eher schwieriger machen, sagen wir mal so. Ja, also ich bin auch an dem ESG-Thema noch dran. Allerdings ist die Sache die, dass da halt noch verschiedene Standards sind und es hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, welcher Standard wird sich jetzt durchsetzen. Blackstone hat gerade eine Firma gekauft, die quasi der Marktführer für diese Zertifizierung ist nach ESG-Standards. Deswegen wird wahrscheinlich ESG über SDDG gewinnen. Aber wir müssen dann halt hier, der Tönnies-Fall ist an sich ein ganz guter Fall, um die E-Variante von diesem ESG zu verdeutlichen. Ja, also von der Ökobilanz, ne, ganz viel CO2, Tierquälerei und so weiter und so fort. Nicht Öko, Stallhaltung. da wird ganz klar, was das für Konsequenzen hat. Und ich warte halt auf den ersten interessanten Fall, wo die soziale Komponente halt eine Rolle spielen wird. Und wie, was das für eine Art von Greenwashing ist, noch das letzte zum ESG. Wenn wir uns eine Firma angucken wie Nike. Nike hat ein ESG-Rating von, also nach ESG-Standard über 85%. Und die Firma Tesla hat ein ESG-Rating von unter 35%. Und ja, andere Raumfahrtunternehmen sind über 60% oder sowas. Mhm. Also die Kriterien sind halt auch sehr arbiträr. Ideologisch und weltfremd, ne? Mhm. Und bis sich das Ganze so ein bisschen konsolidiert hat, ne, aber dann, ne, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Und das, der Punkt ist halt der, dass es auch sehr neu ist. Es geht halt nicht mehr nur um Wirtschaftlichkeit, sondern halt Zertifizierung. Überall muss Zertifizierung und Nachvollziehbarkeit dran sein. Und das alleine ist eine riesige Umstellung. Ja, warum Peking die Börsenparty verdirbt, Milliarden Dollar vernichtet. Es geht darum, dass China sehr viel Einfluss nimmt auf Staatsunternehmen. Ich meine, wen wundert's? Wenn ein chinesisches Unternehmen so groß ist, dass es international einen Börsengang machen kann, dann kann es das nur von chinesischer kommunistischer Partei gnaden. Ja, weil es funktioniert einfach so nicht anders in China. Es ist einfach Realität. Aber die Chinesen haben ein Interesse daran, dass es passiert, weil ja quasi das Prestige im Ausland größer ist, man einen größeren Kapitalmarkt angraben kann und andere Marken aus dem Markt drängen kann, weil das ist ja Chinas Prämisse, dass sie andere Marken Konkurrenz machen wollen. Hier hatten wir Didi, das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie Uber, die chinesische Variante, und die haben einen fulminanten Börsengang hingelegt und wurden bejubelt, allerdings zwei Tage später wurde die App in China vom staatlichen Regulierer aus Datenschutzgründen gesperrt. Und ganz viele Leute haben natürlich ihr Geld verloren, weil der Aktienkurs gefallen ist und die dann sich von den Aktien wieder getrennt haben. So, und das ist an sich ein riesiger Skandal, ja. Also sowas ist normalerweise, es ist nicht das erste Mal, dass es mit China passiert ist. Ja, weil in China die Staatswirtschaft einfach so umfangreich ist, dass die Chinesen einfach sagen können, auch wir machen das jetzt einfach. Ja, gut, dann vergraulen wir halt ein paar Leute, ja, aber wir sind groß genug, dass wir immer noch neue Investoren im Ausland finden für uns. Ja, es ist wirklich sehr krass, dieses Markebahn, was China da an den Tag legt. Ja, es ist halt interessant, dass die Leute immer noch so auf solche Sachen drauf reinfallen. Ja, weil das war schon fast mit Ansage jetzt. Didi hatte in seinem Börsenbrief, das ist quasi die Dokumentation, die man vorlegen muss, bevor man an der Börse gezeichnet werden kann. Da muss man ja alle Risiken offenlegen. Da stand sogar drin, es kann sein, dass wir in kurzer Zeit vom chinesischen Staat gesperrt werden aus Datenschutzgründen, und genau das ist passiert. Aber trotzdem haben die Leute rein investiert. Und ja, es ist halt schon wirklich. Ich finde das einfach nur verblüffend. Ein bisschen das Telekom-Prinzip in Extrem, ne? In exorbitant ausgeweitet. Es ist halt mittlerweile eine Strategie der Chinesen, dass die das absichtlich machen. Und es funktioniert immer wieder. Das ist jetzt das fünfte oder sechste Mal, aber das Didi, das ist jetzt halt die größte Firma gewesen, wo das mal passiert ist. Ja, ansonsten war die Strategie ja, dass sie gesagt haben, okay, die Firma von Jack Ma, Ant Financial, ihr dürft jetzt einfach keinen Börsengang machen. Zack, verboten. Der Börsengang ist verboten. Und das ist jetzt die nächste Variante, dass sie sagen, okay, anstatt den Börsengang zu verbieten, sammeln wir erstmal das Geld ein und dann verbieten wir das. Das ist schon ein ganz schön starkes Stück. Ich bin da wirklich baff. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Politik die Wirtschaft beeinflusst, indem sie solche Grenzen dann setzt, irgendwie erlaubt oder nicht erlaubt. Ne? Zugelassen, nicht zugelassen. Ja, aber ich meine, die ganzen Banken, die diesen Börsengang durchgezogen haben, die haben ja natürlich ihre Gebühren bekommen. Ne? So. Also wird das weiterhin passieren, solange es wirklich Leute gibt, die willig sind, ihr Geld da reinzupressen, ist schon wirklich schlimm. Und gleichzeitig lesen wir solche Sachen, die deutsche Wirtschaft muss sich auf eine Entkopplung von China einstellen. Ich habe ja gesagt, da gab es vor kurzem eine totale Veränderung der Marschrichtung. Und die ist jetzt wirklich überall durchgesickert. In diesem Artikel geht es um die chinesische Strategie 2025, die ich auch mal vorgestellt hatte. Da geht es ja im Endeffekt darum, dass China 9 Sektoren in der weltweiten Marktwirtschaft definiert hat, wo sie Marktführer sein wollen bis 2035. Und heißt, dass sie dann davon nichts mehr importieren müssen, weil sie es alle selber herstellen können und dass halt sie exportieren und andere Firmen quasi platt gemacht haben. Das ist ja so. Und das, was wir vorhin hatten, das ist eine Strategie, die damit auf jeden Fall was zu tun hat. Und eine andere Strategie ist halt, dass ja diplomatisch jetzt die Chinesen auf wirtschaftlicher Ebene Amerika und Deutschland ist teilweise schwieriger machen, Direktinvestitionen zu machen. Was total paradox ist, nachdem wir eigentlich ein Freihandelsabkommen hatten auf europäischer Ebene, was genau das Gegenteil zur Folge haben sollte, aber das ist ja auf Eis gelegt. Und ja, in dem Artikel kann man den Tenor im Endeffekt rauslesen, dass es den Chinesen auch ganz recht ist, wenn wir jetzt mit den Chinesen weniger Handel treiben wollen, weil das ja denen auch wirklich in die Hände spielt, was ihre 2035-Strategie angeht. Ja, also ich sehe das Ganze skeptisch wegen solchen Beispielen wie vorhin. Es wird ja weiterhin in China investiert, beziehungsweise über bestimmte Firmenkonstruktionen, über auf den Bahamas registrierte Firmen, können chinesische Firmen im Ausland weiterhin Börsengänge machen und Sanktionen so umgehen. Wir sehen hier, wie beispielsweise die neue deutsche Hospitality-Gruppe, was ja früher Steigenberger war, die ja von den Chinesen mehr oder weniger aufgekauft wurde, wie die jetzt hier auch hochgelobt wird, dass die der neue europäische Hotel-Player werden, ja, und weltweit Marktführer sein werden. Das ist halt, aber ich finde es sehr seltsam. Einerseits diese Rhetorik und das Decoupling und dass wir immer weniger in China machen, aber die chinesischen Investitionen, die laufen weiterhin hier. Wir nehmen die Kohle an. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles nur was mit dem Wahlkampf zu tun hat jetzt gerade, was die deutsche und europäische Rhetorik angeht, und ob das vielleicht Ende des Jahres schon wieder ganz anders aussieht, weil ja, die wirtschaftlichen Deals werden ja weiterhin gemacht, zumindest in Europa. Die Europäer kommen in China gerade ein bisschen zu kurz, was die Investitionskapazitäten angeht, die der chinesische Staat für uns bereitstellt. Naja. Und mit den Lieferketten ist das natürlich auch ein Problem. Wir haben da ja riesige Probleme immer noch weltweit. So, hier geht es im Endeffekt in dem Artikel geht es darum, dass der hauptamerikanische Zugfrachtfirma quasi gesagt hat, wir stellen alle Transporte von Containern in unsere Verteilerdepots erstmal ein, bis wir unser Chaos sortiert haben. Das kann ein paar Wochen dauern. Das sind immer noch die Auswirkungen von dem Schiff, was im Suezkanal hängen geblieben ist, weil das ja zu einem totalen Chaos geführt hat. Ihr erinnert euch, das ist ein paar Monate her. Ja, das sind jetzt die Auswirkungen, die durchs ganze System wandern wie ein Dominostein das nächste. Ja, es hat ja schon zu extremen Verwerfungen in den Häfen geführt. Die Schiffe vor den Häfen stauen sich ja immer noch. Die Schiffe können nicht normal entladen werden nach Plan, sondern es dauert alles länger, weil man halt Sachen wie Container, die verdorbene Güter haben, muss man priorisiert von den Schiffen runterladen oder irgendwelche Container mit Chemikalien, die nicht so lange gelagert hätten werden dürfen, weil die könnten explodieren. Und das hatte ich ja schon mal gesagt, das ist wie so ein Tetris-Spiel mit den Containern auf den Schiffen, was in den Häfen gemacht wird. Und es dauert einfach 10-mal so lange wie alles andere. Und das führt einfach zu so viel Verzögerung. Und jetzt haben wir den nächsten Dominostein, dass halt die ganzen Zugfrachtverbindungen in Amerika jetzt total überlastet sind. Und ja, das führt zu weiteren Lieferengpässen. Ja, und frische Ware kommt generell sehr wenig durch. Alles, was nicht per Luftfracht kommt, ist halt derzeit schwierig mit frischer Ware. Die Containerpreise sind weiter gestiegen. es ist kein Ende des Chaoses in Sicht. Und jetzt kommt die nächste Welle. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an den chinesischen Hafen Yantian, der auch für ein paar Tage dicht gemacht hat. Und jetzt ist ja das Problem, dass die große Welle, die nachdem der Suezkanal geöffnet wurde, die kam an und hat alles überlastet. So, und die Sachen sind immer noch überlastet. Und jetzt kommt die nächste große Welle von diesem Yantian-Hafen. Und da fängt das Ganze nochmal von vorne an. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen auch passieren. Das ist jetzt in Amerika sind das schon die ersten Auswirkungen davon. Und in Europa werden wir das auch zu spüren bekommen. Und vielleicht lesen wir ganz ähnliche Nachrichten wie diese, auch bald in Europa, dass gesagt wird, der Hafen von Rotterdam ist komplett überlastet, was er jetzt schon ist. Es wird noch nicht darüber berichtet. Es kann immer noch zu anderen Sachen führen. Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, wie generell die weltweiten Frachtrouten gerade wieder unter Stress sind aus verschiedenen Gründen. Da können wir direkt zum nächsten Thema gehen. Das ist einfach mal eine Übersicht über die Piraterie im ersten Halbjahr 2021, die hier von dieser internationalen Marinebehörde zusammengestellt wurde. So, insgesamt hatten wir erfreulich wenige 68 Zwischenfälle, was immer noch viel ist. Ja, man hört ja ab und zu mal über Piratenzwischenfälle, aber 68 innerhalb von einem halben Jahr ist schon gar nicht so wenig. 61 Schiffe wurden auch geentert, 4 sind zurückgeschlagen worden. Nee, insgesamt sind 6 zurückgeschlagen worden. Das ist gut. Ein Schiff wurde komplett gehijackt und ist auch nie wieder zurückgegeben worden. Das ist eine iranische Geschichte gewesen. 17 Tanker wurden überfallen, 20 Erztransporter oder Bulktransporter, 17 Containerschiffe und 14 andere, das sind Yachten oder andere Passagierschiffe. Genau, wenn du noch 2 runterscrollst, da haben wir eine schöne Karte, wo die Piratenzwischenfälle passieren. Und logischerweise an den Meeresengpässen und neben sozial und politischen Brennpunkten. Natürlich fällt sofort die afrikanische Küste auf, da passieren die meisten Zwischenfälle. Ja, allerdings ist das auch in einem Korridor, den die meisten internationalen Handelsschiffe umfahren, weil halt da wirklich sehr viel Gesetzlosigkeit herrscht und sollte man vielleicht meiden. Und dann haben wir noch die Straße von Malakka und ein bisschen was vor Südamerika. Allerdings das meiste definitiv in Afrika und die Straße von Malakka. So, was war dann noch interessant? Ach ja, gut, ich meine natürlich die Zahlen. Zum Glück wurde nur eine Person getötet, ne? Aber Kidnapping und Lösegeldzahlungen wurden durchgeführt. 50 wurden da registriert. 3 Crewmembers sind halt immer noch in Gefangenschaft und noch nicht freigekommen. Angegriffen, verletzt, 2-1, bedroht, 3, ja, okay. Und wie war denn der Status der Schiffe, wo sie überfallen wurden? 29 waren vor Anker. Das ist eine relativ hohe Zahl, das ist höher als normal und das liegt unter anderem auch daran, dass halt sehr viele Schiffe warten, bis sie Hafeneinfahrt bekommen haben. Aber gut, so hoch ist die Zahl jetzt auch wieder nicht. 5 im Hafen tatsächlich und 34 wurden quasi während der Fahrt angegriffen. Und jetzt habt ihr einfach mal eine kleine Übersicht, wie so generell die Piratenaktivitäten weltweit ist. Man hört ja immer von irgendwelchen Militäreinsätzen. Die Franzosen fahren derzeit sehr viele Anti-Piraten-Einsätze vor Afrika und in der Straße von Malakka. Wenn die das nicht machen würden, wer weiß, wie hoch die Zahlen da wären. Aber trotz der militärischen Präsenz passiert es trotzdem nicht täglich, aber im Durchschnitt alle 3 Tage. Ja, ich finde, die Erfolgsquote ist ganz gut. Auf Piraten, das ist der Erfolgsquote. Das wird so schnell nicht aufhören. Dann müssen wir wohl ein paar Progressive aufsetzen, damit die Piraten wieder ruinieren. Nee. Ich kann mal den Opfercode einreden oder so. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Phänomenen ist hier die Dunkelziffer sehr gering, weil ja die Schifffahrt sehr überwacht ist und wenn ein Schiff den Kurs auch nur ein paar Grad verändert, fällt das sofort allen Leuten auf. Das ist auch eine Besonderheit, dass hier okay, wie die Einzelheiten vor Ort abgelaufen sind, das ist immer Interpretationssache, aber dass ein Zwischenfall stattgefunden hat, kann man hier sehr gut nachvollziehen. Das ist eine Besonderheit bei diesem Feld, weil meistens hat man ja eine Dunkelziffer. Ja, das ist ein Thema, was ich einfach mal interessant fand. Da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, nicht drüber geredet, dass die Hajj, ja, das ist ja die religiöse Pflicht von allen Muslimen, dass sie zumindest einmal nach Mekka pilgern sollten und da die Hajj halt durchführen sollten. Und das liegt natürlich Corona-bedingt auch ziemlich auf Eis, wie ihr euch vorstellen könnt. Letztes Jahr konnten nur 10.000 extrem ausgewählte Leute das überhaupt durchführen. Und dieses Jahr gibt es ein Hygienekonzept und es gab quasi eine Auswahl zwischen, also von, es dürfen nur Saudis, die geimpft sind, hin und von 550.000, die in Frage kamen, wurden auch 60.000 ausgewählt, nach welchen Kriterien jetzt auch immer, die Hajj begehen dürfen. Die ganze Sache ist sehr problematisch, weil es ist ja quasi die heilige religiöse Pflicht von Saudi-Arabien, die Kultstätten der gesamten Umma zu bewahren und zugänglich zu machen. So. Das ist halt so eine Pflicht, die eigentlich haben. Und die kommen ihrer religiösen Pflicht jetzt nicht nach. Und das führt halt zu Spannungen in der muslimischen Welt. So, also ich meine, Saudi-Arabien ist ja sowieso bekannt für seine Einzelgänge. Aber ich sag mal, ein drittes Mal können die das nicht machen. Das wird sich die arabische Welt nicht bieten lassen. Da könnte es sein, dass sie dann quasi einen Ansturm von Pilgern haben, die einfach sagen, wir lassen uns das nicht gefallen, wir gehen da jetzt einfach hin. Auf diplomatischem Weg gab es schon sehr starken Druck auf Saudi-Arabien, aber Saudi-Arabien konnte sich halt immer mit Corona rausreden und sagen, nee, wir halten das schön exklusiv nur für saudi-arabische Bürger. Ja, religiöse Priorisierung. Also Religion ist ja nicht mein Ding, aber es ist halt schon ganz schön hart. Für Muslime, wenn sie religiös sind, kann ich mir vorstellen. Ja, kommen wir nach Afghanistan. Truppenabzüge aus Afghanistan haben wir ja erlebt. Natürlich weiterhin haben wir Söldner, die im amerikanischen Auftrag und im Auftrag von verschiedenen Staaten vor Ort sind. Hatten wir ja auch schon als Thema. Aber haben wir ein anderes Thema. Wer füllt denn eine große Lücke im wirtschaftlichen Teil von Afghanistan? Ja, weil wir waren ja nicht nur militärisch vor Ort, sondern auch wirtschaftlich. Haben wir ja mit Investitionen versucht, Firmen aufzubauen und Infrastruktur zu schaffen. Und ja, wir wollten das ja natürlich nie mit den Taliban machen, aber wer mag das mit den Taliban machen? China. Und China steht schon seit längerer Zeit in sehr guten Verhandlungen mit den Taliban. Und hier haben wir ein Interview mit quasi dem Staatssprecher der Taliban in Afghanistan China Morning Post ist es, glaube ich. Und ja, es geht halt um die strategische wirtschaftliche Partnerschaft, die im Rahmen von Belt and Road jetzt mit China eingegangen wird. De facto hat die Taliban ja über 50% des Landes mittlerweile wieder unter Kontrolle gebracht und hat gerade einen dreimonatigen Waffenstillstand quasi angeboten, unter der Auflage, dass halt auf internationaler Ebene die Führer der Taliban nicht mehr geächtet werden und diplomatische Immunität bekommen und gefangene Kämpfer quasi, ein Gefangenenaustausch stattfindet. Also die Taliban, die etablieren sich jetzt richtig schön in Afghanistan und die kontrollieren noch nicht, also sie kontrollieren den Großteil des Landes, allerdings nicht die bevölkerungsreichsten Gebiete. Und wir haben ja natürlich auch so Sachen wie die Green Zone. Da gibt es ja ganze Dokumentationen darüber, ne? Und es ist halt noch nicht so ganz klar, was da jetzt passieren wird. Also die Taliban ist anscheinend mit ihrem Landgewinn jetzt erstmal zufrieden und will jetzt erstmal 3 Monate Verschnaufspause haben und kann in der Zwischenzeit schon mal mit China ein paar Baupläne. Wieso müssen wir wieder aufbauen? Ich dachte, wir sind da hingefahren, um da beim Aufbau zu helfen. Wenn die Mädchen in die Schule kommen und alles. Tja, das ist den Chinesen egal. Viele Fragen, die niemand beantworten möchte, ne? ja, die Chinesen haben direkt wieder angefangen und zu sagen, okay, da gab es doch mal vor Jahren Pläne für eine Pipeline. Das ist immer an den Taliban gescheitert, aber wenn wir mit den Taliban das machen können, vielleicht können wir die Pipeline jetzt doch realisieren. Also, ja, ist schon ganz interessant, dass da vor allem so offen diese Gespräche laufen. Ja, also mich hat das überrascht, dass der Staatssprecher, also der Regierungssprecher von der Taliban da ein Interview gegeben hat. Okay. Die machen ihren Start. Ja, hier haben wir einen Artikel, Haitian American Held in Connection to Assassination. Ja, das ist ja neben Südafrika, was gleich auch noch kommt, und Kuba, ja auch ein Brandherd, der in letzter Zeit nochmal für Aufsehen gesorgt hat. Ich meine, Haiti ist ja generell ein Failed State schon seit einiger Zeit. Ja, kann man nicht anders sagen. Und da ist jetzt der Regierungschef umgebracht worden von einem richtigen Söldnerhaufen, ja, 20 bis 25 Leute in Einsatztrupp. Die ganzen Umstände sind wirklich filmreif. Es ist alles noch nicht so ganz aufgearbeitet, deswegen werde ich wahrscheinlich noch mal drauf zurückkommen. Aber ich wollte es doch jetzt noch mal erwähnt haben, dass die Zustände in Haiti einfach wirklich katastrophal sind, weil halt gerade, ja, ne, neben Kuba und Südafrika, was da gerade aktuell ist. Deswegen wird es mal einfach mit reingeschmissen. Der Artikel gibt nur den Hintergrund von ein oder zwei Beteiligten dabei. Hauptsächlich sind das Haitianer gewesen, aber es waren auch ein paar Kolumbianer, ein paar Amerikaner mit haitischem Hintergrund. Im Endeffekt Söldner, ja. Söldner, wer sie jetzt genau angeheuert hat, ist immer noch nicht so ganz klar. Es hat halt alles eine gewisse Würze, weil der Typ, der jetzt der Präsident ist, der jetzt zum Präsidenten ernannt wurde, übergangsmäßig, der wurde vorher von dem Präsidenten, der ermordet wurde, abgesetzt wegen Korruption und solchen Sachen. Und ja, da kann man sich schon was bei denken. Ach, allerdings ist der nicht mal der Hauptverdächtige, diese Leute angeheuert zu haben. Also die ganzen Verhältnisse da sind auch so komplex und so chaotisch. Ja, dass man einfach nur sagen kann, lest euch die Artikel durch. Das ist alles eine sehr interessante Real-Life-Thriller-Angelegenheit. Also ähnlich soll es dann auch in Libyen gelaufen sein, dass sie irgendwelche Oppositionellen unterstützt haben, respektive Söldner, die dann aus Somalia kamen oder so und dann ja eben recht skrupellos alles gemacht haben, was da verlangt wurde für Geld oder so. Mhm. Ja, es kommt einfach immer wieder in den Nachrichten, dass irgendwelche Söldner versuchen, in irgendwelche Regierungshandlungen einzugreifen. Ja, ich erinnere nur an Venezuela, da war das ja auch mal, oder da wurde es zumindest behauptet und es sah auch so aus, dass es ist, dass halt irgendwelche Söldner versucht haben, da ja Regierungsbeamte zu entführen oder vielleicht sogar zu ermorden. Das kommt immer mehr in Mode. Früher haben das die Geheimdienste gemacht, jetzt werden dafür Söldnerfirmen quasi genutzt. Ja, wie eine Verantwortung und alles. Naja. Ja, das ist halt eine, wenn man halt so Sachen macht, wie man schickt keine regulären Truppen in Länder, sondern lässt das bezahlt Söldner, die das dann statt nationalen Armeen oder Armeeverbünden machen, dann muss man natürlich ein Auge über solchen Firmen zudrücken, ne? Ja. Sonst. Ja, und die Bilder aus Südafrika, die sind ja bedrückend und apokalyptisch teilweise. Ja, teilweise wurde da in der Hafenstadt Durban wurde strategisch Infrastruktur von politischen Verbänden quasi zerstört. Ja, also dass da wirklich absichtlich ganze Industriegebiete niedergebrannt wurden, damit die Sachen vernichtet sind. Absichtlich als Strategie. So eine Eskalationsstufe hat das mittlerweile bekommen, dass die Armee da natürlich auch schon längst aktiviert wurde. Allerdings wird es in Südafrika selber noch nicht als Notstand angesehen. Und das liegt einfach daran, dass die Verhältnisse generell so schlimm sind. Das ist zwar jetzt natürlich eine komplett neue Qualität, weil da in den letzten Tagen wirklich ganze Stadtviertel niedergebrannt wurden, die auch nie wieder aufgebaut werden, weil das wird einfach nicht funktionieren. Ja, die beste eine Sache, die ich besonders krass fand, da gab es eine Mall, die eingeweiht wurde, um quasi eine riesige Mall neben einem Armenviertel, wo die Armen halt quasi Jobs bekommen sollten und kostenlose Spielplätze und Kinderbetreuung und sowas haben. Und selbst das ist komplett niedergebrannt worden. Ja, die komplette Infrastruktur in Johannesburg und Durban ist teilweise zerstört, dass es da halt wirklich Lebensmittelengpässe gibt. Teilweise absichtlich forciert durch politische Vereinigung. Und der Auslöser des Ganzen ist ja natürlich, dass der ehemalige Staatschef Zuma nicht vor das Korruptionstribunal gehen will und da seine Tätigkeiten und seine Nebentätigkeiten untersuchen lassen will. Und deswegen, weil er da vor Gericht nicht zum Prozess erschienen ist oder zu den Abläufen erschienen ist, ist er ja zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. So, und das war ja der Auslöser, dass halt die politischen Verbände gesagt haben, okay, jetzt aktivieren wir mal unseren Plan. Und da gibt es wirklich Bilder aus Durban, die sind wirklich schlimm, ja, wo halt die Inder, ja, quasi gegen die Zulus kämpfen. Man weiß gar nicht, wie man es anders sagen soll. Es hört sich schrecklich an. Aber du hast halt die indischen Viertel, die belagert werden von ja Leuten mit Jeeps und Gewehren und die Inder sitzen auf den Hausdächern mit ihren Schrotflinten und verteidigen sich und das ist also ja, das ist schon, das hat schon eine ganz neue Qualität. Der Artikel, der gerade eingeblendet war, der versucht das Ganze ein bisschen zu analysieren und da geht es im Endeffekt um eine Studie, die Gesetzlosigkeit und Ablehnung von staatlichen Strukturen und Plünderungen, die in Südafrika standardmäßig immer mal wieder passieren, untersucht. Und in dieser Studie geht halt hervor, was die Gründe sind, und die Gründe sind ja Rassenspannung unter den unterschiedlichen Gruppierungen. Das sind nicht nur Weiße und Schwarze, sondern unterschiedliche schwarze Gruppierungen und die Inder natürlich auch. Da gibt es sehr massive Spannungen zwischen allen Seiten. Ja, das war schon geschickt von den Engländern, da einfach so gerade Linien des Landes. Und natürlich eine politische Strategie, dass halt gewisse Sachen strafrechtlich nicht verfolgt werden. Wenn zum Beispiel irgendwas geplündert wurde, wurde es meistens nicht polizeilich hinterher aufgearbeitet, dass man halt geguckt hat, okay, wir hätten hier geplündert und wir versuchen die zumindest mal anzuzeigen. Und ja, deswegen einfach schockierend, weil das, was jetzt gerade in Südafrika passiert, ist zwar schockierend in seinem Ausmaß, aber es ist tatsächlich nichts Neues. Es ist einfach nur ein bisschen krasser als sonst. Und ja. Ach, schade. Schade, schade, schade. Und wirklich ja, erschreckende Bilder. Ja. Und natürlich auch der Hafen von Durban, riesiger Umschlagplatz. Das Containerchaos wird immer noch schlimmer. 4-Tage-Woche in Island. 5 Fakten, mit denen Kritiker klarkommen müssen. Mal etwas Erfreuliches. Zwar ein etwas negativ formulierter Artikel, aber Island ist ja noch eins der wenigen Länder, die noch versuchen, irgendwie so ein Utopia zumindest für sich irgendwie zu erschaffen. Ja, zumindest versuchen sie damit mal ein bisschen rum zu experimentieren. Das ist immer wieder sehr erfreulich und erbaulich. Und jetzt haben die in verschiedenen Firmen, also eine private Initiative hat in 100 privaten Firmen und eine Regierungsinitiative hat in 4 Regierungsbehörden, beziehungsweise 3 Behörden und einer Polizeiunterregion, die 4-Tage-Woche ausprobiert. Und die Erkenntnisse sind sehr positiv. Leistung und Produktivität sind nicht eingebrochen. Ja, also der gleiche Workload konnte in gleicher Zeit erledigt werden. Es kam auch nicht zu einem Überhang an Überstunden, dass halt in weniger Zeit mehr Arbeit erledigt werden musste. Es konnte durch Umstrukturierung nach einer gewissen Übergangszeit 100% die gleiche Produktivität wieder erreicht werden. Ja, die neuen Arbeitsprozesse sind zwar schwierig zu etablieren anfangs, aber sind relativ leicht umsetzbar und es sind sehr viele positive Effekte messbar im sozial-ökonomischen Bereich. Beispielsweise so Sachen wie bessere familiäre Bedingungen, mehr Nachwuchs, weniger Scheidungen, glücklichere Familien, generell durch die Bank ein positives Ergebnis mit sehr wenig negativen Folgen. Allerdings natürlich immer mit dem Kaviar, dass es wahrscheinlich sich nicht in allen Branchen durchsetzen lässt. Haben Sie denn weniger Stunden gemacht oder dann die Stunden auf die 4 Tage einfach verteilt? Weniger Stunden. Okay. Also von durchschnittlich 46 auf durchschnittlich 42 auf durchschnittlich 34, glaube ich. Ja, ich habe diesmal nicht die Studie an sich eingereicht, weil die in einem Comic Sans Font geschrieben ist, dass man wirklich Kopfschmerzen bekommen hat, wenn man das durchgelesen hat. Auch so eine isländische Eigenheit vielleicht. Aber wie gesagt, mir sehr, sehr positiv. Ja, mal wieder Island. Nach Island kann man schauen, um so ein bisschen utopische Hoffnung zu bekommen. Ja, dass es vielleicht doch nicht alles in die falsche Richtung geht. Finnland hat, meine ich, auch die 4-Tage-Woche, kann das? Bitte? Finnland hat, glaube ich, auch die 4-Tage-Woche, wenn ich mich nicht ganz täusche. Haben die das schon generell eingeführt? Ich meine wohl. Ich google mal kurz nach. Das ist wunderbar. Ja, auch schön Finnland. Ist ja auch ein schönes Land. So, Update 2, Limits to Growth. Hier nur ganz schnell auf Seite... Was war das jetzt? Seite... Ja, wo ist es? 4. Seite 4. Da ist alles, was wir sehen müssen, schön visualisiert. Es gab ja in den 70er Jahren eine Abhandlung The Limits of Growth, ja, vom Massachusetts Institute of Technology, hat halt sehr viel ökonomisch und politische Wellen geschlagen damals und es ging im Endeffekt darum, Überpopulation, begrenzte Ressourcen und wir haben mal ein Computermodell gemacht, um auszurechnen, wie lange das gut geht und wir haben herausgefunden, im Jahr 2040 wird quasi die weltweite Zivilisation kollabieren an dem einen oder dem anderen Problem. Das war Stand der 1972. So. Und jetzt gab es halt im Jahr 2004 und jetzt im Jahr 2021 nochmal quasi eine Neumodellierung mit aktualisierten Zahlen und auch das Computermodell quasi angepasst. Was wurde damals projiziert und was ist real passiert in der realen Welt? Anhand von 10 Indikatoren wie Ressourcen, Industrie, Output, Bevölkerungszahl, Essensnachfrage, Essensangebot, Umweltverschmutzung in verschiedenen Bereichen. Und ja, da hat man halt festgestellt, das Modell hat es tatsächlich relativ gut vorhergesagt und es läuft weiter so. Wenn wir quasi wenn wir Business as usual machen, weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung so laufen lassen, wie sie derzeit passiert, dann würde genau die Studie weiterhin aus dem Jahr 1972 zutreffen. Ist schon sehr interessant, dass sie das damals so annähernd gut berechnen konnten. Ja, und allerdings gibt es jetzt auch ein paar andere Modelle, weil man beispielsweise davon ausgehen kann, dass neue Ressourcen zusätzlich gefunden werden können, dass man davon ausgehen kann, dass wir bestimmte neue Umweltschutzregularien oder andere ESG-Kriterien irgendwie in unser Wirtschaftsleben einführen, um damit nachhaltiger zu wirtschaften oder was auch immer. So kann man quasi aus dieser Todesfalle, dass wir im Jahr 2040 an einem Ressourcenmangel und aus daraus folgender Hungersnot, Krieg, Pestilenz und was auch immer sterben, können wir auf ein Plateau kommen ab 2040 mit der Bevölkerung, mit dem Industrieoutput und der Verschmutzung, dass wir den Planeten nicht zugrunde richten werden. Und das fand ich einfach nur so sehr interessant, weil diese Limits to Growth Angelegenheit ja wirklich ein riesiger Eckstein ist in der gesamten Umweltschutzbewegung und auch in der ganzen Klimabewegung und Bevölkerungswachstum, die alten Malthusianer, ne? Georgia Guidestones, sage ich nur. Ja. Ja, was Lustiges. This South Korean toilet powers a university building and lets you buy food and books after you poop. Ja, an einer koreanischen Universität ist ein experimentelles Klo quasi installiert worden. Und da werden quasi aus den Exkrementen wird ja Biomasse und Methan extrahiert. Und damit kann man zum Beispiel Kochherde antreiben oder das elektrische System wird da ein bisschen mitgefüttert. Und da gibt es eine universitätsinterne Währung, ja, dafür, dass man so nett ist und seine Exkremente als Energieträger der Schule zur Verfügung stellt, kann man sich hinterher was Leckeres am Kiosk kaufen oder eine CD oder ein Buch oder was es da in diesem universitätsinternen Shop nun mal gibt, zu kaufen gibt für diese Währung. Endlich aus Scheiße Geld machen. Genau. Das gefällt mir. Und ich fand das auch sehr lustig. Eine Interviewte meinte so, ja, das ist wunderbar. Beim Mittagessen denke ich direkt schon an den nächsten Tag, wenn ich wieder auf die Toilette gehe. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, beim Essen will ich auch ans Kacken denken. Ja, super. Fantastisch. Ja. Oh Gott, jetzt bald wird's eng hier oben. Jetzt kommen die Weltraumkommandos. Ja, genau. Die Deutschen im Weltraum hörte ich keiner Kommandos. Ob die auch so einen tollen Empfang kriegen, wenn die zurückkommen? Deutscher Raumflug seit 1934, weiß doch jeder. Ich hoffe, die meinen nicht Go Commando. Ja, Skalau-Witze oder was? Ja, Frau Kramp-Karrenbauer hat das Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst gestellt diese Woche. Und ja, wir haben jetzt ein Weltraumkommando. Da kann ja nichts mehr schiefgehen. Wie genau kommt unser Weltraumkommando in den Weltraum? Die sind gar nicht im Weltraum. Die sind irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Dann müssten sie ja Nordrhein-Westfalen-Kommando heißen. Genau. Sie sind auch in einem ganz tollen neuen Gebäude, direkt mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, glaube ich. Oder mit einem Ableger von denen. Und ja, das Einzige, was die machen, ist Satelliten überwachen. Und that's it. Klimadaten notieren. Sind sie denn nicht ein Satellitenüberwachungskommando? Sie sind was soll dieser dämliche Name? Das Hauptquartier der Sternenflotte wird dann nicht in San Francisco sein, sondern in Nordrhein-Westfalen. Ein Kommando ist für mich so eine Gruppe, die da hingeht, wo es brennt, wenn es ernst wird. Ein Sondereinsatzkommando. Alter. Und vor allen Dingen, aber ich finde schon gut, hat uns geguckt, ne? Die hat ja auch im Hintergrund, ne? Stuff in Space. Kennt ihr das noch? Ja, mal. Ne? Ja, sicherlich. Und dann hat sie ja einfach das Vulkania-Symbol approbiert für ihre Zwecke. Das ist ja auch. Das kann nicht befürwortet werden. Nee. Aber alle gelacht, als der Trump seine komischen Space Marines vorgestellt hat, ne? Alle haben so gelacht. Ja, das war ja auch total dumm, was wir machen. Ja, eben, aber das ist tausend. Weltraumkommando ist eigentlich die Übersetzung von Space Marine, aber gut. Nein, das ist ganz was anderes. Das genau, der DLR war das. Genau, Adi Lünte. Nicht DLR. Mit dem Angriff des Weltraumkommandos wird das alles in Ordnung kommen. Ja, das Meinst waren die. Weltraumkommando-Affen. Nee. Ich bin Pazifist. Nehmen keine Kommandos an. Das waren die pazifischen Weltraumkommando-Affen. Das waren die Weltraum-Marxisten? Was? Nein. Das habe ich jetzt nicht gehört. Danke fürs Zuhören. Genau, und merkt euch, es heißt Gender-Erzählung, nicht Gender-Theorie, ja. Wunderbaren Dank an den Stapelchips, dass er dabei war. Ja, ich danke dir. Bitte folgt auch dem hyperbolischen Paraboloid auf Twitter. Stimmt, den Stapelchips gibt es halt gar nicht mehr. Ja, und lange nicht mehr. Lest natürlich wie immer Miete pro Kopf und Knicklicht. Und Safespace.com und von dem Abwesenden. Fördert was der Freiheit, die zerschmettert, was ihr schadet. Ja, die Liste wird langsam ganz schön lang. Geht in den Wald. In den Wald. Irgendwann vier Stunden. Irgendwann vier Stunden. Zuhörens, hallo. Ja. Ich hätte hier noch eine kurze poetische Ausleitung von James Lindsay, der da sagt, to troll or not to troll? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous idiocy, or take arms against a sea of morons and by mocking end them. Oh ja, wenn es doch so einfach wäre. And by mocking end them. Das ist eine gute Idee.